Jetzt nehmen wir wieder auf allen Kanälen auf. Alle sind da, außer Grisou, der hat es noch nicht ganz geschafft, einen Raum tiefer zu machen. Ja, vielleicht hat er gerade mal wieder einen Einsatz, also man weiß es ja nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. War hier also auch wir haben fast schon mehr Teilnehmer hier in dem Raum, die auf Aufnahme stehen, als... Aber gut. Ja, heute ist dünn, ne? Muss ich auch sagen. Kaum ist es draußen dunkel, ist keiner mehr da. Also ja, wir fangen trotzdem mal an. Herzlich willkommen heute Abend. Und als Live-Zuhörer im Chat haben wir hier 7MID2. Ahoi 71, Angelita, Dr. Ringding, Filia Noctis, Filia Noctis, Filia Noctis, Gleider 74, Hans Dampf, HDLPZ, was auch immer das heißen soll, ist bestimmt was Perverses. Hoja haha, der Interceptor natürlich, Captain Kriegstrom hat den Wecker gehört, sehr schön. Magadon, Maribi, Markus GT 77 und der Stellinger ist gerade reingehüpft hier. Herzlich willkommen. Sind alle auf Nachtcash, steht da gerade unten im Chat. Ja, ich glaube, so viele Nachtcash gibt nicht mehr, sonst treffen sich alle bei dem gleichen nachher. Ich wollte gerade sagen, ne, weil bei Captain Kriegstrom habe ich ja meine 3000 dieser Tage gemacht und habe extra im Log noch erwähnt, dass in 2 Tagen Aufnahme ist. Das hat funktioniert. Ja, naja, manche sind halt ein bisschen langsam, ne? Ich habe auch gerade, wenn wir da gerade bei sind, müssen wir jetzt mal vorziehen, was gerade reingekommen heute. Moin Jungs, wir grüßen euch herzlich von N5424275 und E1117077. Das ist die Ostspitze von Fehmarn. Ja, nicht ganz. Wo sind sie denn da? Da ist auf Google Maps ist da ein großes gar nichts. Nö. Da gibt's echt gar nichts. Ich vermute, da liegt ein Cache. Da kam nämlich gerade noch eine Karte rein, die habe ich dir noch nicht schicken können, weil die eben erst gekommen ist. Ja. Von Filia Noctis. Oh. Und Wolf 1261. Vielen Dank dafür. Ach, so, sie haben auch sich beide fotografiert auf der Vorderseite. Ja, werde ich dir schicken. Ja, die haben wir vorweggezogen. Und dann, letztes Mal hatten wir die Unleserliche. Ah ja, genau. Das hat sich jetzt aufgeklärt. Genau, Thomas Lenz hat sich auch nochmal beschwert, dass wir das immer noch nicht erkennen können, sein Gekrakel. Aber es hat mir tatsächlich schon ein paar Mal, wir haben jedes Mal gerätselt. Ja, ich weiß auch nicht, was er eigentlich arbeitet. Weil er Arzt, schrieb, Arzt oder Jurist? Na, er schreibt 150 Unterschriften am Tag. Das klingt eher nach Amt irgendwo. Vielleicht ist er in einer Samenbank, ne? Ja, das kann natürlich auch sein. Wer sich über das Gebrummel eben wundert, ich habe die Karte bei ihm eingescannt. Vergesse ich das wenigstens nicht. Ja, also der war von Thomas. Von ihm war auch übrigens, das haben wir gar nicht so richtig angesprochen, war auch der Gin, den wir verköstigt haben auf unserem Event. Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben den Gin ja probiert auf dem Event. Ich weiß gar nicht, so 4, 5 Leute haben mitprobiert. Nee, es waren sogar mehr. Also ich war immer 1, 2, die Hannoveraner alle. Ja, wir waren eigentlich 7 oder 8 insgesamt. Die Unsichtbare hat ja auch mitgetrunken. Ja, stimmt. Also doch, also wir haben quasi geachtelt. Ja. Und es kam durchaus, war gut. Es hat war ziemlich schnell alle auch, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, ich sag mal, wir wollen jetzt auch nicht aufrufen dazu, dass die Flaschen diesmal größer sein müssen. Da habe ich dann echt Angst vor. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also nein. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das gleiche Problem wie immer. Ich kann, also ich weiß nicht mehr warum, es ist ja nicht mal so irgendwie nicht so was Verbissenes, weil ich kann mit Alkohol irgendwie, mir schmeckt das alles nicht. Also ich konnte das so, mich hat das so bedingt mitgenommen. Aber du hast noch nie so Alkohol getrunken, wahrscheinlich, ne? So auf Feiern oder so. Doch, immer mal, früher auch mal Whisky ab und zu, aber irgendwie so richtig warm geworden will ich damit nicht. Also. Ja, ich werde nämlich mit Hartalkohol auch nicht warm, weil ich im Endeffekt eigentlich, also Bier, damit kriegst du mich, ne? Ja. So Whisky und sowas. Also ich trinke sowas, ne? Also gerade wenn so ein leckerer Gin mal kommt, dann schon, aber ich sag mal, dass ich jetzt irgendwo so auf einer Party da irgendwie so eine Mischungsgetränke, das habe ich nie getrunken. Das ist nicht meins. Das schmeckt alles so abgestanden und so. Wollte ich gerade sagen, habe ich alles probiert, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich bin bei Cola und Wasser geblieben und Tee. Das ist komisch, aber. Dr. Ringding wird hier ganz nervös, es kommt gleich noch. Ja, kommt. Übrigens, Spoiler, ja. Die Karte von Filia Noctis habe ich dir gerade mal durchgejubelt. Und deswegen habe ich die nämlich gescannt, damit du die heute auch noch kriegst. So, jetzt kommen wir mal. Wo waren wir? Wir waren nochmal bei Thomas, dass der die Karte geschickt hat. Genau, und dann Gin, also vielen Dank nochmal. Genau, dafür auch. Plus Tonic, das kam auch von ihm. Dann kam Graf Zahl hat uns geschrieben aus Rabesund an der Schlei. Habe ich auch noch nie gehört. Hört sich an wie eine Geschlechtskrankheit. Ich weiß, wo er da war in etwa. Da waren wir nämlich auch in der Nähe. Das ist ja noch gar nicht so lange her, vor 1 oder 1,5 Jahren. Total langweilige Ecke, ehrlich gesagt. Er fand den... Der war ja zum Cachen da, ne? Habe ich jetzt irgendwie gehört. So. Ja. Er fand den Fördersteich auch recht cool, aber ziemlich muggelig. Das würde ich genauso unterschreiben. Wir durften es auch vorlesen. Da hat er uns extra genehmigt und hat er geschrieben an DSM 2,499999. Also man merkt, er ist ein kleiner Zahlenfetischist. Es wird nicht, das wird auch immer bleiben wahrscheinlich. Selbst nach der Rente irgendwann wird das immer so sein. Da ist ja nicht schon Rente, ne? dann haben wir Sorglos 02. Der hat uns, eigentlich wollte ich die Karte gleich wegschmeißen, weil er uns als die Koordinaten als Mystery geschickt hat. Hast du das gesehen auf der Karte? Das habe ich gesehen, ja. Unauffällig im Text versteckt. Also ich bin nicht sogar drüber gefallen. Ja, ja. Naja, aber ich fand diesen Kommentar, den du hier raufgeschrieben hast, bei der Karte, fand ich echt gut. Das habe ich mir auch gleich gedacht. Ne? Das Töten, ne? Töten, genau. Mystery und Stempel drunter, Töten. Aber es war schon immerhin für doof. Also das war schon so klar und groß geschrieben, dass man gut 3 Worte, Koordinaten eingeben. Dann ging das und Stempel drunter, das ist natürlich, also das ist auch der Teil der Karte, den ich ausgeschnitten und weggeschmissen habe. Der hat geschrieben vom Spielplatz gegenüber im Kurpark Malente, wo ich gleich dachte, na hoffentlich liegt da kein Cash. Und er sucht da jetzt. Ich glaube tatsächlich, ich war ja irgendwie letztes Jahr in Malente mal kurz, als ich im Plön war. Mhm. Und cash-technisch ist das da so überschaubar gewesen. Ja. Und das war so traditionell. Ich glaube, da auf dem Spielplatz war nichts. Gut, was haben wir? Hippo, der gerade fragt. Hippo ist, der hat von der Kurverwaltung im Ostende von Rügen geschrieben. Rügen waren dieses Jahr, glaube ich, hatten wir irgendwie schon. Da kommt noch einer, genau. Dr. Ringding, natürlich ist die Karte angekommen vom Arsch der Welt. Ja, irgendwo bei Nürnberg, ne? Ja, ich habe mir so eine Karte angeguckt, irgendwie nördlich von Nürnberg. Burg Rabenstein war mir jetzt auch nicht so richtig ein Begriff und er war da auf einer Bierwanderung, wie immer man sich das vorstellen soll. Aber gut. Da würde ich fast sagen, das würde mich tatsächlich auch mal ansprechen. Da kann er aber vielleicht mal was zu meinen Link schicken oder so. Ne? Und dann haben wir noch per Formular einen Gruß gekriegt, auch mal eine gute Idee, von Carlo Cantina, der grüßt von Rügen, Julius Roh, die Open Cacher, also alle beide. Also, das wird Mika freuen. Mika und ich weiß nicht, ob es sonst Feinden gibt bei uns, aber... Immerhin, die Open Cacher halten zusammen, auch bei den Karten. Jo, Datenspende haben wir nix. Ach, jetzt fällt mir das auf. Ach, ich Idiot. Ich hab alles vorbereitet und hab die Kommentare vergessen. Das habe ich auch noch nicht gesehen gehabt. Nee, das ist ja selten doof. Das machen wir jetzt on the fly. Zu den Datenspenden, wo du fällt mir gerade noch ein, falls mal jemand weiß, wie man Koordinaten aus Geocaching von der Seite direkt als GPX irgendwie verschicken kann. Wäre unter anderem ich sehr dankbar. Wie soll das denn gehen? Es war eine Frage von jemanden, den ich angepumpt habe, ob er tatsächlich eine Datenspende zur Verfügung hätte. Und der schrieb dann mir, ja, ich habe die alle halt gelöst, noch auf Geocaching kommen, aber wie kriege ich sie denn als GPX oder so runter? Ach so, der hat sie alle eingetragen da sozusagen. Genau, und du kannst ja nicht jetzt irgendwie sagen, schmeiß es in GSAK oder so. Also das müsste halt von da. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden, ja. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ja, stimmt, das weiß ich auch gar nicht, wie man da rankommt. Ich habe auch schon geguckt, mir ist jetzt nichts eingefallen, ich habe jetzt aber noch nicht so viel gegoogelt oder so, vielleicht hat der eine oder andere Hörer da mal eine Idee. Ja, wollte gerade sagen, wäre ja grundsätzlich auch mal eine Frage, wie das geht. Der Besitzer der Koordinaten möge die noch lange behalten erstmal, bis wir eine Lösung haben. Vielleicht hört er das ja zufällig. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wann haben wir jetzt das letzte Mal gemacht? Bookmark-Liste in CGO, dann exportieren. Okay. Barney Hund kam als erstes. Der hat noch zu Dänemark was geschrieben. Das fand er auch sehr gut. Und die Bastelarbeiten auch. Er sagte, schöne Bastelarbeit, nur nicht zu viel. Also da hat er dir sehr zugestimmt, dass das in Dänemark gar nicht schlecht war. Jetzt muss ich das, wir werden heute etwas kürzer, weil ich das jetzt on the fly mache. Das habe ich tatsächlich vergessen vorzubereiten. Ist so peinlich. Micha und Caro, das war mal wieder eine fantastische Zusammenfassung von allen aktuellen Themen. Ja gut, die wollen Werbung machen, die müssen auch ein bisschen lieb zu uns sein. Die haben uns also gelobt. Dann Ralle, er hat mit seinem Banner, das hatten wir auch mal reingeschrieben, diesen Vorschlag da, den Banner praktisch erst im Final irgendwas für zu hinterlegen und so, damit das hinzukriegen, dass das nicht immer nur abkopiert wird. Zu dem kommen wir später ja auch nochmal. Was steht da gerade? Kommt da was? Bookmarkliste, Pocket Query in CGO, dann exportieren. Bookmarkliste. Ja, aber dann hast du doch nicht die aus den, Bemerkungen da drin. Und doch, dann, ja, doch, das müsste klappen. Bei CGO müsste es dann so sein, ja. Das könnte funktionieren. Nee, das müsste auch eigentlich überhaupt ein Pocket Query, egal wo, müsste das funktionieren. Das müsste man mal ausprobieren. Okay, also das heißt, wenn man tatsächlich eine GPX aus GC zieht, dann müsste das funktionieren. Ja, okay. Das glaube ich sogar. Was das werde ich mal testen, mit welchen, die ich schon gelöst habe. Was Interceptor schreibt, wollte ich gerade sagen, ich schreibe das selber dazu. Natürlich kann man direkt aus der mal jeweiligen Cache das machen, aber wenn du jetzt 100 Stück weitergeben willst, dann bist du aber beschäftigt. Ja, sind nur 70. Ja, oder dann. Oder so, oder 60. So, wen haben wir noch? Den Konstanzer schrieb uns das von dem Premium-Cache abschaffen. Genau, Premium Cache abschaffen, alles zusammengeschrieben, ohne ein E allerdings in Cache, sondern nur Cache, also C-A-C-H. Und abschaffen mit einem F, das ist dann einer, der heißt auf YouTube zugange, den haben wir, glaube ich, nachher noch drin. Ja, den könnt ihr sowieso vergessen, ehrlich. Also der hat da irgendwie anderthalb Stunden Live-Video im Nachtcache gemacht. Ach, das sind zwei Kasper mit Cache, hat das wenig zu tun. Ach, die, ja, okay, jetzt weiß ich. Ja, das ist... Mika hat nochmal sich entschuldigt, dass er auch zu spät gekommen ist. Hat er den Postkartenteil verpasst. Das hat er diesmal nicht verpasst, das ist schon mal gut. Eben, außerdem hört er ja meistens auch noch Konserve, soweit ich weiß, von daher geht er schon. Dann haben wir Dr. Ringel Ding Dong, der war sogar auf unserem Event, ja, das muss man ja mal loben, der ist ja sonst nicht so der Eventgänger. Ja, das stimmt. Ich glaube, es hat ihm auch gefallen, er hat einen Preis mitgenommen. Ja, dann kam Ralle nochmal zweimal, also ohne da jetzt drauf einzugehen, ich habe ihm auch klar drunter kommentiert, dass er seine offensichtlich viele Freizeit doch bitte nutzen soll, irgendwo anders zu schreiben und nicht mehr bei uns. Also einer, der da anfängt mit die Frauen im Osten sind klüger und die FKK, das wäre ja schon irgendwie was, die wollen nur, was wollen sie? Nicht Voyeurismus, das Umgekehrte, sie wollen das alles nach außen. Also das war so dämlich alles, also habe ich keine Lust mehr zu, ehrlich. Auch die E-Mails, die immer von ihm kommen, der Typ lebt einfach im anderen Jahrhundert, also Es harmoniert halt nicht. Also, nee, wenn wir ein Zahnrad sind und er ist ein Zahnrad, dann sind da mindestens drei Zähne abgebrochen von ja, vier. Ja. Also nur, ich habe hier so Ausschnitte, ich bin im Osten aufgewachsen und ich bin der Meinung, dass die Frauen dort viel selbstbewusster und auch klüger waren. Also allein das schon ist schon wirklich mal eine schräge These. Auch das Wahlrecht hatten sie schon viel früher als ihre Geschlechtsgenossen im Westteil. Ja, sie hatten das Wahlrecht, die SED zu wählen. Ja. Genau, die eine Partei. Ja, das ist wirklich ein super Wahlrecht, das muss ich auch sagen. Also ich fand tatsächlich zu seinem Kommentar, dann den Kommentar von Tina auch ganz gut. Eigentlich, das hat alles zusammengefasst, was man dazu sagen kann. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Stimmt, Tina hat das. Gehen wir erstmal die anderen nochmal durch. Taron hat auch nochmal gemeldet. Der hat nochmal was zu Prism geschrieben. Das war dieser besondere Cache, den ich mal ausprobiert habe. Was, wo man so Rätsel lösen musste. Ansonsten war er auch wieder sehr zufrieden mit der Folge. Dann kam, wie gesagt, Ralle, da gehe ich jetzt gar nicht mehr drauf ein. Das war einfach alles so. Ja, Tina hat das gut zusammengefasst. Pah, Wahlrecht. Was für eine Wahl hatte Frau und Mann denn damals im Osten? Frauenrechte, allein das Wort mag ich bis heute nicht. Ob im Osten, Westen, Norden oder Süden ausgesprochen, Menschenrechte gibt es nichts anderes. Das, eigentlich ist das, ja... Der kommt noch mehr, aber das bringt es eigentlich alles schon. Das bringt es auf den Punkt. Ich finde es auch gut, dass es dann mal eine Frau kommentiert hat. Ja, ne? Genau. Also es war einfach, wie gesagt, ich werde da keine Kommentare mehr von veröffentlichen. Das ist einfach so absurd. Da habe ich keine Lust zu. Grisou wäre sogar bereit gewesen, für MixLR was dazu zu schmeißen. Mal grundsätzlich, ich habe also etliche Angebote bekommen, sich da finanziell zu beteiligen mit Live und so. Ich weiß das auch zu schätzen und weiß das, finde ich auch nett. Aber das ist in dem Moment, wo ich auch nur 10 Cent nehme, geht das schon wieder los. Dann ist die Webseite zack gewerblich, weil man ja Geld einnimmt und dann unterlege ich ganz anderen Gesetzen und dann muss ich mich um Steuern kümmern. Das ist alles Scheiß. Ja, das hat mehr, hat keinen Nutzen. Nee, also. Da war nur noch mehr Arbeit dann und Probleme, ja. Ja. Auch wenn wir viel Spenden kriegen würden. Es geht auch nicht ums Geld. Also, wenn MixLR mir, also ich finde MixLR immer noch am besten. Ich habe auch kein Problem, 200 Euro im Jahr auszugeben. Ich habe ein Problem damit, 200 Euro dafür auszugeben, was wir dann echt wenig Nutzen. Das ist einmal im Monat 3 Stunden. Und dafür zahle ich 200 Euro im Jahr. Das ist schon, ich habe MixLR auch nochmal angeschrieben, habe denen das geschildert, dass wir so 3,5 Stunden im Monat und ob das nicht mal auch irgendwie anders geht. Nein. Die sind da strikt. Ja, ich habe die auch schon früher schon mal gefragt. Nein, machen sie definitiv nicht. Also da haben wir leider keine Chance. Deswegen ist MixLR immer noch mit im Rennen, aber ist mir einfach eigentlich zu viel für das, was wir brauchen. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal zusammen zur Technik. Also das ist ja eh gleich nochmal. Dann kommt Kurt nochmal. Der hat nochmal zu den Wanderstiefeln was geschrieben. Das geht jetzt nur am Rande. Ich hatte ja auch einen Artikel über Wanderstiefel geschrieben. Ist ja letztendlich für Cacher auch nicht uninteressant, wo ich einfach immer nur schilder, was meine Wanderstiefel so machen, was sie halten und wie sie gut sind. Also Hanwag scheinen alle mittlerweile nicht mehr so qualitativ gut zu. Zum Tragen fantastisch, aber zur Qualität des... Ja, und ich habe immer so, ich habe keinen Vergleich. Ich habe ja nur ein paar Schuhe, die ich dann anziehe zum Wandern, Cachen und so. Und das ist tatsächlich mittlerweile so, ich trage ja gerne Sneaker. Mittlerweile trage ich die lieber als meine Sneaker und das sind Wolfskin. Ja, die Wolfskin sind bei mir auch weit vorne, ja, mittlerweile. Also die sind wirklich gedacht, so angenehm zu tragen und ja. Also auch im Alltag. Und ich halten auch. Hast du noch die? Ja, und halten auch lange, muss ich sagen. Also bis jetzt bin ich auch noch sehr zufrieden. Ja, dann habe ich jetzt doch noch alle Kommentare. Tut mir leid, dass heute so ein bisschen on the fly geht und ich das nicht vorbereite. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe die Artikel alles vorbereitet, aber die Kommentatoren habe ich echt vergessen. Weiß ich auch nicht. Naja. Manchmal so. Dann kommen wir zu eigenen Sachen. Genau, Dr. Ringling nochmal hier Sneaker beim Cachen. Nein, ich trage sonst gerne Sneaker und zum Cachen nehme ich immer vernünftige Schuhe, aber trage jetzt mittlerweile die Jack Wolfskin wirklich fast tagtäglich, weil die einfach echt angenehm sind. Hikes kenne ich gar nicht. Hikes ist ja eher so... kenne ich halt ja so aus dem Feuerwehrbereich und so. Ah, okay. Ja, die haben halt, sind auch gute, die machen gute Stiefel, aber ich habe jetzt noch nie irgendwie Tracking-Schuhe oder so mir mal angeguckt von denen. Da oben war noch ein Chat irgendwo, genau, Mixer, der hat das was mit Mixi TV zu tun. Nee, hat's nicht, aber ist tatsächlich so, weiß ja natürlich auch, muss man mal zusagen, weiß ja nicht jeder, was Mixer ist. Das haben wir früher mal, oh ja, die sehen ja gut aus, die Schuhe, davon mal. Das haben wir früher mal benutzt, das ist sozusagen Teamspeak in supermodern. Da gibt's praktisch, da kann man dann für sie 200 Euro kann ich dann 12 Stunden pro Tag, glaube ich, sogar senden. Ich muss dieses Megateil nehmen, weil ich über 3 Stunden komme. Und man kann das per App hören, man kann das aber auch im Webbrowser hören. Also man kann das irgendwie überall hören. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Ja, und für den Anwender auch super einfach, weil er sofort den Chat findet, der findet sofort den Kanal, denn ich muss mir diese HX mal eben merken hier, dass ich muss mir das mal wegklicken. Die sind echt, die sind auch, ich habe eben kurz reingeguckt, also die haben tatsächlich auch ansehnliche Schuhe. Ja, ich packe mir die mal in OneNote, die will ich. Und wie gesagt, von der Qualität her, die machen halt viel wirklich im Arbeitsbereich, ne? Und sind also gutes bei der Zeichen. Feuerwehr das Nonplusultra eigentlich so, ne? Also das heißt schon gute Qualität, ne? Was ja, die Verarbeitung angeht. Gucke ich mir mal an. Heike sucht ja auch immer noch. Na gut, also MixLR, wie gesagt, ist wirklich für einen Anwender mit Sicherheit das Komfortabelste, weil er zur Not auf unsere Webseite geht, da auf den Knopf drückt und direkt zuhören kann. Das kann man dann da einbinden, embedded und so, das ist wirklich fein. Aber es ist eben teuer. Früher konnte man ja 2 Stunden oder 1 Stunde umsonst. Und 2, glaube ich, ne? Ja, erst waren 2, dann war es 1 Stunde und dann musste man sich abmelden, wieder anmelden, dann ging es wieder und so. Und das haben sie alles dicht gemacht. Also jetzt musst du mindestens 99 Euro bezahlen. Dann kannst du 2 Stunden pro Tag. Mhm. Nee, 3 Stunden pro Tag. Genau. Das würde bei uns meistens reichen, aber ich mag es nicht zu sitzen und immer so im Hinterkopf zu haben, oh, heute wird es knapp und so. Wenn wir da wirklich mal eine Folge haben, so wie letztes Mal, die von den Themen sehr voll ist, dann indem man denkt, oh, jetzt musst du aber in einer halben Stunde noch alles durchquatschen, das ist dann halt, das ist dann noch nicht schön zum Zuhören. Nee, das finde ich dann doof. Das ist. Wir können mit Druck nicht um. In unserem Alter ist ja, Druck nicht mehr. Ja, da, ja, an manchen Orten wird es ja passen, aber da nicht. Also das ist. Ziehen wir mal eben vor, wir haben ja sowieso PodWG da unten stehen als PodWG AD. Das Ganze ist sowieso etwas seltsam. Also plötzlich schreibt mich, also Cash-Frequenz Björn an, ob wir da auch mit umziehen wollen. Ich lese das und wusste erstmal gar nicht, was der von mir will. Tatsächlich steht dann auf der Startseite der PodWG, ja, wir machen den mal zu Anfang Dezember dicht. Also glaubt man nicht, dass ich irgendwie eine Info bekommen habe oder irgendwas. Ja. Da hätte er eine kurze Rundmail an alle registrierten Nutzer irgendwie gelangt, ne? Ja, also ich irgendeine Nachricht. Finde das, also vielleicht hat er auch irgendwas übersehen oder vergessen, ich weiß nicht, aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. So macht man das einfach nicht. Das ist schlechter Stil. Auf jeden Fall habe ich dann von Björn erfahren und die Cache-Frequenz macht jetzt eine neue Port-WG, aber das gleiche, was wir jetzt haben. Und ich muss mal ab und zu im Chat mitlesen. Die haben die auch schon aufgemacht, erstmal nur mit 30 Slots, wo ich dann schon sage, könnte schwierig werden, weil wir haben ab und zu schon mal knapp 30 Leute und wenn dann noch irgendein anderer reinkommt, dann ist das mal ratzfatz aufgebraucht. Aber wenn da oben irgendwie mal irgendwo einer mal so reinkommt oder irgendein kleiner Podcast noch was aufnimmt oder so, ja, genau, wird es schwierig. Und er hat aber gesagt, okay, das machen sie jetzt zum Einstieg, weil sie erstmal gucken wollen, welche von diesen ganzen, die jetzt im Moment in der Pott-WG stehen, überhaupt noch ein Zimmer haben wollen. Und das sind wohl ja vielleicht 10% oder so, also echt wenige. Das heißt, dann wollen sie erstmal abschätzen, wie viel sie brauchen. Und es wäre jetzt kein Problem, da auf 50 Slots hochzugehen. Aber man sieht ja jetzt auch hier in die Werder-Raute, da ist jetzt auch mal einer einzeln drin und so. Also es ist einfach immer so, mit 30, das wäre mir zu knapp, definitiv. Ja, ja, ja. Bei 50, wie gesagt, man hat immer diesen Nackendruck, ne, dass man ja, denkt, oh, jetzt nicht ja, noch. Genau. Es fehlt Mika noch und dann ist voll, ne? Ja, genau, sowas in der Art. Ja, ich sehe das ja auch, also bei den unsere Abrufe, das wächst auch schon wieder. Also scheint ja doch noch viele Cacher zu gehen, die sowas hören wollen wie hier. Und dann will ich einfach da Reserven haben. Wie gesagt, die würden auch auf 50 gehen, dann müsste man vielleicht was dazu zahlen, weiß ich nicht, hat er noch nicht mal gesagt, ich glaube, keine Ahnung, also wie man das jetzt finanziell macht, muss man gucken, wäre auch egal. Das lässt sich auch alles regeln. Ne? Ja. Nur bin ich dann wieder abhängig von einem, habe ich heute wieder festgestellt, ich gucke da nochmal rein, stelle ich fest, ich kann in unserem Raum gar keine Unterräume anlegen. Ja. Eigentlich ist das schon so, wie es soll, ne? Der Raum ist jetzt so geschaltet, dass im Prinzip nur wir beide da drinnen sprechen können und sonst niemand. Aber ich möchte auch Unterräume anlegen können. Jetzt muss ich also Björn dann wieder fragen und dann richtet er mir das ein und der kümmert sich auch, das ist alles überhaupt kein Thema. Also das muss ich echt sagen, auch mit dem ersten Mal einrichten. Der chattete mich über Tag schnell an, hat das gemacht, war alles kein Ding. Aber trotzdem habe ich die Hand nicht drauf. Das ist das, was mich stört. Ja, und wie gesagt, wir hatten das ja auch schon mal einmal hier, als wir durchstarten wollten zur Aufnahme und dann hat es nicht funktioniert und dann war zum Glück der Reidinger schnell da. Aber wenn du das mal nicht hast, dann ist halt blöd, ne? So, ja. Und diese Abhängigkeit von anderen ist halt, funktioniert im Allgemeinen, aber wenn es dann mal schief läuft, dann ist halt irgendwie ärgerlich, ne? Ja, genau. In der neuen Pott-WG kann man Unterräume erstellen. Ja, Grillzombie, ich nicht. Ich habe es vorhin versucht. Aber ist auch nicht so schlimm. Also das kann man ja dann drüber sprechen. Also die sind ja auch noch am Einrichten. Da sage ich ihm Bescheid, hör mal, ich kann das noch nicht, dann macht er das. Also das ist jetzt nicht ein Problem, was wir nennen, sondern ich sage einfach nur, das ist nur ein Beispiel. Ich muss mich aber in ihn wenden und sagen, hör mal, ich kann irgendwas nicht. Trotzdem liegen für mich Pott-WG und MixLR immer noch so Kopf an Kopf. MixLR ist besser, dafür ist die Pott-WG umsonst, beziehungsweise billiger. Und jetzt haben wir halt einen eigenen Server und mit dem experimentieren wir rum. Wenn das, also das Mumble, im Prinzip, wer das Mumble nicht kennt, das ist das gleiche wie Teamspeak. Das ist echt nicht viel Unterschied. Vielleicht kann Mumble ein bisschen weniger, dafür soll es qualitativ sogar besser sein. Ist ein Open-Source-Produkt, kostet nämlich gar nichts. Und ich habe jetzt einen Server gemietet, einen virtuellen Server im Internet, kostet mich 2 Euro im Monat. Und der ist hardwaremäßig so ausgestattet, dass wir locker 100 Hörer bedienen können. Deswegen werden wir da am intensivsten, glaube ich, uns das angucken. Und wenn wir Mumble zum Laufen kriegen und das einen vernünftigen Eindruck macht, wird dann das, glaube ich, auch die erste Wahl werden. Wissen wir noch nicht. Mal gucken, aber. Ja, denn viel wollen wir eigentlich immer nicht, ne? Es muss halt, die Audioqualität muss passen und es muss halt auch einfach sein, für die Hörer halt mit reinzukommen da irgendwie und dann den ein bisschen Chat und dann ist alles gut. Ne? Dr. Ringling verstehe ich übrigens gut. Ach du Scheiße, Open Source geht mir ehrlich gesagt auch immer so. Ich muss es zugeben, ich mag tatsächlich keine Open Source. So allgemein will ich es nicht sagen, aber ich mag oft keine Open Source, weil die meistens vergessen, eine GUI zu schreiben. Das sieht bei Mumble anders aus. Ich habe mir das den Client ja geholt, habe mir das angeguckt und eigentlich ist es fast wie Teamspeak. Da ist echt nicht viel Unterschied, muss ich mal klar sagen. Was noch vorgeschlagen wurde, war Discord. Also es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man auf den Gedanken kommt, dass das ein normaler Mensch in Anführungszeichen benutzen kann. Also jeder Nerd ja, aber doch kein, also nee. Also ich muss meine Discord-Erfahrung sagen, ich habe das aufgemacht. Ich war sogar zu doof, unseren Kanal zu finden, obwohl ich ganz genau wusste, wie er heißt. Ich habe ganz ehrlich, Den musst du mal gucken. Wir haben ja einen Kanal, da seit Ewigzeiten, der gammelt da vor sich rum. Den musst du dir mal angucken, wie man den konfigurieren muss. Also ich bin schon Programmierer, aber ich habe gedacht, was soll ich da alles einstehen? Ich habe es nicht verstanden. Ich will gerade mal einmal durchziehen. Muss man eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Guck mal, wir sind jetzt hier in diesem Kanal 25 Leute, also mit uns beiden und dem Backup. So, und schon Werder Raute sind auch schon drei. Ja, genau. Werder Raute noch drei, oben in der Zockerecke ist noch einer. Genau. Somit haben wir die 30, hätten wir hier jetzt schon voll. Ja, ja. Das ist genau mein Problem. Kann ich das eigentlich irgendwo sehen hier? Ja, 29 sind jetzt drin. Aktuelle Clients, 29 von 50. Oben rechts steht das, ich finde das immer gar nicht. Nee, wenn du auf die Pod-WG oben klickst, also ganz oben klickst. Auf den Route-Button oben praktisch, dann steht rechts Pod-WG und dann steht da die Adresse und alles und darunter steht dann aktuelle Clients 29 von 50. Das heißt, heute wären wir schon am Limit angekommen. Ja. Oh, guck mal, unser DSM-Discord-Channel, Interceptor findet ihn. Ich habe es nicht geschafft. Naja, gut. Ja, er ist da, aber er ist ernsthaft. Discord wird nicht, das wird es nicht, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich finde es auch super, also Graf Zahl und Lisa, also Ferrari Girl, glaube ich, würden das sogar managen für uns und das einrichten und alles. Dann hänge ich wieder an den Nächsten. Ich will auch die Leute nicht mit Arbeit überhäufen für uns. Mein Gott, also wir müssen das schon selber irgendwie einigermaßen in den Griff kriegen. Ich bin schon froh, dass Lisa für uns den Channel-Bot auf Telegram. Ich würde sagen, den Bot dahin erzogen hat, dass er wirklich rigoros die Leute rauskickt. Ne? Das läuft echt gut, muss man sagen. Ja, das also muss ich auch sagen. Unsere Hörer mal so 159, 160, dann siehst du, zack, nächstes Tag wieder 159. Ja. Die haben es wieder nicht geschafft. Das Center schreibt auch, Discord ist schon geil, wenn man einmal durchsteht. Ja, ich glaube, die Linux-Kommandoleiste, die ist auch geil. Aber deswegen werden wir trotzdem 90% Hörer haben, die sagen, den Scheiß mache ich nicht. Das ist eigentlich wie mit allem im Leben oder vielen Sachen im Leben. Wenn man erstmal gereiht hat, wie es funktioniert, dann ist auch zum Beispiel Aktiengeschäft geil. Oder als Jugendlicher sieht man immer Knutschen ist geil, weil man weiß, wie es geht. Ja. Nee, also Discord wird es definitiv nicht. Das kannst du einfach. Wir haben schon welche gehabt, die haben mit Teamspeak große Probleme oder da den Chat zu finden. Und ich kann das auch verstehen, wenn du überhaupt nichts mit PCs machst, woher sollst du denn dich mit so einer Scheiße da auskennen? Wenn ich unseren Chat so anschaue, das sind doch relativ viele, die sich an Zeit auch beruflich viel mit PCs beschäftigen müssen. Aber es gibt halt genügend, wenn ich so ein Jahr zurückdenke, da wirklich noch einmal Probleme hatten, hier reinzukommen. Ne? Also von daher, es muss halt doch durchaus, wir werden ja auch nicht jünger, das heißt, unsere Hörer altern ja mit uns mit, ne? Ja, genau. Wir müssen halt da reinkommen können. Ne? So wie Kleider geschrieben. Es muss für Ü40 intuitiv klappen. Jetzt bin ich gerade mit der Pod-WG warm geworden. Ja, glaub mir, beim Mumble wirst du den Unterschied kaum merken. Aber hier hat es auch mit Kleider heute mal wieder 15 Minuten gedauert, bis er audiomäßig auch dabei war. Ne? Er hat zwischenzeitlich am Anfang relativ viel nicht gehört. Ne? Und das haben wir verpasst, wir hätten mal wieder was über ihn sagen können. Naja, bis er versucht, jedes Mal versucht, hier reinzukommen. Und bleibt am Türsteher hängen. Das ist manchmal schwierig. Also gut, das war jetzt viel Technik gesammelt, aber so wisst ihr grob, was kommen wird in etwa. Mumble ist das Wahrscheinlichste. Ich habe das schon im Telegram-Channel, glaube ich, mal veröffentlicht. Ich packe das aber irgendwo auf die Seite. Der Server ist eingerichtet. Wer da mal raufgucken will, kann man noch nicht viel machen. Da gibt es drei Räume. Und mehr wollen wir auch gar nicht haben. Das ist das Schöne. Das ist allein schon dadurch ist es übersichtlich. Es gibt nur, kommst da rein, gibt's oben Root. Ich weiß auch nicht, ob man ihn umbenennen kann. Brauche ich auch nicht. Scheiße, heißt er halt Root. Ist mir doch egal. Und darunter ist Aufnahme, Vorbereitungsraum und Hörertalk. So, den Hörertalk können alle rein und da können auch alle reden. Aufnahme können alle rein, aber nur wir beide reden. Und Vorbereitung ist halt nur für uns beide. So hoffe ich, dass ich das eingerichtet habe. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber ich arbeite dran. Ich würde sagen, wir machen es für uns und für die Hörer möglichst einfach. Das einfach und gute Qualität und da wird es dann nachher dran entschieden. Genau. Drei Räume, Dark Light und mit Tieren. Sehe ich hier nicht in der Türkei mit. Ja, aber mit Tieren, also irgendwo muss ich einen Raum, muss ich auch rein dürfen. Ne? Ja, das stimmt. Also kombiniert dann. Also das dauert noch ein bisschen. Diese Folge ist heute noch hier, wie man hört. Und die nächste Folge sollte eigentlich auch noch hier stattfinden, weil erst im Dezember abgeschaltet wird. Und von daher haben wir Zeit, wir probieren rum und dann werden wir es rechtzeitig vorher verkünden. Genau. Ja, Räume mit ohne Geruch. Ja, ja, das gibt es sowieso nicht. Der Testserver ist aber schon wieder offline, oder? Interceptor schreibt das. Nö, eigentlich nicht. Wäre schlecht, wenn er weg ist. Ja, nee, der ist noch da, der läuft auch. Eigentlich solltest du da mit Mumble raufkommen. Ich war heute noch drauf. Also kann sein, dass der wieder verschwindet, aber kann ich das jetzt gleichzeitig? Ich riskiere das jetzt nicht gleichzeitig. Ich gehe nachher raus. Aber eigentlich sollte der problemlos gehen, ja. Vielleicht ist er von Zuckerberg irgendwie. Naja, Interceptor hat jetzt den Link dahin gepostet. Genau, unter der URL komme ich nur auf Plesk. Ja, natürlich, du brauchst ja auch den Mumble-Client. Das ist ja mit Teamspeak hier nichts anderes. Also wer dann zuhören will, der benutzt dann halt statt dieses Teamspeaks-Clients, den wir hier gerade benutzen, den Mumble-Client. Der ist umsonst, den gibt's für wirklich alles und ansonsten, das werdet ihr auch feststellen, die beiden sind Konkurrenten, die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Das sind quasi zweieiige Zwillinge, ne? Ja, also wer mit Teamspeak klargekommen und das begriffen hat, der kommt auch mit Mumble klar, da bin ich mir aber absolut sicher. So, Anleitung schreiben, danke. Ja, ich warte wieder auf Louis Seifer, der hat das letzte Mal auch gut gemacht, da können wir wieder darauf verlinken. Nein, die werden wir dann schreiben, wenn das soweit ist, also kein Thema. So, jetzt aber nicht nur halbe Stunde Technik und Kommentare. Wir haben heute, die Themen sind heute auch nicht ganz so viele, von daher passt das ganz gut. Ja, heute. Ja, genau. Event hatten wir. Wir hatten ein Event, genau. Ich glaube, es waren noch ein paar Leute da, die jetzt auch hier anwesend sind, gerade live. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wir können es ja mal aber zusammenfassen kurz, ist ja jetzt kein direktes mehr so für alle, aber ist ja doch auch Podcast-Event eigentlich, ne? Ist ja eigentlich ein Podcast-Event. Ich habe es auch geschrieben, ich weiß bis heute eigentlich nicht so ganz genau, was es ist, aber auf jeden Fall macht Spaß. Ja, und es ist vor allem, was ich immer wieder toll finde, wo die Leute wirklich alle herkommen. Ne? Also du haust diesen Termin irgendwie mal in den Raum und dann siehst du schon gleich dann irgendwie, der Verrückte aus Stuttgart mietet sich irgendwo ein Zimmer und der Bergwart ist auch schon wieder da und dann kommen noch ein paar Hessen dazu. Also da, ne, also das ist Wahnsinn. Das erzeugt auch irgendwie so einen Druck, denn man hat schon immer Angst, ob man gehofft, man hat jetzt auch einen Spaß, ey, die kommen von so weit alle angefahren. Und aber ich glaube tatsächlich, also dieses Mal am Spaß hat es wirklich absolut nicht gelegen. Ne? Ja, also, das stimmt. Ich hatte das Gefühl auch dieses Mal, ich habe immer so das Problem bei allen Events, nicht nur bei meinen oder unseren Events, dass ich mich irgendwo festquatsche dann. Und dann will ich eigentlich nochmal rumgehen so zu allen und dann schaffe ich es auch. Diesmal habe ich das relativ gut geschafft, dass ich auch mit vielen mal sprechen konnte, weil auch relativ neue Leute da waren, die ich so noch nie irgendwo gesehen hatte. Das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, was ich so als Kritikpunkt für uns aufgeschrieben habe, die Verlosung war zu groß. Wir machen das nächste Mal anders. Ja, aber habe ich mit Heike sowieso schon drüber gesprochen. Der Gag mit den Verlosungen ist ja auch durch. Jetzt haben auch wirklich jeder was bekommen. Ja, also absolut jeder. Vielleicht lassen wir das nächste Mal einfach weg. Also ja, vielleicht gibt es tatsächlich eine kleine Verlosung, so eine ganz wirklich so 10 Preise dann wieder. Dann die, ja, also oder, die Leute, oder die man kriegen sollten mal, weil die oft leer ausgegangen sind, haben jetzt wirklich alle was gekriegt. Es gab aber teilweise Doppelpreise. Ne? Also manche sind dann mit 2 nach Hause gegangen und dann ist aber auch dann so einfach, dass man dann einfach mal loszieht und den Preis hochhält und derjenige nimmt das dann auch. Weil ich glaube, das Problem war tatsächlich, dass das so unübersichtlich war, was da alles lag, dass die Leute erstmal 5 Minuten sich orientieren mussten. Ne? War ein bisschen arg viel. Also da lernen wir dran. Entweder ohne Verlosung oder nur eine kleine oder was. Oder wir machen mal was ganz anderes. Mal sehen. Genau. Irgendwas lassen wir uns schon wieder einfallen. Jetzt haben wir ja erstmal ein bisschen Zeit dafür. Der Polizist hat ja auf jeden Fall, der vorbeikam, der Berittene, war ja die berittene Polizei vor Ort. Ja, stimmt. Wir haben ja geguckt, als wollen wir dann Flohmarkt machen. Ne? Wir haben ja schon was geändert. Letztes Mal hatten wir noch 2 Damen auf Pferden, 2 Polizistinnen und diesmal haben wir einen Polizistinnen gehabt. Der war auch ein ganz cooler Typ. Aber der war auch bissig. Der hat ja die, da waren ja so ein paar Touris, die hinterm Zaun quasi in der Heide saßen. Ja, die wurden so. Die hat er ja ganz gut zusammengepfiffen. Ja. Bei uns hat er nichts gesagt. Also hat er sich nicht getraut, vermute ich. Gut, dass du den Anzug noch nicht anhattest. Ich weiß nicht, wie das Pferd damit klargekommen wäre. Ja, der kam ja, als ich mich angezogen habe, das zweite Mal vorbeigeritten. Und ich hatte da quasi gerade erst die Hose an und glaube die Jacke in der Hand. Und der hat geguckt und ich habe nur gedacht, also entweder sagt er jetzt, oder er sagt sich, ah nee, komm, der ist so bescheuert, ich reite einfach weiter. Und er ist halt tatsächlich wieder weitergeritten. Also er hat sich das nicht angetan. Aber der Blick war so echt, Alter, was ist das denn? Das stimmt. Das war, ne? Stimmt. Der hatte keinen Bock, einen Bericht zu schreiben, deswegen hat er weggeschaut. So, jetzt mache ich hier gerade mal, wo wir gerade vom Event sprechen, das ist jetzt fast 4 Wochen her, ins Archiv damit. Nee, also war auf jeden Fall ein sehr schönes Event, fand ich auch. Das Wetter hat sich ja doch gehalten, also es passte alles wie Arsch auf Eimer. Jede Menge Leute, es war erstaunlich voll wieder, also mir hat Spaß gemacht. Was ich auch mich gefreut hat, dass wir dieses Logbuch, jetzt mache ich mal wieder Schleichwerbung, aber mein Gott, warum nicht, das Logbuch von Mario fand ich großartig. Das haben wir uns ja machen lassen, also das haben wir schon bezahlt, also haben wir nicht geschenkt gekriegt. Der macht Logbücher jetzt aus Holz, die er dann beschriftet von außen. Also mit Holzeinband quasi und das ist natürlich innen drin Papier. Ne, ihr müsst jetzt keinen Fräser mitbringen oder kein Tool. Nein, aber ganz schick. Also den Umschlag ist dann wirklich ein bisschen dickeres Holz, das auch was taugt. Und das hat er dann belasert. Das war echt klasse. Also das muss ich echt sagen. Ich weiß gar nicht, was er dafür nimmt. Ja, die sind ganz, die gehen ja auch in klein los, ne, glaube ich, ab DIN A5 oder so. Genau, er hat da verschiedene Größen. Und da können wir in diesem Zuge nochmal erwähnen, dass es auch total gut geklappt hat, dass quasi alle, die beim Event waren, auf der ersten Seite unterschrieben haben, nur einer nicht. Ja, das stimmt. Einer hat es nicht geschafft. Und das war, glaube ich, nicht, Grisou war ja nicht da. Das war. Wie heißt denn der andere? Ich hatte gehofft, du weißt es, weil ich habe es nicht hier. Ich weiß es, wie der Kai war es, aber wie heißt er denn noch mit dem Nicknamen? Hippo. Nee, Hippo nicht. Warte, jetzt muss ich eben gucken hier. Ich mit Vornamen. Ich habe Kescher, ich bin schon froh, dass ich mir die Kescher-Namen merken kann. Ich finde das bei ihm gar nicht auf der Seite hier. Ja, der Easy Coyote war es. Ah, okay. Na? Wenn ich bei Logbuch jetzt auf Enter drücke bei Mario, dann passiert gar nichts. Also auf jeden Fall, dieses Logbuch hat auch den Vorteil, es ist ja so dick, dass wir noch einige Events machen können, gefühlt 100, bis das mal voll ist. Ne? Holzlogbuch, 100 Seiten, so, jetzt will ich mal gucken. Stimmt, 100 Seiten, ist auch eine Menge, ne? Ja, da gehen noch ein paar Events. DIN A8, DIN A7, DIN A6, DIN A5. Er sagte, DIN A4 würde er sonst auch schon machen, aber da wird es, glaube ich, auch zu schwer. Ich fand, das ist ja schon ein wertiges Teil, also wenn man das in der Hand hat. Ja, definitiv. Macht schon was her. Und dann gibt's das. Also ich sag mal, ich würde mich fast schon schwer damit tun, das in normalen Cache zu packen, aber so als Event-Logbuch oder halt auch in, ich sag mal, wenn du wirklich einen hochwertigen Cache gebaut hast irgendwo und das Ding da drin, das macht schon was, ne? Finde ich. Ich gucke gerade mal, wenn du jetzt nimmst die DIN A8, DIN A6 nehmen wir jetzt mal, dann kostet das, wenn du, der kostet 10,95. Und Farbe kostet, das hat er schon mit reingerechnet, die Farbe. Das ist dann sogar schon mit Farbe. Also das ist schon ein überschaubarer Preis, wenn man mal ein besonderes Logbuch haben will. Ist ja, aber guck mal, da auch das kleine DIN A8, was man gut auch in Cash packen kann, kostet 5 Euro. So, und das ist schönes Frühstücksbrettchen, wenn kein Event ist. Ja, das stimmt, dafür kannst du das echt benutzen. Das ist ganz schön dickes Holz gewesen. Und ich sag mal, wenn du eine vernünftige China-Klatte kaufst, also da legst du halt auch irgendwie 1,50 schon hin. Ne? Ja. Und die macht bei weitem nicht so viel her wie... Also Hippo, kommst beim nächsten Mal, wir benutzen das Logbuch noch öfter, da sind ja noch einige Seiten drin und das sieht echt schick aus. Ja. Ich wollte jetzt nicht jedes Mal ein neues kaufen. Nee, das ist tatsächlich so, das kann man wirklich mal von Event zu Event mitnehmen. Es gibt ja hier bei uns im Landkreis diesen, ich glaube, jetzt heißt er immer noch SFA-Cacher-Wimpel, der eigentlich immer von Event zu Event im Landkreis mitgegeben wird und da ist halt ein Buch dabei und dem Wimpel wird so ein vernünftiges Logbuch auch gut stehen. Ja, das stimmt. Das muss ich mal gucken, wer das Ding jetzt hat. Vielleicht werde ich da mal irgendwie mal was machen. Also können wir auf jeden Fall, würde ich sagen, mal empfehlen, weil das ist wirklich ein schickes Ding gewesen. Was gewesen ist, immer noch. Das war das war das Geld wert, das mal zu kaufen. Doch. Genau, definitiv. Und ich habe mich auch gefreut, dass fast alle Geschenke weggingen. Ne? Und man musste auch kaum jemanden Tombola-Preise irgendwie in die Tasche stecken. Ne? Ja. Schön fand ich glaube, das war das nicht Dr. Ringding sogar, der das Toilettenpapier mitgenommen hat, bis er dann gehört hat, dass zum Toilettenpapier ja auch das Outdoor-WC gehörte und dann das Papier wieder zurückgebracht hat. Ich verstehe das gar nicht. Diejenige übrigens, die das mitgenommen hat, das Outdoor-WC, dieses Klapp-WC mit der Plastiktüte drin, die hat mir tatsächlich davon ein Foto geschickt, wie es aufgebaut aussieht und hat dann gefragt, ob das von Wish wäre. Es wäre ein bisschen klein. Und da habe ich geschrieben, nein, das ist tatsächlich von Amazon. Saß sie drauf? Oder? Nee. Ich hatte noch erwähnt, dass mehrere Leute beim Event sagten, sie hätten gerne Fotos vom Einsatz. Und da hat sie geschrieben, da lässt sich bestimmt was machen. Ich muss mal überlegen, wie ich das fotografiere. Da lässt sich bestimmt was machen, ist auch eine nette Formulierung. Das passt dann schon mal ganz gut. Ja. Nee, also kurz knapp zusammengefasst, war echt ein geiles Event. Also ja, von hat Anfang Spaß gemacht, war lustig. Und die Zeit verging dieses Mal noch schneller als sonst. Ja, muss ich auch sagen. Das war irgendwie ratzfatz war es vorbei. Und fiel uns auch auf. War auch alles weggefressen, was da rumlag. Also wo es nicht wenig war, aber da war reichlich Kalorien verfuttert. Ja. Also ist ein schönes Event, macht jedes Mal wieder Spaß. Und eigentlich sind wir eher die sich bedanken müssen, weil die Leute sind ja Wahnsinn, von wo aus die angefahren kommen. Unter anderem ja auch aus dem Wilden Osten, wie ich dann feststellen durfte. Ach ja, genau. Wir sind dann nämlich am nächsten Tag direkt zu Werner ins Erzgebirge gefahren, Urlaub. 2 Wochen. Und es gibt so absurde Geschichten, die kannst du auch gar nicht glauben. Das ist echt seltsame Schicksalszusammenführung. Wir sind dann irgendwann, insgesamt sind das ja 5 Stunden Fahrt, glaube ich, so gewesen, 500 Kilometer rum. Und dann sind wir von der Autobahn ab, weil wir einen Cache machen wollten noch, kurz vorm Ziel. Ich wollte sagen, muss ja schon im letzten Drittel gewesen sein. Ja, das war schon ganz hinten. Ich glaube, das war der letzte, den wir auch machen wollten. Kurz vor Magdeburg, schreibt er gerade. Genau. Und der Witz ist, da fährst du von der Autobahn runter, und das wussten wir auch nicht. Wir kommen auf die Landstraße zu, und dann konntest du nur noch rechts abbiegen, und da links war gleich gesperrt, Baustelle, Einbahnstraßenschild. Also du konntest auch ein Stück fahren, bis zum halbwegs nächsten Ort oder so, aber da war Ende. Und der Vorteil war, ich konnte direkt an diesem Schild vorbei, und dahinter einparken, weil fuhr ja keiner auf der Landstraße da. Und dann habe ich das Ding da geparkt, dann bin ich zu diesem TB-Hotel, wieder so ein abartiges Ding, wo du wirklich, ich war glaube ich 10 Minuten durch hüfthohes Gras unterwegs, bis ich da nicht ankam. Hab das dann da unterschrieben und alles, was ich das endlich gefunden habe, kommt zurück. Und in dem Moment fährt er auch gerade auch an diesem Ding vorbei und parkt vor uns ein Auto mit Wohnwagen. Und ich sag noch zu Heike, was ist denn das für ein Dussel? Wieso steht der sich jetzt hier vor uns hin? Ist das Rudelbildung oder was? Und er schlägt seine Heckklappe zu, dreht um, grüßt und fährt weg. Und Heike sagt, kennst du dich? Ich so, was weiß ich, wer das war? Ich hatte, wir waren besoffen. Nee, das war KWC Hero, dessen Auto gemeldet hat, dass seine Heckklappe offen ist. Wie geil. Also, ja, und der war natürlich auch beim Event und kam quasi gerade vom Event, um nach Hause zu fahren. Ja, also, skurriler geht's gar nicht, ehrlich. Ja, dann triffst du dich da irgendwo kurz vor Magdeburg auf einer Landstraße, die zufällig gerade gesperrt ist. Also, war echt schräg. Also da muss ich sagen, habe noch ein paar Tage drüber gelacht, weil das war schon echt geil. Mir war auch nicht bewusst, ich konnte ihn auch gar nicht einordnen, weil ich das Gesicht gar nicht gesehen habe. Ich habe gesehen, da hebt einer die Hand und fuhr schon weiter. Da habe ich gedacht, hätte er auch mal anhalten können, Hallo sagen. Aber ich gedacht, andererseits war froh, dass er weiterfuhr, weil er hatte so 4,5 Stunden Fahrt hinter dir und dann hast du auch keinen Bock, da irgendwo auf der Straße lange zu reden. Ja, dann wird es auch anstrengend irgendwann, ne? Aber es gibt halt manchmal so wirklich so Situationen, da denkst du, das kann irgendwie gar nicht sein. Ne? Ich habe das auf dem Rückweg von aus Dänemark gehabt. Ich wusste halt, dass der Ritter in seinen 4 Wochen Dänemark-Urlaub hochfährt. Ja. Aber keine Ahnung. Ne? Wir sind halt runtergefahren nach Hause und kurz hinter Husum ist eine Baustelle und die Tussi musste dann irgendwie mal auf Toilette und dann haben wir angehalten, kurze Pause gemacht, fahren weiter. Und war halt auch Baustelle, das heißt, der Verkehr wurde auseinandergetrennt, eine Richtung halt über die Landstraße, die Richtung Norden sind halt auf der Bundesstraße geblieben. Und 5 Kilometer, nachdem die Bundesstraße wieder so zusammengeführt wurde vor der Baustelle, fahre ich da mit dem Auto lang. Auf einmal kommt mir ein Auto mit Stader Kennzeichen entgegen und hupt und klingt wie ein Wahnsinniger. Ich habe mich total erschrocken und habe so im Augenwinkel gedacht, das war er doch jetzt nicht. Oder? Der hat mich doch nicht erkannt. Ne? Also der kennt das Auto vielleicht maximal von Twitter-Bildern. Ne? Es war er tatsächlich. Dann habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Also ist unfassbar. Ne? Ja, es ist manchmal schon schräg. Er schreibt doch gerade hier, nee, deine Einstellung anquatschen, den Cash, dann kenne ich. Ja, aber mein Tag vor auf dem Event war, dem wäre das schon gegangen. Ich fand es irgendwie zu geil. Also, dass man sich da irgendwo trifft, das fand ich irgendwie schon echt selten schräg. Ja, ja. War das der hier, Check-in Now? Ich weiß gar nicht, 5 TB-Hotel? 5? Nee, aber da gehst du nicht so durch so hohes. Nee, 5 Sterne TB-Hotel. Nee. Der ist ja direkt am Autobahndreieck da, ne? Ja, das war auch, der lag dann da hinten irgendwo drin. Ja, also der war jetzt nicht irgendwie schlimm oder was, aber der war auch nicht schön. Nee, aber das 5-Sterne-TB-Hotel wird es nicht gewesen sein. Nein. Fußweg direkt quasi 2 Schritte bist du vor dem Ding da. Also ja, das habe ich auch nicht, das 5-Sterne-Hotel, habe ich gerade nachgeguckt. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Also irgendein TB-Hotel auf dem Weg halt. Ich mache mir immer so ein Cash along the route und dann sehen wir zu, dass wir so alle Stunde mal anhalten und Cash machen, einfach um mal aus dem Auto zu kommen. Heike ist da auch immer ganz froh drüber. Da ist sie jetzt nicht mit hingelaufen, weil sie echt zu hohes Gras war, aber ansonsten ist das schon angenehm. Cachen ist für vieles gut. Das muss ich mal jetzt Zebra-Dompteur übrigens. Du kannst mich mal anschreiben bei GC. Er hat ja vorhin irgendwas von Schneeverdingen da geschrieben, habe ich gerade geguckt nochmal. Schreib mir mal bei GC oder bei Twitter oder irgendwo an oder so, dass ich das nicht vergesse. Dann kannst du dein Anliegen mal kundtun. Ne? Kriegen wir hin. Wilseder Berg habe ich auf dem Weg in Urlaub auch gesehen. Das war da, wo es erst mal Stau war. Also, ja, das, dann war es ja noch nicht weit. Ne? Nee, und dann wieder Hannover natürlich nochmal. Aber ansonsten ging es eigentlich. Wir sind relativ gut durchgekommen. 5 Stunden waren wir da. Urlaub kann ich auch kurz machen. Das habe ich nur mal. Da hatten einige gefragt, ob es wieder so einen Zwischenpodcast gibt und so. Nee, im Haupturlaub mache ich das eigentlich nicht, weil das ist so. Man hat dann immer im Hinterkopf, muss ich mir nochmal merken für einen Podcast und so. Das mache ich schon so Kurzurlaub, stört mich das nicht so, aber bei so einem Haupturlaub habe ich da einfach. Einfach mal abschalten. Alles, ne? Ja, genau, da will man mal komplett abschalten. Jetzt ist auch das Erzgebirge. Das ist wirklich schön. Also wirklich ganz tolle Naturgegend, aber es ist auch also ganz langweilig. Das sieht nämlich einfach überall gleich aus. Einfach ein einziger riesiger großer Wald. Aber ich dachte mal eigentlich so, Erzgebirge soll ja auch landschaftlich wirklich so schöne Ecken haben, ne? Also jetzt, also wo man sagt, okay, da musst du mal hin oder so. Ist es dann gar nicht so? Nee, das ist eher so Fichtelgebirge. Also vielleicht ist das ja, die sächsische Schweiz ist ja dicht dran. Ja, da ja, die kenne ich auch. Aber das, also es ist natürlich auch, mit was man hinfährt. Also das Erzgebirge ist ganz, ganz, ganz viel Wald. Das ist fast wie Schwarzwald ein bisschen. Mhm. Du bist da immer so auf 800 Meter fast unterwegs. Du merkst das aber gar nicht. Das ist fast wie bei uns hier. Das ist ein so langgestrecktes Gebirge, weißt du, dass wenn du 100 Höhenmeter hast, bist du 1 Kilometer unterwegs dafür. Also so wirklich. Hochplateau quasi, ne? Ja, genau. Und, ja. Und du machst zwar ganz schöne Höhenmeter, aber du merkst sie einfach nicht. Und dazu kommt, dass da wohl ganz, ganz viel Wintersport ist. Und die Loipen auch als Wanderweg jetzt umwidmen, sozusagen im Sommer. Und das heißt, du läufst immer so auf zwar guten, die kann man sogar angenehm laufen, ist besser als im Harz der Untergrund, aber du läufst immer so auf 5 Meter, das ist so alles Rentner-like. Ja, so relativ breite Ebene. Und kein Witz, also du siehst wirklich, wo du in der Stunde bist, wenn du auf der Straße bleibst. Mhm. So gerade sind die zum Teil. Und das ist einerseits schön, also wirklich, das nicht falsch verstehen, ne? Tolle Gegend und so, aber es ist natürlich auch langweilig dann wieder, weil viel Besonderes gab's nicht. Okay, gut, das erklärt dann auch, weil du gesagt hast, den Erzgebirge haben wir durchgespielt. Ne? Ja, genau. Also wir haben es nicht bereut, weil es wirklich, auch der Wald ist viel schöner als im Harz, weil er einfach, da sind kaum kaputte Bäume und so. Und was auch geil ist, du bist wirklich, also wir haben da in diesen 2 Wochen niemanden fast begegnet im Wald, außer 2, 3 Pilzsucher, wenn es hochkommt. Aber der Ort, wo ihr da wart, das ist doch eigentlich auch schon so durchaus touristisch ist mal einer der Spots im Erzgebirge, ne? Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie wirklich sehr abseits war. Das ist schon sehr zentral da, ne? Ja, aber da sind 2 Hotels und mehr habe ich da auch nicht gesehen. Okay, dann geht das eigentlich. Am Sonntag war das immer rotzvoll da. Da sind die alle nämlich zum Wandern dann los. Mhm. Aber ansonsten, weil du kommst auch mal zack rüber, wir waren ja wirklich 50 Meter von der tschechischen Grenze entfernt. Also das habe ich echt nicht gedacht, wo das so dicht ist. Aber wenn du aus dem Haus raus bist, 50 Meter war es an der Grenze. Konnte man auch rüber. Ich habe mich extra eingelesen, Covid-19, bla. Normal musst du eine Einreisegenehmigung haben oder ausfüllen auf irgendeiner Internetseite. Es sei denn, du bist innerhalb von einem Tag wieder raus. Dann brauchtest du gar nichts machen. Ah, okay, das ist so wie in vielen anderen europäischen Ländern auch, ja. Ja, genau. Wenn du reisen willst, du da einmal nur kurz rein und wieder raus, dann ohne Übernachtung geht's. Ja, und so sind wir 3, 4 Mal rübergelaufen und immer mal hin und her gewechselt über die grüne Grenze. Mhm. Das ist schon ganz witzig da, auch wenn du über diese Grenze, du siehst ja die Grenzsteine da und so, ist alles ganz witzig, aber eben nicht, also da fehlt einfach jedes Besondere. Also da ist nichts, was so... Wo du anfährst, das war geil. Also, ja, das. Ja, und ich meine, ihr wandert ja wirklich schon viel. Wenn du jetzt natürlich so Urlaub machst mit der Familie und sagst, willst du vielleicht auch mal was sehen oder so, dann wird es halt schwierig dann, ne? Vielleicht, ja. Ja, da ist gar nichts. Also wirklich gar nichts. Also, ja, ist ein Biathlon-Stadion, da waren wir auch drin. Ist auch schon interessant. Ich war noch nie in so einem Ding und ich habe nicht gedacht, dass sie so klein sind, ne? Aber ist eben auch nur so, alles okay, aber nichts, also fehlt so das Topping. Was weiß ich, als wir jetzt in den Pyrenäen waren, da hast du dann mal einen richtigen Berg, auf den du hoch musst, wo du dich ja als Norddeutscher dann schon fühlst, als hättest du jetzt den Himalaya erstiegen. Ja, ja. Sowas haben die da nicht. Also, oder mal eine schöne, lange, große Brücke oder eine Talsperre oder so. Ja, genau. So, das fehlt da irgendwie. Vielleicht wird es ja jetzt interessant. Ich habe keinen Witz. Das Ding heißt ja Georgenfeld-Zinnweide oder so. wo wir da waren. Da haben sie jetzt das größte Lithiumvorkommen Europas gefunden und da soll jetzt Bergbau stattfinden plus Wiederaufbereitungsanlage. Also da scheint mir sich der nächste Menge zu tun. Vielleicht gibt es ja doch mal eine Schlucht irgendwo, ne? Ja, also das... Oha, ja gut. Das könnte mal spannender dann. Ach, guck mal an. Jetzt schreibt er hier gerade, da war der... Ach nee, das ist so ein Museum, das Interceptor da gerade schreibt. Das war ganz witzig, was du natürlich da viel hast, wo wir eins von besichtigt haben, mitten im Wald, so ein Lost Place dann mal, wo auch ein Cache drin lag. Also du konntest nicht mehr richtig rein tief, sondern er hat den Cache auch vorne an der Tür als Traddy. Aber wenn du Lust hattest, konntest du halt sich drin auch nochmal ein bisschen umgucken. Mhm. Das ist da natürlich schon gegeben, ne? Da sind viele Gebäude, die da auseinanderfallen. Also das ist schon, man sieht schon noch den Osten da, das muss ich echt sagen. Also das hätte ich gar nicht erwartet vorher. Ja, wahrscheinlich so kurz vor der Grenze. Es war ja hier früher auch so, wenn du ins Wendland heute noch fährst, siehst du ja auch, dass da nicht so viel gebaut wurde in den 40 Jahren, bevor die Mauer geöffnet wurde. Ja, ne? Ja. Dass das wirklich so totes Land war, ne? Also du merkst schon, dass es grenznah ist, weil zum Beispiel auch im Ort keine einzige Tankstelle war, bis wir dann begriffen haben, okay, die fahren alle rüber in die Tschechei. Mhm. Da ist das wohl wesentlich billiger, das Tanken. Dafür ist der Sprit wohl auch nicht immer vom Feinsten. Wir haben es gelassen, weil ich glaube 20 Cent pro Liter billiger, ja. Du hast ein gepanschtes Zeug. Ne? Ja, nicht nur das, ich muss da rüberfahren. Dann habe ich nachgelesen, jo, dann musst du auch aufpassen, dass sie dir auf der Visa-Card nicht in ihren Kronen, die haben ja noch nicht mal Euro. Mhm. Das ist ja das Schlimmste daran. So, dann hast du noch den Wechselkurs und weißt du, dafür lohnt sich der Aufwand in meinen Augen nicht. Wir sind auch kaum gefahren, wir sind fast immer vom Haus aus losgelaufen, weil wandern kannst du da, bis dir die Füße glühen, das muss man klar sagen. Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich, und gerade wenn du sagst, ich habe kaum jemanden getroffen, das ist schon cool. Ja, also das ist wirklich wichtig gewesen. Also wir werden ja auch nachher das mal sehen, auch cachen bei den Cache-Tipps, also es ist nicht wie im Harz, wo ich froh bin, wenn ich mal einen guten Cache finde, sondern wir haben wirklich, wirklich viele schöne Caches da gefunden, das muss ich sagen, das hat schon viel Spaß gemacht auch. Naja, jetzt haben wir ganz viel immer noch gar kein richtig Geocaching-Themen gehabt. Ja, da so ein bisschen schon. Ne? Bisschen eBay. Ja, das stimmt. Dann haben wir einen Log noch, das ist eine eigene Sache, habe ich da reingepackt, das fand ich irgendwie richtig gut. Poon Snoopers hat gelockt unsere, oder er hat discovered unsere Coin. Das fand ich echt schön. Im Harzurlaub entdeckt, natürlich schon doppelt geimpft. Danke und Grüße von Frau Puh Snoopers, schweigende Hörerin seit der ersten DSM-Stunde. Ach, das ist auch mal so ein Lock, das ging so runter wie Öl, fand ich. Ja. Da weiß man wieder, wir machen das nicht für umsonst. Ne? Ja. Es gibt Leute, die hören das uns also schon sehr lange. Ne? Ja, fand ich richtig schön. Die besten Wanderwege Deutschlands. Ja, Interceptor, die kenne ich. Da kommen wir nachher auch noch hin, haben wir noch einen Tipp für einen Podcast über Wanderwege und so. Es gibt da ganz einen bestimmten Grund, oder es gibt mehrere Gründe, warum ich die nicht mit der Kneifzange anfasse. Erstmal sind die meistens komplett überlaufen. Also so richtig überlaufen. So genau wie dieses hier von München nach Venedig da. Mhm. Da läufst du in den Berge dann in Schlangen rum. Nee, danke. Also das muss ich nicht haben. Und dann sind das meistens auch noch so 50 Kilometer One-Way. Das ist mir alles da. So eine Runde hat doch irgendwie Vorteile. Und dann ja. In so 20 Kilometer Länge ist dann auch ganz okay. Ne? Ja, selbst das ist mir das ist uns ja, schon. Ja. 15 ist eigentlich so, 12 bis 15 ist eine gute Länge. Ne? Also mal ganz ehrlich, wir sind jetzt beide, also nahe der 60 oder Heike knapp drüber. 10 Kilometer und dann ist auch schon gut. Und wenn es 15 sind, ist auch noch gut. Und 20, wir schaffen noch die 30 noch, aber wir wollen die gar nicht mehr, sondern so zwischen 10 und 15. Wenn das dann auch ein bisschen mit Anstrengung ist, mal ein bisschen berghoch, berunter, das ist so, das passt. Einer hat tatsächlich die Coin, das ist ja unsere Impfen-Coin, DSM Pro Impfen. Wie immer, also ein Korinthen-Kacker wirst du immer dazwischen haben, ich weiß auch nicht warum. Der schrieb wieder drunter, ja, dies und jenes, aber impfen sollte man schon jedem selbst überlassen. Ja, wir haben es auch niemandem vorgeschrieben, mein armer Willi. Mein Gott nochmal, ehrlich, ey, wir haben nur gesagt, dass wir es gut finden. Ja, das ist immer, also das ist so ein, ich weiß gar nicht, worüber sich die Leute aufregen wollen, wenn demnächst die Pandemie mal irgendwann so ein bisschen ausläuft. Also, ne? Ja, genau, hier steht, so. Raus ja, alles andere ist die Wahl eines jeden selbst. Ja, hat auch keiner bestritten. Nee. Aber du hättest ihn ja auch nicht locken müssen. Ich muss es mal so sagen. Ich bin mal gespannt, worüber sich die Leute dann aufregen, wenn das Thema dann irgendwann mal so ein bisschen zur Nebensache wird. Ja, das hoffentlich irgendwann. Ne? Aus Dänemark war das einer, da hat ihn einer gefunden. Siehst du, hättest du keinen hinlegen sollen. Eieiei, so viel habe ich gar nicht verteilt, glaube ich. Das hielt sich ja gegen Grenzen, weil es... Ja, du musst jetzt alle werden, ich bringe dir demnächst die neuen. Das kann ich auch mal gleich erwähnen, ist ja auch noch eine eigene Sache. Wir haben auch eine Weihnachtscoin. Genau, mit einem typischen Weihnachtslogo drauf. Ja, hatte ich ja schon veröffentlicht. Hochgrad. Aus Salzteig, ne? Ich weiß noch nicht, wann wir die anfangen zu verteilen. Müssen wir mal sehen. Hast du von den alten noch welche? Ich habe noch ein paar wenige. Ich hab jetzt tatsächlich noch von den Event-Coins habe ich noch einige, ja. Von daher, also es hat noch ein bisschen Zeit. Also ein bisschen was habe ich noch. Fangen wir sonst im November oder so an. Genau. Wir fangen einfach irgendwann an, wenn die anderen alle sind, fangen wir an, die neuen zu verteilen. Sieht ja jeder von uns, wer wir hat. Auf jeden Fall sind es echt mal welche nur für Weihnachten gedacht. Haben wir uns von Mario einen Entwurf machen lassen und wie immer den ersten Entwurf auch gleich genommen. Ja. Ja, er trifft auch unser Geschmack einfach immer ganz gut. Genau. Ich habe heute jetzt schon trockenen Hals, ich weiß auch gar nicht warum. Ja, dann sind wir mit der eigenen Sache auch schon langsam durch jetzt. Genau. Quasi kaum eine Stunde, Stunde, die Kommentare sind durch. Ja, ich dachte, heute wird es eine kurze Folge, weil wir gar nicht so viel Thema haben. Aber, Ja, dann hat Ferrari Girl auf ihrem Blog nochmal den kleinen Hinweis. Nordseetaufe. Nordseetaufe, genau. Die haben halt lange hin und her überlegt, im kleinen Eventplanungsteam zu viert, was sie machen wollen. Kann man da alles mal nachlesen und eventuell wird es da... Aber hast du das so richtig verstanden? Ja, also ich habe jetzt tatsächlich verstanden, das Problem ist ja, dass auf dem Schiff dann irgendwie 3G gelten würde. Ja. Und eigentlich wollen sie halt das Event für alle machen, egal ob 3G, 2G, 1G oder 0G. Ja, ja. Und dass es jetzt dann wohl die Überlegung gibt, eventuell dann halt doch so ein kleines Event zu machen, aber keine richtige Nordseetaufe im Prinzip. Ja, ich wollte das sagen, aber jetzt irgendwie kann man kommen ohne Anmeldung. Ja, und muss aber trotzdem 3G, ist halt Pflicht auf dem Schiff. Ja, aber so. Dann weißt du ja nicht, ob das Schiff irgendwie voll ist oder nicht, weil das ja, das ist dann eher wahrscheinlich so, tatsächlich eher so ein Event und wer Glück hat, halt noch ein Ticket fürs Schiff, ne? So. Ja. Also richtig verstehe ich es nicht. Den Pleasure Dome wird es diesem Mal nicht geben. Das hatte wohl Schweigert immer mal organisiert, dass man so ein Überlebenstraining damit machen konnte, was normalerweise nur die Profis machen dürfen. Aber da waren wohl zu wenig Interessenten. Und beim Griechen gibt es wohl auch keine richtige Versammlung, sondern dann muss man halt für sich selber da reservieren. Genau, genau. So, das ist irgendwie so Event ohne Event, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Wahrscheinlich, also ich vermute, es wird tatsächlich dann, wenn sie sowas machen, dann wahrscheinlich ein kleines Event machen, aber es ist halt kein richtiges Nordseetaufen-Event. So, ne? Es ist, ja. Ist halt immer die Frage, tja, macht man es dann irgendwie? Was schreibt sie denn? Sie ist für ein Lauf-Event in Lübeck angemeldet? Ja, sie selbst kann abends nicht hoch die Tassen machen, also nur halb hoch. Das ist aber nicht die Ferrari-Girl, die ich kenne, oder? Doch. Die, ja komm, die ist vom Frühstück bis zum Mittag mit dem Auto gefahren. Ja, aber die läuft jetzt, ich sag mal, pro Woche 20, 30 Kilometer. Ja, dann ist es nicht die, die ich kenne. Ich kenne die, die nur im Auto sitzt. Ja, das ist, ich glaube, die hat sich ein wenig verändert die letzten Jahre. Oh Mann. Ja. Ja, auf jeden Fall findet eine Nordseetaufe statt, wer da Interesse hat, 23. Oktober von Schütziel. Guckt einfach bei Ferrari Girl auf dem Blog, dann werdet ihr das sehen. Genau, wie sonst zur Not, die Nordseetaufe hat auch einen Twitter-Account, da wird man auch mal mit Infos sonst geflutet, also einfach ein Auge drauf haben. Ah, ich lese gerade, moin, wir machen auf der Seeadler geimpft oder getestet oder genesen. Ich habe gerade mit Heini telefoniert, auf dem Schiff wäre dann Maskenfreiheit. Ja. Das ist mir im Moment auch alles seltsam. Also nee, jetzt gar nicht wegen Alex oder so, sondern dann ist Maskenfreiheit auf engstem Raum und also das ist alles so. Ich habe das Gefühl, wir sind so ziemlich durch mit Corona. Also da macht sich keiner mehr allzu groß. Nö, nee, das merkst du auch so. Also ich habe jetzt so, tatsächlich auch so das Gefühl, nachdem ich aus Dänemark raus bin, da ist ja Corona vorbei seit quasi 6 Wochen, also so seitdem wir quasi da waren. Ich gucke auch hier so selbst nicht mehr so einmal die Woche nochmal auf die Inzidenz im Heidekreis. Die pendelt sich immer so bei 24, knapp unter 30 ein. Da habe ich gehört, sie vermuten ja, dass 85% schon geimpft sind. Ne? Ja, das hatte ich auch gesehen. Weil die Hausärzte so mit den Zahlen nicht hinterherkommen und so. Ja. Ich glaube auch, also dass wir jetzt so eine massive Welle im Herbst noch kriegen, wo wir glaube noch ich, Gedanken machen müssen wegen Einschränkungen oder so, glaube ich nicht. Also selbst wenn, ich höre ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ich habe ja auch mal den Drosten-Podcast gehört und der selber hat ja sogar gesagt, wieso er rechnet damit, dass jetzt, dass er das mindestens dieses und nächstes Jahr jeweils auch noch einmal kriegen wird, trotz ja. Impfung. Er sagt, das ist aber auch völlig normal, dass man das trotz Impfung dann trotzdem nochmal kriegt. Und wenn man das dann noch ein, zwei Mal hatte, ist man tatsächlich so widerstandsfähig, dass es dann auch egal ist langsam. Ja, dann ist es tatsächlich dann irgendwann so ähnlich wie ein normaler grippaler Infekt oder so. Ne? Ja, also dann ist es genau, irgendwann so, dass der Körper den Virus schon kennt, wenn es dann nicht nur eine Mutation geht, so habe ich es auch verstanden. Und dass es dann halt endemisch wird. Ne? Dann ist die Pandemie vorbei und dann kommt halt jede Saison kommt halt Corona wieder. Ne? Also ich mache im Moment immer noch ein bisschen langsam, ganz ehrlich gesagt, weil das ist mir einfach, erstmal habe ich sowieso nicht so der Eventgänger und alles. Und jetzt zum Beispiel auch Weihnachtsfeier auf der Arbeit, wo ich gesagt habe, ich sag mal, merkt es noch oder was, darf ich hier monatelang nur mit Maske rumlaufen? Und jetzt macht ihr dieses Jahr schon eine Weihnachtsfeier, das finde ich dann ein bisschen seltsam. Aber ja, Gott. Also ich sag mal so wie bei unserem Event jetzt, ne? Also wenn du so Open-Air-Veranstaltung hast oder so, da bin ich jetzt mittlerweile auch gespannt. Ja, Open-Air war für mich auch vorher schon irgendwie. Ja, ja. Und ich sag mal so, jetzt ins Restaurant, okay, aber dass ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, auf ein Konzert gehen würde, so in der Halle irgendwo. Nee, gerade geschlossene Räume mochte ich vorher schon nicht. Ja. Und jetzt noch viel weniger im Moment, ja. Na, ich denke ja im Moment mal nach, mal wieder ins Kino zu gehen, auch wenn mit dem Junior mal. Und da bin ich halt immer noch so, ja, weiß ich auch nicht. Also ja, dann musst kommt du auf die dann, Tageszeit an, ne? Dann musst du da nach Hannover, da kommen wir nachher noch zum GIF-Event. Ach ja, genau das. Nee, ernsthaft, also ich war mit Heike ja da, letztes oder vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr war gar nicht. Letztes Jahr war ja nicht, vorletztes Jahr. Und das hat schon was, die Atmosphäre da. Also ich mache das nicht nochmal, weil die Filme mir einfach zu langweilig sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die fand ich letztes Mal so langweilig. Nee. Aber diese Kinoatmosphäre, das ist ganz cool gewesen, muss ich sagen. Das ist halt ja immer in der Woche, ne? War das in der Woche? Montag oder Mittwoch irgendwie ist es. Ja. Ich habe nachgeguckt. Und selbst von der Arbeit, ich bin ja dann schon ein bisschen südlicher und unterhalb der A27, quasi fast in Nienburg. Selbst von da sind es irgendwie noch 80 Kilometer oder so. Ah, okay, das ist noch ein Stück, ja. Das ist halt auch noch eine ganze Ecke. Ja. Und da wird es dann auch schon knapp so ein bisschen. Und ich möchte dann auch nicht abends um 8 erst dann zum Event, weil dann bin ich irgendwie in den Puppen zu Hause. Ja, also ja. Und zum ersten Event quasi, da wird es zu knapp. Ist klar. Also deswegen, ich muss mal überlegen, ich hätte schon Bock mal, weil ich bin ja schon auf halbem Weg dahin, aber mal gucken, vielleicht muss ich spontan überlegen. Ja, so war jedenfalls ein nettes Kino, da konnte man gut sitzen, das hat Spaß gemacht, so muss ich echt sagen, wir waren ja da. Das vom Kino aus würde ich mir schon nochmal antun, nur die Filme, das ist alles nicht mehr, ich glaube nicht, dass die diesmal besser sind. Na gut. Genau, aber auf jeden Fall da tue ich mich halt auch noch schwer mit Kinogeschichten und so, aber ich denke mal, wie gesagt, das wird jetzt langsam mal ein bisschen... Und zack, sind wir schon bei unseren Themen endlich angekommen. Genau. Gerade mal eine Stunde rum und schon. Guck mal, das ist jetzt, heute ist echt ein Paradebeispiel, ne? Also, drei sind es immer noch so viele. Man, die werden ja nicht weniger. Das ist ja immer das Erstaunliche. Es werden eher noch mehr. 20, 23 mit uns. Sind welche gegangen, das ist ja eine Frechheit. Auf jeden Fall 30 reicht bei unseren Hörern nicht. Da kommen wir mit Sicherheit irgendwann auch mal drüber. Wenn im Sommer oder so. Ja. Und zeitmäßig, die 3 Stunden sind immer ein bisschen knapp. Das stimmt. Die 1,5 Stunden. So, naja. Ja, was haben wir als erstes? Zack hier. Ich hab's doch gesagt, das ist scheiße, was sie da machen mit ihm. Echt. Ja, da gab es ja dann neulich auch schon so eine kleine Diskussion in unserem schönen Telegram-Channel. Ja. Der böse Kanal. Ja. Aber wie willst du sowas halt verhindern? Also ich alle versuchen das ja auch immer da, das ganz, ganz politisch korrekt. Nein, Saki ist zu doof für diesen Cash, Punkt. Das ist nicht beleidigend gemeint, sondern ist es einfach so. Er ist nicht in der Lage, diesen Cash wirklich zu betreuen. Und das wird ununterbrochen wieder knallen. Tut's nämlich jetzt zur Zeit. Er hat das Ding irgendwie dicht gemacht, weil da irgendwie Wartung stattfindet. Und dann sind natürlich sowieso schon einige angefressen. Und ich habe aber gesehen, da sind auch schon wieder welche rausgenommen worden von den Loks. Da stand dann, irgendeiner schrieb schon, so erstmal die Rechtschreibung erarbeiten, das könnte ja keine Sau mehr lesen. Das wurde wieder gelöscht offensichtlich, ja, ist rausgenommen. Ja, aber sie haben ja recht. Also es tut mir leid. Ah nee, steht noch drin. von Tapse-1 bitte Rechtschreibung und Zeichensetzung korrigieren lassen. Eine Schande für den schönen Cash, was aus dem Listing geworden ist. Ich weiß, das ist politisch unkorrekt und ich würde sagen, ja, stimmt. Also, ja. Ja, aber ja, das ist, recht haben sie irgendwie. Ich Vader, oh mein Gott, muss ich höher stellen. Muss ich, ob es jetzt besser wird. Jetzt wirst du ein bisschen sehr leise, vielleicht musst du etwas dichter machen. Echt, leise so? So mittel dazwischen vielleicht. Ja, sonst habe ich das... So ist besser. Ja, aber so habe ich immer den Rat, mich da rein. Ja, also auf jeden Fall, ja, der hat sich einfach beschwert, ist ja nicht mal beleidigend geworden. Oder ja, gut, eine Schande hätte er nun nicht schreiben müssen. Er hat ja recht, das Listing versteht keine Sau mehr. Also das ist einfach nur noch, das ist so eine Karikatur. Gut, wer als erstes natürlich gleich wieder drauf rumhackt, ist Systemsprenger. Also die hat aber auch wirklich zu allem ihre Meinung jedem mitzuteilen. Ja, sind immer die, sind, man kennt sie alle, die da oben diskutieren. Ja, ne? Ich finde es ja auch okay, aber muss sie, also soll sie mailen, aber nicht im Log. Das ist einfach nicht der Ort dafür. Ja, und wir in unserem Kanal, im Gruppenkanal kam dann so die Diskussion, wie man sowas dann irgendwie, da müsste irgendjemand ein Auge drauf haben, das Headquarter oder so, aber ja, wie wollen die das denn machen? Du kannst ja nicht jeden, der, ich sag mal, irgendein Problem hat, ob es nun jetzt in der Sprache ist oder kannst ja nicht irgendwie da irgendwie dann sagen, ja, du darfst aber kein Cash adoptieren, der 1000 Favoritenpunkte hat oder eine Quote von 98 Favoriten oder so. Aber 98%, das geht ja nicht. Ne? Also man muss halt denjenigen, der das Ding zur Adoption rausgegeben hat, mal fragen, ob er noch alle Tassen am Schrank hat. Ja, das ist so der Punkt. Ne? Also ob er da echt drüber nachgedacht hat, was das so, ob das sinnvoll ist. Ne? Ich lese gerade 2 drüber. HL schreibt. Tapse 1. Wer mit Leerzeichen plänkt und mit 3 Ausrufezeichen grölt, der hat es gerade nötig. Frohes Lernen, in Klammern Anstand vor allem. Da schreibt wirklich der Richtige, der größte Penner Hamburgs, der jeden bepöbelt und beleidigt, schreibt was von Anstand. Eigentlich hätte sein Log explodieren müssen in dem Moment, wo er Anstand zu Ende geschrieben hat. Wirklich, das ist ein größer Witz, ey. Ach, was ein Hammer, ey. Was hat ein Zaki danach geschrieben? Zuzüglich eher Rechtschreibung und Grammatik, da gebe ich Systemsprenger und HL recht, da auch andere Geocacher sind nicht besser als ich selber oder andere und man kann, ich weiß nicht, ich kann diesen, ich, ach. Boah, ist das scheiße, es tut mir leid, ich mache ja eine Schreibschwäche, haben's, aber das kann trotzdem keiner lesen. Also es ist nicht klar, was er einem sagen will. Also der Punkt ist einfach, wer 544 nochmal machen will, bevor er den Cash irgendwann nur noch lesen kann, der sollte da schnell hin, weil ich glaube, der wird die nächsten 2 Quartale nicht überleben. Das Problem ist auch, es ist ja gar nicht schlimm, dass er eine Schreibschwäche, er hat ja keine Schreibschwäche, er hat so einen niedrigen IQ-Punkt. Aber da kann er sich, es haben ihm so viele angeboten, pass auf, sag Bescheid, ich überarbeite den Text und er macht es einfach nicht. Und sorry, dann fängt es an zu nerven. Also, guck mal, Stellinger schreibt auch schon, die Kirche wird irgendwann den Cash zumachen. Ja, das glaube ich auch. Weil im Moment geht der ihnen nämlich mit Sicherheit auch auf den Sack. Ich hoffe, dass die englische Übersetzung hat er hoffentlich mit Google gemacht, ne? Im Hint, ne? Was bin ich zu nah? Mikro schon wieder? Nein. Mein Gott. Echt? Nee. Wieso? Ich weiß nicht. Also. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Google Translate was mit seinen Texten anfangen kann. Ja, wahrscheinlich. Ist das auch ein Grund, warum ab und zu das Internet mal ausfällt, ne? Ja, das ist ficky, also rechts oben. Es ist, also wie gesagt, da muss einfach mal so die Lehre sein für alle, die dann irgendwie mal so ein Cash zur Adoption freigeben. Vielleicht sollte man, das ist wie mit Kindern, vielleicht sollte man sich einfach mal angucken, wer das Ding adoptiert, ne? Ja. Da sollte man vielleicht dann so ein kleines, mal einen Blick drauf werfen, was macht der eigentlich mit seinen Caches oder so. Weil im Prinzip die hätten ja auch, das Ding hätte ja auch niemand an jemanden gegeben, der bisher nur 20 Funde hat. Ne? Also da hätte er auch drauf geguckt. Ist vor allem, ich meine, nichts gegen Zaki, der gibt sich ja Mühe, das will ich alles gleich bestreiten. Aber jetzt gibt man ihm einen Cache, wo wirklich viele drauf gucken, weil das halt so eine Art Kult-Cache und alles ist. Und mein Gott, der ist nicht in der Lage zu kommunizieren vernünftig. Das ist nun mal so. Ja, da muss man sich schon drauf einlassen und ich weiß noch, wie wir über sein eigenes Event mit dem immer hin und her geschrieben haben, weil mit seinen Toilettenhäuschen und hast nicht gesehen und die Stadt hätte gesagt, er darf nicht und dann habe ich mit der Stadt gesprochen und die haben gesagt, wir wissen nicht, was der von uns will. Das hat mir die Tante beim Amt wirklich gesagt, die hat gesagt, wir haben nicht verstanden, was der von uns will, selbst am Telefon nicht. Und dann habe ich ihr das erklärt. Ach so, nee, das kann er ja problemlos machen. Also das ist das Problem. Und der kriegt jetzt so einen Cash, der so ein, ach nee. Das ist ja, und er hat ja, er ist ja auch beratungsresistent, das ist das Problem. Ja. Er hat Hilfe genug angeboten bekommen. Er hat auch hier, als er das Ding quasi fast archiviert worden wäre, weil er das umbauen wollte, hat er auch Hilfe bekommen, Angebote und nichts, gar nichts wird er irgendwie angenommen. Das ignoriert er komplett, ja. Das und das ist das Problem halt, ne? Ja. Nee, also es fängt an, sich zu bewahrheiten. Wer den Cash machen will, macht ihn bald. Ja. Es ist sowieso immer ganz gut, wenn man einfach Sachen, die man vorhat, einfach mal macht. Ja. Man sagt viel zu oft, kann ich ja immer noch machen. Hier wird es irgendwann schwierig. Bin ich eigentlich noch vernünftig zu hören jetzt? Ja, bist du. Okay, ja, weil der Mikro sich eben verzogen hat hier. Ach ja, naja, wir haben es vorausgesagt, können wir wenigstens sagen. Ja. Genau, kommen wir von einem Hamburger Problemkind. Aber wenn der Zag hier so bekannt ist, warum hat dann der Alt-Owner ihm eine Cash-Adaption gegeben? Das fragt sich, glaube ich, halb Hamburg. Das ist ja das, was ich eben sagte. Ja, der hatte einfach keinen Bock mehr und er hat den ersten gegeben, der sich gemeldet hat. Der Taki ist so bekannt, den kennt hier in Hamburg jeder. Der, ja, mein Gott, der hat schon im Podcast von diesem, wie heißt der Spacken, der durch die Alpen gelaufen ist und überall Geld machen wollte mit seinem Podcast. Und nee, der Berufsdings da. Der Berufsgeocacher, genau. Selbst bei dem war der schon im Podcast. Übrigens sehr hörenswerter Podcast. Ich fürchte nur, man kriegt den, findet den gar nirgends mehr. Also wenn ihr den mal findet, Taki und Berufsgeocacher, sagenhaft. Der findet das bestimmt in Archive.org oder so. Ne? Stimmt. Eine Stunde lang versucht der Berufsgeocacher Zag ihr dazu bekommen, zu sagen, dass ihm die Hamburger ja immer in die Pfanne hauen würden. Und Zag ihr die ganze Zeit, nee, die wollen mir alle helfen, die sind alle nett. So geil. Und ernsthaft, das geht eine halbe Stunde so. Du schmeißt dich weg, wenn du das anhörst. Also, da unterhalten sich wirklich zwei Doofe. Und beide wollen was Verschiedenes rauskriegen aus dem Podcast. Und es funktioniert nicht. Das ist so geil, die Folge. Okay, also Interceptor guckt ja mal. Ich befürchte, er wird es auch relativ schnell finden. Dann hauen wir es einfach in die Shownotes rein. Ja, wenn es die Folge wirklich noch gibt. Ich weiß nicht, was der mit seinen Caches, mit seinem Podcast gemacht hat. Er hat ja, der Zaki hat ja auch mal einen YouTube-Kanal gehabt. Ja, ja. Und da hat er auch dann irgendwie einen Vortrag gehalten über Bahnhofsgeläut oder so, keine Ahnung, oder Bahnhofsuhren und Kirchengeläut. Ja. Und da habe ich 10 Minuten durchgehalten und dann lief mir so das Blut in großen Strömen aus den Ohren. Ne? Ja, das war cool, das Ding. Also es ist schon eine Karikatur. Wie gesagt, das ist eigentlich ein lustiger Typ und ich mag den eigentlich. Wir haben den da ja auch getroffen, der ist alles gut. Aber dem kann man nicht Verantwortung in die Hand geben. Das kann man einfach nicht. Also, naja. Wie gesagt, also hier, ich hoffe, dass Zack hier sich das ein bisschen zu Herzen nimmt und hier das Ding nie im Leben. Mit Hilfe am Leben erhält, ne? Aber wirklich mit Hilfe. Ne? Nie im Leben. Aber ich glaube auch, das wird schwierig. Das wird nichts. Aber manche Caches gehen halt dann auch mal ins Archiv, ne? Das hat mich überrascht, ja. Auch weil die Leute einfach gar nicht mehr Zeit haben zum Cachen. Ne? Du hast ja auch mir irgendwann bei der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass die schon auf Instagram lange nichts gemacht haben und so. Ja, ich habe jetzt auch mal geguckt, so, die haben auch jetzt irgendwie so, sie waren im Sommer im Urlaub, da haben sie ein bisschen was gemacht. Da kamen ja auch so ein paar Artikel dann irgendwie so fürs GC-Magazin bei Instagram oder so. Ja. Dass sie da irgendwie so in Österreich und wer weiß wo waren, dann irgendwie Kroatien oder so. Also wir reden von Freda Reest. Genau, Freda Reest, ich weiß nicht mehr, wie man Freda Reest. Die rasenden Reporter fürs Geocaching-Magazin. Genau. Hergarten, Entschuldigung. Und die machen tatsächlich, also bei Instagram ist es sehr ruhig geworden. Wenn man so guckt, jetzt cachen tun sie auch irgendwie gar nicht mehr so viel. Ja. Im Podcast haben sie auch nicht mehr nach 4 Folgen, 6 Folgen, keine Ahnung, war nicht viel, war vorbei mit ihrem Interview-Podcast da. Ja. Vielleicht ich dachte, Hoja sollte doch da auch nochmal auftreten, dachte ich. Hatten wir uns auch mal drüber unterhalten. Ist doch noch im Chat hier, Hoja. Hast du nochmal was gehört von denen? Also irgendwie passiert da gar nichts mehr und jetzt ist mir durch Zufall aufgefallen, weil ich habe, also ab und zu gucke ich meine Ignore-Liste durch, um die aufzuräumen. Das heißt, wenn irgendwelche Caches dann deaktiviert wurden, dann kann ich die auf einer Ignore-List nehmen, damit die nicht irgendwann voll ist. Mhm. Und da fiel mir das auf, Paddeln um die Elbinsel, 1 GC8WRM6. Da hat irgendwann einer Ach so, der wurde wieder deaktiviert. Ja, da war irgendwie, da war nur noch ein Deckel da, ne? Die Dose war weg oder so? Ja, genau. Oder erst war die Dose weg, dann haben sie eine neue gelegt. Eine neue gelegt, irgendwie im Sommer dieses Jahr, im Juli. Ja, 3.8. wurde das Ding schon temporary disabled, weil das keiner gemacht hat, hat das irgendwann die Reviewer gemacht. Sie haben sich gar nicht drum gekümmert. Sie haben geschrieben, ja, war ist wohl weg, müssen wir irgendwann mal reparieren. Dann hat der Reviewer das Ding aber mal auf temporary disabled gesetzt am 3.8. Und dann dauert das ja meistens nicht lange, ne? Genau, dann haben sie am 3.8. auch noch geschrieben, nö, wir kümmern uns bald drum und so, wir müssen mal gucken. Und ja, das war auch das letzte Mal, dass sie da noch was geschrieben haben. Und jetzt am 4.10. wurde sie jetzt dicht gemacht. Ja, 4.9. kam da mal eine Erinnerung, Achtung, ne? Bitte mal die nächsten 30 Tage. Und da lassen sich ja die Reviewer nichts sagen. Das geht dann ganz automatisch, ne? Ah, der war weg und einer hat ungefragt eine neue gelegt. Ja, aber selbst dann, sie selber haben sich ja gar nicht mehr. Und das passt ja eigentlich gar nicht dazu, wenn man so der größte Blogger im Geocaching-Szene und längsten und größten und ja. Ich finde das sowieso immer, wenn die Reviewer die dicht machen, weil sich der Cacher nicht gemeldet hat, das ist auch mal, wo ich immer denke, das ist schlechter Stil für mich. Das finde ich ganz schräg. Ja, das ist immer kacke, ne? Irgendwie. Das ist mir auch schon mal ein, zweimal passiert, weil ich dann irgendwie tatsächlich das ein bisschen aus dem Auge verloren habe. So Caches, die so ein bisschen abseits lagen, ne? Ja. Aber es ist halt immer irgendwie Mist, ne? Ja, das ist, finde ich, immer schwierig. Also, ja, ist also, wie gesagt, ist archiviert worden. Also mir scheint, dass schon wieder einer von denen, die ganz groß werden wollten, sich so langsam aus dem Hobby verabschieden. Wie das schon einigen passiert ist. Ja, ich glaube, als ich angefangen habe, habe ich schon gesagt, lass uns mal ein Jahr abwarten und dann gucken wir mal und ich weiß gar nicht, wann haben die sich denn eigentlich angemeldet? So ich lange keine Ahnung, aber es ist wie immer. Also gerade diese ganz Großtönenden ist so im Schnitt. 2018, 20.07.2018, 3 Jahre. Boah, das ist relativ lange. Sie haben auch, das Tönen fing ja erst vom Jahr so an. Ist aber relativ normal, echt. Ja, ich habe ja jetzt, ich war ja in Ratzeburg und auf dem Rückweg in Mölln habe ich ja tatsächlich noch einen von diesen Aufklebern von denen gefunden. Ich habe überlegt, ob ich mir so Aufkleber machen lasse. Die haben halt so eine komische Erdkugel, ne? Und dass ich mir einfach so einen Aufkleber machen lasse mit so einem halben Penis, den man da so rüberkleben kann, dass es dann so einen vollen Penis ergibt. Ne? Ja. Gegen so eine Halbrakete, ne? Ja, gut. Das muss ich mal überlegen. Vielleicht schaffe ich das noch. Oja fragt auch gerade, was aus den Berufenden geworden ist. Für die das gar nicht kennen, der Berufene, das ist der Berufsgeocacher. Der heißt tatsächlich so. Der hat auch mal, oh mein Gott, der hat sich mit halb Deutschland immer angelegt, der Spinner. Das war auch wirklich ein Spinner gewesen. Dem verdanken wir auch unseren ersten Film, weil der ist. Also, ja, genau, stimmt. Vor kurzem habe ich tatsächlich mal geguckt, weil irgendeiner wo irgendwo fragte und habe tatsächlich mal ein bisschen recherchiert. Auf Facebook hat er dann irgendwann nochmal geschrieben, oh ja, ich fange doch wieder mit Geocaching an. Kein Mensch hat darauf reagiert, weil der einfach, ich weiß nicht, was er sich so vorstellt, aber wenn man da so ein Jahr raus ist mit dem großen Rumtönen, dann kennt einen keiner mehr und ja, dann hat er das wohl selbst gemerkt und hat das dann auch gleich schnell wieder gelassen. Und bei dem ist das quasi, nachdem er über die Alpen gerutscht ist, dann ist er noch auf seine große Kinotour gegangen und so und dann war vorbei. Muss man dazu sagen, er ist mit zwei Kumpels, die auch Cacher waren, also die drei Spinner haben sich auch mal mit halb Deutschland angelegt, um ordentlich Stimmung zu machen. Dann sind sie schön dem kleinen, wie heißt der kleine Komiker, den sind sie immer schön in den Arsch gekrochen, dem Hohecker, so dass sie immer einen sich da so ein bisschen versucht haben anzuhängen. Und dann sind sie noch mal einmal über die Alpen gelaufen, weil sie dann für Garmin irgendwie Werbung gemacht haben. Also da hingen dann in jedem Bild mindestens drei Garmin-Geräte rum. Hatten da dann einen Film gedreht und den wollten sie dann überall auf den Events zeigen und da Geld für haben. Das hat dann so semi funktioniert. Genau, da ist keine Sau gegangen zu diesen Events. Und ja, den Cacher-Namen, den nennen wir nicht vom Hohecker. Genau, aber das will er nicht so gerne, glaube ich. Und das müssen wir ihm auch nicht antun, ob ich nur was von ihm halte oder nicht. Und dann ist er da nochmal gelaufen, dann ist das mit dem Film völlig in die Hose gegangen und dann hat man auch nicht mehr lange was von ihm gehört. Dann war er plötzlich Wanderer, dann war er Radfahrer und er wollte einfach Influencer werden. Ist er quasi Berufstriathlet geworden. Ja, also wirklich, also ich kann es ja nicht mehr ernst nehmen. Vorher hat er ja angeblich beim Staat gearbeitet. Ich glaube, er hat nicht ganz verstanden, dass Hartz IV bedeutet nicht, dass man beim Staat arbeitet. Das heißt auch nicht, dass man immer durch den Harz laufen muss. Ja, genau. Der Typ war echt, der kann es doch nicht ernst nehmen. Ist wie so viele, die sind gekommen, haben getönt und sind wieder verschwunden. Also das ist nicht so selten eigentlich. Und das ist zum Beispiel auch mit anderen Ownern so, ne? Da, ja. Kam der jetzt auch bei dir irgendwie mit? Kam bei mir nur durch Zufall. Also Hoja hat mir dann gesagt, dass er vor 2 Jahren schon gesagt hat, der Tollkühn in Hamburg, ein relativ bekannter Owner, der hat unter anderem GC5ZCRE, was ist das, schwierig auszusprechen, der Millionenraub von Hamburg gemacht. Das waren 3,5 Fünfer. Das war Wassercash. Der hat also immer besondere Ideen umgesetzt. Ich fand die alle nicht doll, aber die waren sehr, sehr beliebt. Also ist jetzt einfach nicht mein Geschmack, sondern aber die sind wohl insgesamt sehr gut. Also ja, das, was ich von ihm gemacht habe, waren schon hochwertige Caches. Ja, aber oft mal auch gerne mal auf dem privaten Gelände und hast nicht gesehen. Ja, aber ihm vor der Haustür da so ein ja, genau. Umtüdeln ist halt, muss man mögen, ne? Genau, das meine ich. Aber trotzdem, die waren sehr beliebt. 165 Favoriten hat der Millionenraub, war auch mal der Cache des Jahres 2015. Also die meisten mochten den sehr, sehr gerne. Und da fiel mir auf, dass dem sein Cache jetzt auch aktiviert wurde, weil er sich nicht drum gekümmert hat. Also das fand ich schon erstaunlich, weil er so ein Owner eher war, der immer sehr schnell, soweit ich weiß, sich gekümmert hat. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Der war auch 21.08. das letzte Mal angemeldet. Also der ist wirklich... Ja, ich habe gerade mal geguckt, er hat Ende des Jahres, Anfang 2020, das letzte Mal ein Cache gefunden. Ja, und ist auch, ne, Basic-Member. Ja, ja. Und wenn man so guckt, seine Caches so hier und wieder eine Plastikdose, der ist ja schon länger archiviert. Ja. Aber Erhard gibt's noch, siehst du? Sein Vorgarten gibt's noch. Erhard, da bin ich echt, da habe ich hingeguckt, hab mir das angeguckt. Drin hinterm Fenster ging gerade ein Gesicht hin und her, das war wohl das Badezimmer. Und da wusste ich schon, ist ja nicht ganz dicht. Also ja, ich tut mir echt leid, aber es ist so. In der Woche morgens oder so gegen späten Vormittag da, so immer halb im Nebel, ja, da ging es noch. Aber es ist halt auch geil, wenn du dann in so einem Vorgarten sitzt. Ich meine, ja, und dann hast du da so ein Fallmantelhydrat, wir können ja ruhig spoilern, das ist scheißegal. Und das Ding haut dir nach unten und erstmal das ganze Wohngebiet ist wach, weil das scheppert und knallt. Also scheppert da, ja. Ich bin ja eh nicht so der Urbane, aber da war es dann irgendwie, da habe ich gedacht, oh, jetzt kannst du auch weitermachen, aber da wäre ich am liebsten nach Hause gegangen. Ne? Das muss nicht sein. Finde ich auch sehr komisch. Aber wollte ich nur mal so vermelden. Also, weil den kennen bestimmt viele. Also scheinbar ist der mehr oder weniger aus dem Hobby raus, ja, wenn wir schon bei Leuten sind, die das verlassen. Und der hat tatsächlich auch von seinen Caches nur noch 2, die aktiv sind. Alle anderen sind archiviert. Also wer da nochmal irgendwie den einen oder anderen machen will, der sollte dahin. Ja, sollte sich ranhalten, sonst ist das schnell weg. Ja, dann haben wir immer, was wir immer gerne aufnehmen, Leute, die berühmt werden wollen und Spinner, Fotolog. Genau, hier haben wir quasi Jack, ne? Ja. Jack Wolfskin, ne? Aber ohne Jack, also Wolfskin. Wolfskin, genau. Ja, ne, Wolfskin, der hat gelockt bei GC1ZMJZ. GC1ZMJZ Silberstollen. Ja. Heute war ich mit Tropfen hier eine schöne Herbstwanderung machen. Dabei konnte ich diesen Cache gut mitfinden. Leider hatte ich keinen Stift dabei. Ich habe einen Fotolog gemacht. Auf Wunsch sende ich den gerne zu. Ja, das wäre noch schöner, ne? Also ich wage das zu bezweifeln, dass er den überhaupt gefunden hat, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also der war nicht einfach versteckt. Also musste schon sowohl körperlich als auch Auge haben, da unten das zu finden. Tolle Location. Ja, traurig. Das fiel mir nur auf, weil wir ihn selber einen Tag vorher oder so gefunden haben, oder ein paar Tage vorher. Ja, ist immer schade für solche Caches, wenn solche Dussel da mit ihren Fotologs kommen. Kein Stift dabei, ja, dann, ne? Schneid den Finger auf, benutzt Blut, aber nicht ein Fotolog. Ja, gerade da, wenn man jetzt mal so die Fotos anguckt, da hätte es ja genug gegeben, mit dem du irgendwas hättest kritzeln können. Staub, ja. Stein. Ne? Da lag wirklich genug rum, ja, absolut. Also ist übrigens auch ein schöner Cache, kommt nachher nochmal in den Empfehlungen. Oha, okay. Ja, aber wir benennen immer wieder gerne mal welche, wenn sie uns denn ins Auge fallen, die sowas machen. Genau, dann haben wir, was haben wir hier noch als nächstes? Jetzt kommt der verwirrte Logger, GC1CYNG, GC1CYNG, a Wedding Cache. Ist jetzt auch archiviert schon, sehe ich gerade, warum eigentlich? Ach so, weil keine Wartung gemacht wurde. Gut fand ich Vegi Fontana. Ist das eine Abkürzung? Vegi Fontana, ja, Ja, keine Ahnung. Ist jetzt aber ein gutes Jahr dabei. Also über ein Jahr schon 1000 Pfunde, also jetzt auch kein schon aktiv. Ja, ja. Und der lockte dann merkwürdig Pfunde, die keine sind und Adaptionen, die keine sind. Adaptionen? Hier sollte ein Reviewer mal drüber schauen. Warum lässt man nicht einen verwaisten Cache archivieren, um Platz für etwas Neues zu schaffen? Oder adaptiert ihn richtig? Adoptiert meint er wahrscheinlich. Einfach eine Dose in den Wald schmeißen und einen blauen in einen gelben Smiley zu verwandeln, kann nicht die Lösung sein. Hat aber Found gelockt. Und danach noch nichts archiviert. Ist auch ein bisschen sehr schräg, ne? Ja. Der hat, also ist doch offensichtlich nicht mehr da, die Dose. Nee, und die ist schon lange nicht mehr da, ne? Irgendwie, ich habe mal so runtergescrollt, irgendwie 2020 schon hieß es, da ist keine Dose mehr, sie ist weg. Und dann haben immer wieder zwischendurch Leute gelockt. Aber direkt vorher hat noch einer mit, er hätte signiert das Logbuch geschrieben. Das ist ja auch komisch. Das kann ich auch schreiben. Soll ich auch mal draufschreiben? Ich habe auch noch signiert. Aber der hat doch garantiert, der hat sich doch verklickt. Weil der nach einem NA, der wollte doch garantiert nur eine Note schreiben. Ja, aber das muss ihm doch mal spätestens dann auffallen. Also das finde ich immer sehr komisch. Ja, aber wenn es dann schon passiert ist und du den Punkt hast, ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, das stimmt. Vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht müssen wir mal seine Historie durchgucken, welche Caches er so gefunden hat, diese 1200 Stück in einem Jahr, wie viel davon archiviert wurden danach. Aber jetzt sehe ich das, da ist wieder eine neue Dose, weil Lorenz de la Valette, ich glaube, den hatten wir irgendwie schon mal, der kommt mir bekannt vor, der Name, Lorenz de la Valette, scheint öfter aufzutauchen, da es sich um diesen Cache niemand mehr zu kümmern scheint und Scoffrunner und ich diesen blauen Smiley endlich wegbekommen wollen, haben wir heute vor Ort eine leere Haribo-Dose platziert. Nicht unter einer Holzscheibe, sondern eher unter einem bergtotem Holz. Mal sehen, wie lange die Dose dort hält. Hätte ich doch gar nicht machen können. Schreib, log doch einfach so. Bist du sowieso ein Arschloch, dem das egal ist, ob er einen Cache findet, dann kannst du doch so loggen, oder nicht? Also... Ja, und das ist ja sowieso mal, und so, da kommt halt so Müll raus, ne? Fremdwartung, da kommt halt immer so ein Kack bei raus. Ne? Dann, ja, das stimmt. Das ist halt irgendwie, auch wenn es nervig ist, aber Wartung ist ohne Sache. Ich will auch nicht, dass irgendeiner in meinem Cache dann irgendwie einen losen Zettel reinschmeißt, als Notlogbuch oder so. Ja. Ne? Also dann, und dann hast du bei so Geocachern, die sich um ihre Caches eher so selten kümmern, dann hast du nachher irgendwie so viele Logbücher, dass du den Paddling nur noch aufflexen kannst. Wollte ich gerade sagen, machst du den Paddling auf und den fallen erstmal so 30 Zettel in der Hand. Das ist so nervig wie nur irgendwas. Ich verstehe auch nicht, warum jemand meint, in ein Paddling ein komplettes DIN A4-Blatt gefaltet reinrollen zu wollen. Ich habe heute Morgen erst wieder so einen Cache gehabt, da musste ich das Logbuch quasi in der Hand so weit zusammendrehen und ziehen, dass es gerade so reinging. Ich glaube, das ist echt Faulheit. Ja, also das, und das waren halt, es waren DIN A4-Blatt in vier Streifen geschnitten im Endeffekt nachher. Und das kriegst du halt in so ein, da kriegst du nicht rein. Ein halbes DIN A4-Blatt kriegst du rein, ne? Ja, aber da werden die Leute auch echt immer schlimmer. Also, da wird überhaupt keine, wie gesagt, da wird irgendwo sich eingetragen, also mitten im Logbuch oder hinten oder der Stempel über 47 Einträge und, also das ist mir auch aufgefallen. Das wird wirklich immer schlimmer. Also das, naja. Und das bei fallenden Logzahlen, ne, wird das Chaos immer größer. Ja. Es werden immer weniger, die so irgendwie loggen. Das wundert mich auch, echt. Aber der Müll wird immer mehr, ne? Das fiel mir auch im Erzgebirge da auf, also so wie diese Silberstollen da. Das Ding, also das hat es früher nicht gegeben. Der liegt schon, da muss er echt weit laufen für. Also da bist du schon mindestens eine Viertelstunde unterwegs von irgendeinem Parkplatz aus. Bei uns waren es sogar noch weiter. Einmal im Monat oder zweimal höchstens werden die gelockt noch. Ich habe das Gefühl, dass die Kescher echt so in Faulheit verfallen sind. Das fällt mir auf. Ja, das ist aber ja so. Also ich hast du einen Cache, wo du, ich sag mal, mindestens 10, 15 Minuten oder 20 Minuten laufen musst, und der nicht gerade auf so einer großen Runde mitliegt, ne, dann wird der alle 8 Wochen mal gefunden. Ja, das wird echt immer weniger, ne? Das fällt mir echt auf. Ich weiß gar nicht, ich hatte hier meine 3000 war ja beim Captain Kriegstrom. Ja. Der war auch so ein bisschen, da musstest du auch irgendwie so 600, 700 Meter laufen von der Straße. Mal gucken, wie wird der hier so angegangen? Guck mal, 5.10. ich, 18.09. Ja. Ja, fast. 24.08. Ja, ein, zweimal im Monat, ne? Ja. Ja, und dann 20.06. und dann wird es schon wieder weniger. 25.04. Ja, das ist so. Also die Leute sind faul, ne? Aber das ist andersrum, die guten Caches siehst du halt, nur wenn du mal ein bisschen läufst, ne? Ja, finde ich auch. Naja, ist immer Geschmackssache davon ab, aber. Ja, ist ja auch nicht bei allen so, aber oftmals, also das ist tatsächlich, da freue ich mich dann, da nehme ich mir auch oftmals Zeit und gucke mal im Logbuch, wer so da war und wann. Ja. Bei so einem Paddling an der Leitplanke, da ist mir auch ziemlich egal, wo ich da stehe, ob ich da nun jetzt in der Reihenfolge stehe oder zwischendurch eine Lücke fülle, wo ich mich noch reinquetsche. Das ist mir dann egal, aber da gucke ich tatsächlich mal so ein bisschen im Logbuch. Oh, da habe ich im Erzgebirge fast auf jedes Logbuch tatsächlich geguckt. Da, also ganz oft, so bis 2007 war, glaube ich, das älteste zurück. Die Einträge. Also wirklich. Das ist schon cool. Ja. Wenn du wirklich so ein Logbuch hast, wahrscheinlich waren da auch nicht 1000 Einträge drin, sondern maximal 50, 60. Ja, ist wirklich wenig, weil du einfach, das sind jetzt normale Kladden, aber das ist so wenig, die da cashen, die Leute. Und wenn die so weit draußen sind, dann ist schon, die Tschechen haben auch so, habe ich festgestellt, gerne mal mitten im Wald. Also von Wegen reden wir da nicht mehr. Weil die wollten diese Koordinate da nutzen. Also haben sie sie genutzt. Das war schon sehr spannend, muss ich sagen. Und da war wirklich dünn mit Beschriftung. Mit Ach, die haben ja auch so ein komisches Koordinatenspiel gehabt, ne? Ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Okay. Genau. Ja, für manche ist Cashen, ich weiß auch, warum es weniger werden, für manche endet das dann ja auch im Krankenhaus, wie wir jetzt wissen. Genau, ging ja gerade die Tage wieder durch die Presse. Ne? 4. Oktober war das, ne? Das ist gar nicht lange her, genau. Ja. Dann sind wir auch mal bei den tagesaktuellen Geschichten und sind da mal die anderen Podcasts vor uns dran. Heute schaffen wir es auch. Genau, Geocaching endet im Krankenhaus. Genau. War die Schlagzeile. Beim Geocaching in einem Waldstück bei Wertlingen an der Donau hat sich ein Mann schwer verletzt. Der 54-Jährige suchte nach Polizeiangaben einen Hinweis in 6 Meter Höhe im Baum. Damit, um an diesen zu gelangen, zog er sich am Sonntag mit einem Kletterseil den Baum hinauf. Er stürzte aus 3 Metern Höhe ab. Rettungskräfte brachten ihn per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Ich hätte ja gerne gewusst, wie er das gemacht hat. Also 6 Meter finde ich jetzt schon an sich echt, da hätte er fast eine Leiter nehmen können. Und aus 3 Meter Höhe stürzt man ab. Überleg dir mal wirklich, 3 Meter ist nicht hoch. Nö, das ist hier quasi... Ja, oben auf der Decke stehend. Na gut, das tut schon ein bisschen weh. Kommt darauf an, wenn er jetzt nicht gerade in die Donau gefallen ist, ne? Wenn er auf den Stein fällt, ist natürlich kacke, ne? Da reichen ja auch schon 2 oder 1,50 Meter. Ne? Ja, ich bin selbst auch schon aus 2,5, 3 Meter runtergefallen, genau auf den Rücken geknallt. Da habe ich die ganze Woche was von gehabt. Aber mich hätte echt mal interessiert, wie das passiert ist, weil ob das richtiger Kletterer war oder ist ja auch mal spannend. Aber ich sag mal, wenn er tatsächlich mit dem Seil. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er tatsächlich, also ich habe noch nie einen Geocacher gesehen, der nur ein Seil nimmt zum Sichern. Also die haben ja alle irgendwie Klettergeschirr, wenn, ne? Wenn mit Seil, dann ist es ja irgendwie schon professionelles. Nee. Okay, dann. Wir sind ja nur auch mit Strickleiter. Ja, gut, okay. Das bis auf 20 Meter Höhe. Also ja, das war schon professionelles Material für Baumpflücker? Nee. Das wird benutzt tatsächlich im unterirdisch, in Höhlen. Ach, bei den Höhlen? Ja, okay. Das die waren ja so Metallleitern. Ja, die waren scheiß teuer, die Leiter, davon ab. Aber da haben wir, am Anfang haben wir es tatsächlich ohne Sicherung gemacht. Später haben wir dann schon ein Seil um den Hals gebunden, aber am Anfang war wirklich ohne Sicherung, das muss ich schon sagen. Also deswegen, sowas interessiert mich dann auch mal, wie die das machen. Aber so Hals um Seil ist dann mal eine todsichere Sicherung. Ne? Nein, wir haben schon dann so ein, irgendwann habe ich mir mal einen 8er Knoten machen lassen und den durfte ich nie aufmachen, weil ich nicht wusste, wie der geht. Und an dem haben wir dann so ein Kletter-Ding gehabt. Also wir haben uns gesichert wie so richtige Kletterer schon. Ja, ja. Das hat auch ein, zwei Mal gegriffen. Also ich weiß auch, dass es funktioniert hat. Das ist wie mit meinem Schlips von der Feuerwehr. Den hat mal mein Vater gebunden. Wenn den einer aufmacht, den töte ich. Ich kann keinen Schlips binden. Genau. Ja, aber aus 3 Metern hätte mich mal interessiert, wie es passiert ist. Schade, das ist ein bisschen sehr... Aber es gab allgemein zu dieser Meldung keine wirklich detaillierten Auskünfte. Es war alles sehr, sehr überschaubar, was da gesagt wurde. Dafür, dass die Zeit ist, fand ich es ein bisschen traurig. Ja. Naja, hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Genau, vielleicht kann er am Anfang erstmal, wenn er sich erholt, ein paar Adventure Labs machen. Ja. Das geht vielleicht dann nicht so ins Kreuz. Ne? 30.000? Ja. 30.000 Labs gibt es. Hat Webmicha vermeldet. Aber wie hat er das? Hat er eigentlich geschrieben, wie er das rausgekriegt hat? Das, angeblich, hier steht ja drunter, Post von Brian bei LinkedIn. Ne? Ja. Hat er wohl ein bisschen sich selbst gelobt, wie toll das ist. Ach ja, kann man da für 30.000 kann man das ruhig mal machen, finde ich, muss ich sagen. Sind es aber jetzt 30.000 A5 oder insgesamt 30.000? Also durch 5 dann, dass man weiß, wie viel gelegt wurden. Ja, ich nehme schon an, mal 5. Würde jetzt auch, aber ja, würde ich auch vermuten, ja, stimmt. Weil sonst wären es ja nur 6.000, das wäre ein bisschen wenig. Das ist ja wahrscheinlich allein schon in Deutschland. Fragt doch einer in den Kommentaren, da es gefühlt zu 99% der Labcaches noch einen Bonus-Mystery gibt, der eben diesen Platz sind. Hast du das mitbekommen? Das glaube ich gar nicht, dass das so viele sind. Und nee. Ich weiß auch gar nicht, was mich mal interessieren würde, aber das kriegst du ja schwer raus, wie viele von den Bonis wirklich gemacht werden. Ich habe das viel mehr auf in Dresden. Wir waren jetzt ja in Dresden auch den einen Tag. Wir wollten ja in die Frauenkirche, was ja nichts wurde. Und weil wir da 2-3 Stunden warten mussten, habe ich dann Labkisches gemacht mit Heike. Hm. Ja, nach dem dritten haben wir dann aufgegeben, irgendwelche Bonussachen zu notieren. Das ist ja blöd bei. Weißt du, da liegen so etwa gefühlt 2000 Labkisches auf einem Stück da rund um die Frauenkirche. Und alles Verschiedene, was für eine Buchführung soll ich da machen, um dann irgendeinen Bonus da zusammenzukriegen? Also wir haben einfach sozusagen auf der Karte quer durch die Dinger geflezt. Ja. Und Bonus habe ich überall drauf gepfiffen. Also ich sage, also das bringt mich regelmäßig auf die Palme, wenn ich schon Labcaches mache und die sind, ja klar, kannst du die auch, oder konntest die, oder kannst du die vielleicht immer noch mit Fake-GPS irgendwie vom Sofa aus, ja, okay. Aber im Allgemeinen ist es ja so, dass ich eigentlich da eh schon vor Ort war. Also der Beweis, dass ich eigentlich in dem Lab war, weil ich 20 Meter oder 50 Meter ran muss, um die Frage zu lösen, ja. Zeigt doch, dass ich da vor Ort war. Warum haue ich nicht einfach in den letzten Lab oder einen von den Labs jeweils die Nord- und Ostkoordinate rein? Ja. Und nein, es neulich in Walsrode alle 5 Labs gemacht, guck mir den Bonus an und dann sehe ich im Bonus, dass ich bei 2 Labs nicht nur meine Antwort brauche, die ich gegeben hatte, sondern auch gucken müsste, da war irgendwie so, ging um Planeten und da waren so Metallkugeln als Planeten und wie viele Ringe hatten dieses Planetensystem? Ja. So, auf wie viele Ringen waren diese Kugeln befestigt? Ja, geil. Willst du mich verarschen? Musste ich wieder zurück, quer durch die Stadt zurück, mir diese Kacke, das habe ich natürlich am nächsten Tag, immer Leute, Wochen später gemacht, mir diese Kacke nochmal angucken und bei irgendeinem anderen musste ich mir auch noch irgendwas notieren. Genau, ich musste eine Frage beantworten beim Map und dann war für den Bonus noch rechts neben dieser Statue gab es noch einen Stein, was stand denn da drauf? Leck mich am Arsch stand da drauf. Was soll das denn? Ja, und dann bei so einem Bonus für so ein Lab auch noch eine Berechnung mit 36 Stellen zu machen, ne? plus A, minus 17 mal C und ey, hau die Koordinate. Wir waren jetzt ja vor 2 Wochen in Ratzeburg, ganz spontan, schönes Wetter auf dem Sonntag, die Kinder wollten noch ans Wasser. Da habe ich gesagt, na, an die Ostsee und dann auf A1 nachher 3 Stunden wieder im Stau auf der Rücktour, weil alle an die Ostsee fahren, habe ich keinen Bock. Wir fahren nach Ratzeburg. So, ja. Habe ich mich auch, das war Samstagabend, irgendwie 19 Uhr, habe ich mich nicht mehr viel darauf vorbereitet, habe am nächsten Tag einfach gedacht, gucken wir mal, gibt es bestimmt Labs oder so, ne? Habe ich dann mich dafür entschieden, von reiner Willkür ein Lab zu machen, der auch Ratzeburg die schönen Ecken wirklich gezeigt hat. Es gibt nicht so viele schöne Ecken in Ratzeburg, habe ich festgestellt. Also die Nordspitze der Insel ist schön, aber die Insel ist auch nicht groß. Ja. Und irgendwann, ich habe dann am Anfang gedacht, scheiße, wo liegt bestimmt der Bonus? Also jetzt läufst du hier die 5 Labs ab, ohne Reihenfolge, konntest irgendwo starten. Nachher muss ich für den Bonus wieder komplett zurück, dann ist halt so, dann ist scheißegal. Nein, es war so schön, dass irgendwann, ich glaube bei Lab 3, den ich gemacht habe, war halt die Bonuskoordinate schon drin, weil der Bonus da in der Nähe lag. So, weißt du, so ja. Macht man das, Leute. Ja. Die Koordinate in einen der Labs gepackt und dann kannst du den Bonus machen. Ja. Punkt. Für mich ist auch in 2 Labs packen, einmal Nord, einmal Ost, machen ja auch viele. Aber was soll das immer mit diesen ganzen Bonuskacke? Ich habe mittlerweile auch so viele Labs gemacht, wo ich den Bonus ignoriere. Das ist dann. Wollte ich auch sagen, ich denke auch mal, lass doch den Bonus weg. Der Sinn macht doch gerade, Labs darzulegen, wo ich nicht suchen kann. Und dann will ich doch nicht am Ende im Bonus suchen. Das ist doch wieder, es konterkariert das Ganze doch auch so ein bisschen. Das ist also ja, also wenn es halt irgendwie passt in die Runde und du, also gerade bei vorgeschriebenen Labs und du dann nach dem 5. Lab dann irgendwie noch einen Bonus finden kannst und wie gesagt, die Koordinate ist direkt da irgendwie drin oder so. Alles ja. Tut die, dann mache ich den. Aber ich fange auch nicht an, weil ich auch öfters mal, wenn ich unterwegs bin, so 2 Labs gleichzeitig mache, dass ich mir dann für jeden irgendwie dann eine Liste mache. Oder nee, also wenn ich dann nachher nochmal zusammenzählen muss, dann lasse ich das. Ich muss das nicht machen. Ich habe schon immer den Nachteil, dass ich den Bonus meistens ja noch nicht mal mit habe. Also die Verwaltung ist dann immer so aufwendig. Weißt du, ich habe meinen Lokus, da sind die Caches alle drin und die Labs auch. Aber die Bonis natürlich nicht, weil es ja Mysteries sind, die ich ja nicht hole. Dann muss ich mir jedes Mal erstmal noch wieder downloaden, damit ich das wieder eintragen kann. Ach ja, das ist dann auch ein bisschen. Ja, und das ist ja auch so, dass ich oftmals auch schon so bei so, ich sag mal, wenn es irgendwie eine Tradi-Runde ist, so von 15 Tradis, die ich so irgendwie mal so entweder in eins mache oder nach und nach, dass ich manchmal auch schon keinen Bock mehr habe, mir die Bonushinweise zu notieren, jedes Mal wieder einen Zettel raus aufschreiben, dass ich einmal sage, ey, komm, da ist der eine halt nicht dabei, weg. Ne? Ja, genau, so sehe ich das auch. Dann, so ein Fragezeichen bringt ja ganz gut Punkte immer, um die Gipfel jetzt zu erstürmen, aber ach so, die Gipfel erstürmt man ja auch innerhalb von 3 Tagen noch so, also das ist ja lächerlich, ne? Ah, weiß ich nicht. Ich habe im Oktober, glaube ich, jetzt erst gestern, habe ich tatsächlich mal nach der Arbeit wieder 2 Caches gemacht. Und das waren auch schon alle diesen Monat. Ich habe diesen Monat tatsächlich ganz dünn, weil wenn so nach dem Urlaub, wenn man dann so viel gecached hat, muss ich sagen, habe ich dann auch immer mal wieder den Effekt, dass ich dann denke, ach nee, jetzt hast du gar keine Lust. Heute wollte ich eigentlich auch los, aber dann war es kalt und dann war ich faul und ich weiß auch nicht. Bei mir ist tatsächlich auch der Urlaub war ja auch irgendwie, also der August war auch stark bei mir und 108 Caches, das ist sehr ungewöhnlich für mich. Meistens liege ich so bei 50, 60 im Monat, ne? Und da war der September dann wieder normal, ne? Also da habe ich aber auch gemerkt, da hatte ich so nach dem Urlaub so ein kleines Loch, wo ich auch mal eine Woche fast gar nichts gemacht habe. Ja, das geht mir auch mal so. Das muss dann auch mal sein. Ne? Ich will ja dieses Jahr die 1000 nochmal wieder schaffen, aber weiß ich noch nicht genau, ob es klappt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, die 600 zu schaffen dieses Jahr. Ich bin jetzt bei 453, ich schaff's auch nicht. Nee, dann wird's knapp, ja. Aber ich werde die 1000, glaube ich, knapp schaffen. Ich bin bemüht. Dafür muss ich ja nach suchen. Ach, was ein traumhafter Übergang. Verbesserung an den Suchfiltern auf geocaching.com. Aber das war mir tatsächlich nicht aufgefallen im Vorfeld. Ich gestehe, ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Das Filterfenster bietet jetzt zusammenklappbare Abschnitte in den verwandte Filtergruppe. Also alles, was da drin steht, sagt mir auch gar nicht so viel, weil ich habe mir das mal kurz überflogen. Ich benutze das nie. Also ich suche schon mal und filter auch gerne mal was aus. Ja. Gerade Terrainwertung filter ich gerne mal runter, wenn ich mit den Kindern losziehe, dass ich leichte Caches mache und dann. Auf der Homepage oder wie machst du das dann? Ja, das mache ich tatsächlich dann durchaus auf der Homepage. Ah, okay. Auch viel über CG oder so, aber halt auch über die Homepage. Und was ich hier cool finde, dass die hier diesen Punkt drin haben, dass er dir rausfiltert, alle Fragezeichen, wo du die Koordinaten schon gelöst hast. Okay, das ist cool. Das ist cool. Dann kannst du das nämlich rausfiltern lassen, dann die Map mal anzeigen lassen. Und ich habe festgestellt, wir haben verdammt viele Spenden gekriegt, die ich noch nicht abgearbeitet habe. Ja, das habe ich auch. Also ehrlich, das ja Wahnsinn. Also die Datenspenden, das hätten wir gleich am Anfang sagen sollen, welche paar wir da haben wollen, anstatt da 500 Stück zu kriegen. Aber mein Gott, also ich bin dankbar. Ich habe die in der Liste irgendwann. Also im Prinzip, was sie da ja jetzt machen, sie bauen GSAK nach, weil das geht da alles schon vorher. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde das wirklich, da haben sich wirklich Gedanken gemacht, das ist wirklich gelungen. Das ist sehr ausführlich. Du kannst halt, wie gesagt, so Reiter hoch und runter klappen, ne? Ja. Kannst halt gucken. Vernünftig, ja. Ne, nach Datum, wann sie gelegt wurden, nach Größen und, ne? Ich fand das vorher schon immer schwierig, dass sie da, ja, da gibt's GC Project, ja, das kostet aber extra, ist wieder eine andere Plattform. Ich fand ja neulich schon diese Änderung, dass du quasi auf deiner DT-Wertung raufklicken kannst und dir zeigen kannst, was dir noch fehlt an Caches, ne? Das fand ich auch schon cool. Gibt ja Leute, die fahren da voll drauf ab. Ich jetzt nicht so. Also ich habe da ab und zu mal einen Blick drauf, aber dass ich jetzt deswegen extra losfahre. Aber das ist halt auch schon cool gewesen. Aber das hier finde ich auch wirklich ist gelungen. Da haben sie echt mal was Gutes gemacht. Ja, muss ich auch nicht. Ja. Also wie gesagt, ich benutze GSAK noch, aber ich finde es immer gut, wenn die selbe oder die eigene Seite muss das hergeben. Da müssen die Leute nicht wechseln müssen in irgendwelche anderen Plattformen. Ja, genau. Das finde ich immer, ich finde das schon bei dem Labcache ist immer noch schwierig, dass sie da noch nicht weiter sind. Ich weiß auch nicht, ich möchte mal wissen, wie die das so planen, was sie als nächstes machen. Ich habe das Gefühl, ja, so richtig, was gerade einfällt morgens. Oder? Wenn ein neuer Praktikant um die Ecke kommt und hat eine Idee, dann gucken wir uns das mal an. Ja. Was ich übrigens, also der Sarfox hat in seinem Blog da eine relativ gute kleine Erläuterung zugeschrieben auch, oder so einen kleinen Blogbeitrag und erläutert ein bisschen, was man jetzt so machen kann. Ist ganz lesenswert. Stimmt, wer das wirklich mal gut erklärt nachlesen will. Ist beim Sarfox gut aufgehoben. Ja. Unter www.sarfox.com. Was ich vorher nicht gesehen hatte, das wusste ich gar nicht. Man kann jetzt ja auch die Log-Einträge bei so einem Cache sortieren nach Best Story und Helpful. Doch, das als das rauskam, war das aber schon. Das Sortieren ging auch. Okay. Ja, das war irgendwie von Anfang an drin, ja. Okay, das hat mir noch gar nicht aufgefallen. Ich weiß allerdings nicht, wie das angenommen wird. Ich habe noch nie so sehr darauf geachtet, muss ich gestehen. Ich habe jetzt tatsächlich die Tage mal geguckt und bei irgendeinem Cache waren tatsächlich relativ viele Helpful-Bewertungen drauf. Ich dachte, okay, aber eigentlich, das sah nicht nur nach Spaßklick aus. Ne? Guck ich mal nach, hier Best Story kann ich sortieren. Wo sehe ich denn, wie viel der gekriegt hat. Gar nicht. Most helpful, nö. Ja, da hat doch manchmal hat er dann hier, Moment. Ach, der sortiert hier auch gar nicht um, egal was ich gerade aussuche. Na gut, hier sind noch gar keine drauf hier bei dem. Best Story gibt es ja auch nicht, nee. Ja, oder werden die nicht angezeigt? Ich sehe gar nicht, ob da irgendwie. Doch, bei mir, ich hatte irgendwie die Tage, hatte ich mir einen Cache mal angeguckt und da waren tatsächlich, waren sie dann sortiert, weil das dann auch mal irgendwie so zwei oder drei Helpful-Bewertungen gab auf dem Log. Ja. Und da wurden die dann tatsächlich nach Reihenfolge meisten Bewertungen und so. Okay. Ja, jetzt habe ich mir auch ein Event ausgesucht, um das zu prüfen. Das ist natürlich auch. Ja, ist auch schwierig, ja. Ja. Also, auf jeden Fall. Genau, die Suche wurde aufgepeppt, der Safox hat's zusammengefasst. Man könnte auch sagen, schlechter ging's auch nicht, aber ich finde auch, es hört sich besser an, wenn wir sagen, sie wurde aufgepeppt. Genau. Wer da mal so richtig viel lesen will, ne? Genau, und das Logbuch, übrigens derjenige, der das Logbook gewonnen hat beim Event, kann sich ja nochmal melden. Wo das hingegangen ist, würde mich mal interessieren. Und wie er das fand. Genau. Weil wer mich sonst nichts zu lesen hat und was lesen möchte, dem sei empfohlen GC9 FP07. Da wollte einer Geschichte schreiben. Ja. Ne? Ich glaube, leider wollte mal ausprobieren, wie viel Listing man schafft, bevor genau. Sperre kommt. Das ist schon, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welche aktuellen oder welche Version von Verordnungen er komplett hier verfasst hat. Ne? Ja, also es ist schon sehr umfangreich. Also ja. Da dürfte man Corona sehr sicher sein. Testpflicht. Mundschutzpflicht. Also das ist ja Ganzkörperkondom oder Spende, das ist richtig, das habe ich uns auch gehabt. Also da kann man mal sehr umfänglich lesen, wie es gemacht werden muss. Und wer in Niedersachsen zum Beispiel ein Event machen will, könnte vielleicht bei Gleiter fragen, ob er sich das einfach rauskopieren darf. Ne? Ich weiß aber auch, Gleiter schreibt gerade, es war halt Vorgabe, es musste so sein. Ich weiß ja auch, für unser Event wurde ja auch darauf Wert gelegt, dass halt ein Hygienekonzept vorgelegt wird. Und ach komm, das erzählt er doch nur. Das ist wieder für irgendeine Challenge. Weißt du, musst du mindestens ein Event mit 5000 Zeichen. Es gibt bestimmt irgendwo einen Challenge-Cache, wo es heißt, genau, verfasse ein Event-Listing mit mindestens 12.000 Zeichen und habe mindestens 3 Paddlinge in deinem Leben als Cache geworfen. Ne? Also ich sehe gerade die Mundschutzpflicht, da hat er so ein schönes Bild drin. Links oben, die Person sieht aus, als wenn ihr in den Kopf weggeschossen wurde. Ja, aber ich denke da eher bei diesem Bild, könnte auch ein Apfel drin stecken. Ne? Ja, oder er will mir einen blasen. Ich weiß es nicht. Also, sehr unglückliches Bild. Also das würde ich nochmal überdenken. Das ist vom Kino, das Bild. Ja, gut. Hoffentlich ist das Bild vom Kino besser. Aber hast du schon mal gemerkt, er hat für alles auch eine Ausrede sofort parat. Also er wusste schon, was gefragt wird, ne, weil er das dann gleich wieder... Für alles seine Leute. Aber organisierte Menschen finde ich gut. Trotzdem guckt euch das an, wenn ihr GIF gucken wollt, mal im echten Kino. Ich kann also aus Erfahrungswerten sagen, lohnt sich. Ja, ich glaube, das Kino ist auch schön, ne? Das ist wirklich so ein richtig traditionelles Kino, wie man es so erwartet. Und das ist nochmal hier so als Tipp, dann es ist in Burgdorf bei Hannover am 15.11.2021 von 17.30 bis 21.30 Uhr das Event. Ich muss gerade lachen, ich stehe gerade im Chat. Das hat schon so seine ganz eigene Komik. Das musste so sein. Vorgabe aus Review-Prozess, absoluter Wahnsinn. Batch mit 10.000 Zeichen, das ist vom Kino. Und darunter dann, wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Ja, nö. Kann man so sehen. Nein, alles gut, Kleiner. Wir können das verstehen, das hast du gut gemacht, aber es ist schon, es ist aufgefallen. Ich habe es auch, als das Event mir ins Auge fiel, habe ich gedacht, meine Fresse, ey, das ist aber auch, ja. Ist ein Laberkopf, ne? Nee, ich habe tatsächlich auch gedacht, ja, es musste vieles rein, aber du musst echt schon durchgucken, dass du das Wichtige fürs Event, was dich interessiert, dass du das suchst. Ne? Ja. Also, ja. Wenn es Events mit Fragezeichen geben würde als Icon, dieses hätte eins verdient. Ne? Schade ist ja, dass sie dieses Jahr keins zu Weihnachten auf dem Berg machen. Das wäre dann ja noch interessanter geworden. Da hättest du wahrscheinlich das Listing oben auf dem Berg ausrollen können und wärst bis ins Tal mitgelaufen mit dem Text. Ne? Ja, genau. Findet ja dieses Jahr nicht statt, der Brocken-Event. Vielleicht müssen wir tatsächlich mal ein Event auf dem Berg machen. Ne? Ja, siehst ja, da geht sowas ja. Aber wir kriegen das ja hin, aber. Bergevents in der Art und Weise werden wir uns auch nochmal überlegen. Ja, also gibt es dieses Jahr übrigens nicht Brocken-Event, für die, die es noch nicht wissen. Hatten wir uns ja auch auf unserem Event mit den beiden mal darüber unterhalten, mit den dreien. Ist einfach zu kompliziert durch die Auflagen und dann will man da oben ja in die Räumlichkeiten rein und wer da mal war auf einem von diesen Event, der weiß, was da drinnen los ist. Auch vor Corona roch es so wie beim Yeti in der Höhle, ne? Ja, und das wäre wirklich nicht mehr schön da drinnen dann, weil da sind dann halt irgendwie ein paar hundert Leute, die wollen alle in diese kleinen Räumlichkeiten. Der Geruch ist schon nicht mehr das Problem. Dieses aneinander rumschabbern da, das war. Ja. Nee, also das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass da jetzt auch gesagt wird, nee, das geht halt noch nicht. Ne? Nee, also selbst wenn sie, aber dann würden sie es vorbereiten, dann ändert sich doch wieder was. Also ich kann das verstehen, das ist ja so ein Aufwand. Du musst ja auch alles hochtragen und dann das würde ich auch nicht machen. Das ist keine Frage. Obwohl, ist falsch. Wir machen sogar. Wir fahren wieder mit Carsten, also Rollsplit-Kalle und seiner Frau darunter und werden einen, ich weiß schon wieder nicht, wie dieser Berg heißt. Da gibt es irgendwie so einen Berg, der hat so einen komischen Namen. Den werden wir dieses Jahr dann morgens hochjüppeln. Wieder knietief eine Skisprungschanze runterstapfen im Schnee. Also, ne? Ich sag dir, wenn das wieder so ist, dann bleibe ich diesmal, glaube ich, auch unten. Das war letztes Mal schon echt grenzwertig. Nein, aber wir werden unser Gipfel-Event machen und da aber eben nur zu viert, das ist dann viel schöner. Ja. Genau. Dann und siehst du, kann Mika seine Reservierung absagen, wollte er wieder hin. Ja, das ist, ja. Ich würde es auch nicht machen, also da gibt es überhaupt keine Frage. Dann bereitest du alles vor und dann ist wieder irgendeiner im Amt, der sagt, ja, nee, wir müssen da nochmal was anpassen. Pff, schwierig. Ja, also bei dieser Größenordnung kann ich es auch verstehen. Ne? Und nein, hätte ich das noch gar nicht sagen dürfen. Oh, sorry, leider, das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich dachte, das wüssten alle schon. Und dann wissen es jetzt alle. Stimmt, das sind, ja, muss man auch noch dazu sagen, stimmt, das sind sogar noch zwei Bundesländer, die das betrifft. Ja. Ja, deswegen, also. Ich hatte es aber vorher irgendwie schon, es gab die Tage schon irgendwo einen kleinen Beitrag, genau, ich glaube bei Facebook stand es, also irgendwo gab es einen Beitrag, da hatte ich schon rausgelesen, dass das wohl, dass es nichts wird. Also so geheim war es jetzt nicht. Ne? Also Mika, wenn es dann nochmal stattfindet, geh hin und wenn du 80 bist, bis es soweit ist, egal, das lohnt sich wirklich. Mir ist es mittlerweile viel zu voll und alles, aber einmal muss man es mitgemacht haben. Und wenn du dann auch das Glück hast, dass am besten echt, wenn Schnee ist und oben aber dann die Sonne scheint, dann ist das genial. Ohne ich freue mich ja ich freue mich in Anführungsstrichen jedes Mal ja, dass es dann wieder abgesagt wird, weil ich mir nicht anhören muss, ich war schon wieder nicht da. Ja. Aber ich weiß ja, der Junior möchte da garantiert mit und jetzt wird jetzt 8. Ich denke mal so nächstes Jahr mit 9 oder 10, da kann man es dann machen, ne? Ja, doch, also man muss ja auch nicht übertreiben, es ist schon. Ja, ich muss halt, ich würde ja schon den bequemsten Weg mit ihm gehen, ne, der wirklich dann relativ safe ist, wo du nicht irgendwie durchs Gestrüpp und Stock und Stein, sondern möglichst gepflastert. Ja, ne? Also von daher. Du kannst auch mit der Bahn hochfahren, kostet irgendwie nur 100 Euro pro Person oder so. Deine Kleine kannst du auch mitnehmen, kannst auch einen bestimmten winterfesten Kinderwagen. Nee, da haben wir jetzt ja festgestellt, nach Dänemark, der Klappbuggy ging nicht mehr mit ins Auto. Sie musste dann die Woche im Urlaub halt immer mitlaufen. Wir haben festgestellt, die kann laufen. Also mit Kinderwagen-Buggy ist da nichts mehr. Laufrad, okay. Laufrad kann sie mit hoch. Ne? Laufrad ist cool. Ja, obwohl die Brocken hoch mit Laufrad haben. Ja, hoch geht noch, runter ist schön. Ratzeburg ist jetzt nicht so hoch, hat aber ein paar Hügel. Und ich musste mich, also wer den Yeti laufen sehen will, der sollte mal demnächst dann irgendwo mal, wenn ich cachen bin mit der Yetussi und die fährt Laufrad, da musste ich echt laufen. Also da, der hat die Schwung drauf gekriegt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein cooles Zeug. Laufräder sind cool. So, dann haben wir noch ein Event. Ja, schade, wir haben es ja nicht so richtig mitgekriegt, aber wir wollten es wenigstens mal drauf verweisen. Wo ist denn die Nummer? Bin ich doof da. GC9 Gustav Martha 7H, GC9 GM 7H, Meet and Greet in Friedberg. Wobei Friedberg dann wohl nicht so ganz passt. Das wurde dann nämlich temporary disabled mit Guten Morgen. Da ich hier auf sehr viel Gegenwind und Drohung beim Organisieren eines Events in meinem Urlaub in Bayern stoße, sehe ich mich gezwungen, dieses Event abzusagen und zu archivieren. Schade, aber ich muss mich schützen und bin erschrocken, wie hier mit Gästen umgegangen wird. Wirklich sehr schade. Da hätte ich echt gerne mal gewusst, was da abgegangen ist. Ja, ich hatte tatsächlich noch, das hatte ich jetzt relativ spät auch gesehen erst, ich hatte fast überlegt, ihn einfach mal anzuschreiben oder sie, ja, um zu gucken, ob sie da mal rausrückt, was da so abgegangen ist, aber bin ich auch nicht mehr zugekommen. Bayern-Events scheinen heftig zu sein. Und dabei hatten die so lange Entzug, ne? Ja. Vielleicht gerade deshalb. Also da ist der Söder, der und dann sind die vielleicht genauso. Die Bayern sind ja auch ein bisschen seltsam manchmal. Man weiß es nicht. Guckt mal rein, wen es interessiert. Nächstes Mal genau schreiben wir sie an. Das hätten wir noch machen können. Naja, haben wir wieder was gelernt fürs nächste Mal. Ja, aber die hat, also aus den Loks bin ich nicht schlau geworden, wie es da abging. Das muss tatsächlich unterm Tisch oder unterm Tisch nicht hinter den Kulissen passiert sein. Dann haben wir Don Geilo, haben wir ja schon oft drüber berichtet. Ja, aber es gibt Widerstand. Ja, und zwar GC9FK2M. GC9FK2M. Ganz Jentfeld wird eingenommen von Don Geilo Dosen. Ganz Jentfeld, nein. Ein Team geht gegen an und nennt sein Cash auch Don Geilo Fragezeichen. Nein, komm mal, der Widerstand, Ausrufezeichen. Aber Dommeldosen finde ich auch schön. Ja, stimmt. Ich finde es also schön, dass sie... Aber ich habe auch gesehen, irgendwo war er dazwischen. Don Geilo hat es mit Humor genommen. Ach, hat er tatsächlich selbst... Ja, Team Biraten. Ach so, Team Biraten in meinem Don Geilo-Land. Das musste ich mir genauer anschauen. Dose war super zu finden. Liebe Grüße an euch beide. Ich lasse was Blaues in der Dose. Ja. Wie Potenzbilder. Also er nimmt es mit Humor. Ich fand es eine schöne Idee und da wir über Don Geilo schon berichtet haben, habe ich es mal aufgenommen. Jetzt habe ich in den nächsten gerade reingeklickt, in die feministische Geocaching-Tour. Und den Link gibt es nicht mehr. Aus dem Kalender? Ja. War auf bonn.de ein Veranstaltungskalender und da gab es dann die feministische Geocaching-Tour. Und die ist weg. Jetzt ist das ein Serverfehler 404. Haben sie wohl irgendwas zurückgezogen. Aber ja, ist ja gut, dass wir so ein bisschen was noch haben. Auf jeden Fall gab es irgendwie in Bonn am 2.10. schon, ne? Ja. Eine feministische Geocaching-Tour durch Bonn. Ah, bei der die gibt es noch. Die gibt es noch auf einem neuen Link. Die muss ich mir mal eben... Ah, okay. Pack den mal in Chat, damit Interceptor den mit aufnimmt. Da gibt's das noch, genau. Unsere Aktionsgruppe, bla. Aber was hat das alles mit Feminismus zu tun? Tja. Also, ich kann mir eine feministische Geocaching-Tour überhaupt nichts vorstellen. Naja, es sind Dosen, aber... Also richtig klar wird's nicht. Also. Aber oder geht es nur darum, weil es halt nur über berühmte Töchter der Stadt... Ja, ich vermute, dass das damit... Ne, eine Stadttour, die auf einer Runde von ca. 4 Kilometer an Orte in Bonn führt, die besonders von Frauen geprägt wurden. Ah, okay. Deshalb dann. Das ist mir echt schon ein bisschen zu viel des Guten. Also ja, das ist... Geocaching-Tour ist schon irgendwie ein bisschen absurd. Ich frage mich da immer, ob Frauen sich da nicht selbst in so eine Ecke schieben, wenn sie da mit sowas anfangen. Also... Damit unterstreichen sie das doch eigentlich immer eher noch, dass Mann und Frau nicht gleichberechtigt sind. Irgendwie habe ich das Gefühl. Kann mich täuschen. Ja, ich weiß, das ist, also ich, das passt wieder zu den Kommentaren vorhin. Da hat eigentlich Tina sehr schön mal ausgeholt und gesagt, es gibt auch keine Frauenrechte, es gibt halt Menschenrechte. Und ich denke hier bei solchen Sachen manchmal auch immer, ja, jetzt gibt es feministische hier, feministische da. Und wir Männer, ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie da mal gesagt wird, hier und. Da fällt mir auch auf, Tina fehlt heute wieder, sag ich, eine Frechheit, ne? Ah, die hat gar nicht. Lässt jetzt auch nach mit dem Cashen, oder? Vielleicht hat sie ja Angst gehabt, dass sie wieder einen Titel für die Folge präsentieren müsste, den wir aber so gefunden haben. Ja, stimmt. Hm. Den nächsten müssen wir mal rauslassen, weil habe ich gar nicht verlinkt, was weiß ich, wo der war. Ist auch nicht so wichtig gewesen. Okay, genau. Die VGH erklärt Geocaching. Das fand ich auch sehr schräg. Das hast du gefunden, glaube ich. Das hatte ich gefunden, ja. Ist natürlich selbstverständlich präsentiert, weil die VGH ist ja eine Versicherungsgesellschaft, die in Niedersachsen beheimatet ist. Und wer kann das besser erklären als unser Fliegerfall? Der Profi. Genau, der Profi. Aber ich muss sagen, also zum einen, der ist länger als 3 Jahre dabei, der ist noch nicht weg, ne? Ja. Muss man ihm lassen. Ja. Ja, und auf der Seite hier ist es sehr gut erklärt. Also die haben sich wirklich Zeit genommen, Tradi, Multi, was braucht man, worum geht es? Ja. Das haben sie wirklich mal gut gemacht. Also ich wollte gerade sagen, das meiste, was ich von ihm aber auch lese und höre, das muss ich ihm schon lassen. Natürlich macht er auch mal Werbung für sich selber. Das ist ja auch völlig okay. Aber eigentlich macht er das immer ganz vernünftig. Also das finde ich gar nicht schlecht, was er da... Deswegen, das stimmt. Also es ist halt immer, es kommt dann auch oftmals dann nochmal dieses Hannover ist die Geocaching-Hauptstadt der Welt und so. Das finde ich halt immer ein bisschen, gut. Ja, aber will er doch, als Firmeninhaber muss ich ja irgendwie... Ja, Werbung musst du schon ein bisschen. Und ich meine, so ganz Unrecht hat er nicht. Jetzt unabhängig von seinen Caches, in der Hannoveraner Region gibt es schon lange immer relativ gute Caches, ne? Also ja. viele gute Nachtcaches gab es da immer und so. Und ja, wie gesagt, also die VGA hatte hier mal ein bisschen was erklärt, auch so grundsätzliche Sachen, das finde ich ganz gut. Also wirklich das 1x1 ein bisschen nochmal erklärt. Es gab auch ein kleines Video noch dazu, wo der Flieger dann nochmal auftritt. Genau, das gab es unter, das haben wir ganz vergessen zu sagen, unter www.jetztlosleben.de/geocaching-in-Niedersachsen. Ja, also verlinke ich sowieso, keine Frage. Genau. So. Jetzt dann kommt der Pfosten. Der Pfosten, es gibt genau. Also mehr als die grasenden Vollpfosten. Wir haben so ein Bild gekriegt auf einer Bank, also auf einer normalen Bank, wo man sich so hinsetzen kann. Auf den Pfosten noch ein Aufkleber mit einem, was ist das überhaupt? Da ist einmal der Nickname oben on Tour und dann unten geht also praktisch zum Discovern. Genau, zum Discovern, genau. Also wer Discovern möchte, G88EBD. Ja. G88EBD. Am besten discovert ihr den und haut gleich mal so ein Link runter, wo man finden kann, was es eigentlich kostet, wenn man fremdes Eigentum beklebt. Genau. Das wäre die vernünftigste Log, das man machen kann. Ich habe da noch gar nicht drauf geguckt, dass Geocaching.com. Also er hat wirklich so auf so einer Bank, wir gucken ja immer über die Holzbretter noch die Metallpfosten rüber, da hat der Vollpfosten seinen Aufkleber drauf gepappt, weil er wohl, ich weiß auch nicht, was solche Leute wollen. Also wahrscheinlich war da ein Mikro und da hat er seinen dämlichen Aufkleber nicht in das Logbuch gekriegt. Ne? Ach, verfickte Scheiße. Ich weiß immer nicht, wie ich an diesen Drecksdinger rankomme. Wenn ich das in ihre sagenhafte Suche eingebe. Nee, du musst bei Play unter Trackable. Dann. Ach, das ist doch ein Haufen Scheiße. Wozu gibt's denn diese Drecksuche bei denen? Ehrlich, ey, das ist so nervig. Also wirklich, wenn sie nicht mal verbessern sollten, dann sollten sie die einfach dicht machen. Also wirklich, da sollst du angeblich alles eingeben können und er findet nie das, was ich suche. Also absurd. Das ist nun unser Stempel zusätzlich zum Auto. Dies ist nun unser Stempel zusätzlich, ja. Das ist aber kein Stempel, das ist ein Aufkleber. Ja, den Aufkleber fanden wir im Bonus, bla bla bla. Ja, da, ja, also auf jeden Fall, da könnte man durchaus mal. Da könnt ihr euch die Füße wundlocken. Ja, da könnte man richtig. Mach mal ordentlich, auch ruhig Notes, alles was gibt. Ja, leider 10.000 Zeichen, kein Problem, ne? Ja. Wenn solche Leute, die müssen auch kriegen, was sie haben wollen. Ordentlich Logs, wann ist der dabei? Seit 2019. Oder ist das ein Kind, ist der 13? Nee. Der muss aber hier aus der Ecke kommen, ne? Ja, aus dem Norden, ne? Nee. Happy Nassi, das ist, glaube ich, sogar von hier, ne? Also wie 13, wenn er das ist, auf dem Foto sieht er nicht mehr aus. Ach so, habe ich noch nicht geguckt. Aber er hat viel aus unserer Ecke hier. Also der muss hier tatsächlich bei uns irgendwie vor der Tür sitzen. Wo hat er denn seine Caches versteckt? Also auf jeden Fall, Leute, Aufkleber mit Geocaching auf irgendwas raufpappen, das geht einfach nicht. Das ist scheiße. Das macht man nicht. Fertig. Da gibt es irgendwie gar keine. Ich weiß auch nicht, wie Leute immer auf solche Ideen kommen. Also finde ich ein bisschen schwierig. Naja. Der Gute kommt irgendwo, siehst du, Lauenburg, die Ecke. Ja. Auf jeden Fall, er möchte viel Discover-Logs haben, könnte er hier. Genau. Ordentlich los damit. So. Muss ich erstmal aufmachen. Was kommt als nächstes? Jetzt gehen wir quasi ans Wasser. Bremerhaven. Genau. Es war einmal in Bremerhaven. GC993N1. GC993N1. haben wir auch einen schlimmen gefunden. Was hat er denn eigentlich? Kaputt? Egal. Das Foto sagt alles. Was sagt denn das Foto? Ach ja, komplett zerlegte Box. Wo hat er dann unterschrieben? Und es wurde noch weiter lustig gelockt wieder, ne? Ja, wie immer. Leider ist die Dose komplett zerstört. Ich konnte auch kein Logbuch mehr finden. Daher habe ich ein Notlogbuch ausgelegt. Frank, 1972 BAV, du hast das Hobby nicht wirklich begriffen. Du sollst nicht deine eigenen Caches legen und loggen, sondern entweder findest du einen oder findest keinen. Geil. Der letzte Logger ist ja auch toll, ne? Hier bei diesem Cache angesteuert, schöne Arbeit, wie schon beschrieben, total zerstört. Das neue Logbuch ist okay, ich habe es in einen sauberen Sheetbügel gepackt. Ja, super, ne? Hoffentlich. Oh, das sind so, da könnt ihr wieder gucken, da könnt ihr wieder Peinlichkeit um Peinlichkeit finden. Sie alle haben nichts gefunden, weil gar nichts mehr da ist, außer ein bisschen Schrott und loggen trotzdem. Ja, und aber alle auch mal loggen und immer schön noch ein Foto dabei packen, wie die Kiste da zerflattert im Wald rumlag. Ne? Es ist, ja. Ich weiß es nicht. Apropos Bremerhaven. Oh ja, genau. Unser, ich weiß gar nicht, wer es wohl sein mag. Der, ich glaube, dieser Grafzahl 74,99999. Ja, ja. Der wird ja, das ist ja auch so ein kleiner, ne? Der wird immer, der ist auch auf dem Weg nach ganz oben, um dann in 3 Jahren zu verschwinden. Ganz oben. Ne? Ganz nicht, oben. Nicht nur Statistik-Cacher, jetzt wird er auch noch berühmt. deutsches-reiseradio.de. deutsches-reiseradio.de. Podcast-Folge 179. Zukunftsschatzsuche, Geocaching in Bremerhaven. Da erklärt der Andreas Menge mal, wie Geocaching funktioniert. Hast du dir das angehört? Ja, ich habe es mir angetan. Hat er ganz gut gemacht. Aber ja, also ich finde es deswegen scheiße, weil wir wurden nicht erwähnt. Erstens das. Ja. Zweitens, also er hat weder uns erwähnt, noch irgendwas mal von Weltherrschaft so dazwischen gemacht. Überhaupt völlig ignoriert. Das wird er noch bereuen. Aber ansonsten hat er es sehr gut erklärt. Was ich so ein bisschen blöde fand, sie haben ja quasi Geocaching anhand von Labs erklärt. Ja. Das fand ich jetzt ein bisschen unglücklich. Jetzt denkt jeder immer, ah, guck mal, da muss man nur eine Frage beantworten, dann macht's Pling, dann geht man weiter. Ja, stimmt. Das ging so ein bisschen unter. Also, ist mal der erfahrene Geocacher oder jemand, der sich ein bisschen auskennt, das ist okay, aber wenn du das zum ersten Mal hörst, denkst du immer, ah, ach so geht das, okay. Ne? Und vor allen Dingen verweist man auf seinen Lieblingspodcast, also. Ja. Ne, das hat er jetzt aber Glück gehabt, dass er beim Event nicht nur auch noch da war und noch einen Preis mitgenommen hat. Ja, ne? Das ist wirklich. Sonst hätten wir den zurück. War sehr unschön. Ja, was soll man machen, ne? Genau. Auf jeden Fall, trotzdem auch, wenn man sich auskennt, hörenswerter Podcast-Beitrag dort. Ja. Kann man sich mal reinhören. Man kann ja den Grafzahl mal ausblenden. So, dann haben wir, was haben wir hier? Wieso habe ich den drin? Ach, weil du einen Multi gefunden hast? Ja, das habe ich mich tatsächlich im Erzgebirge sehr gefragt, ja. Ich habe gefunden unter anderem, das ist nur ein Beispiel, es ist nicht einer jetzt zum Dorf rumhaken, sondern wirklich nur ein Beispiel, GC55GGX, GC55GGX. Da steht, parken kann man da und dann ab den oben angegebenen Koordinaten Peilung 80 Grad, 170 Meter, ist ein Multi. Was ist jetzt, warum macht man solche Multis? Verstehe nicht. Hast du den gemacht? Ja, der ist auch gut, es ist auch nett, aber das ist doch kein Multi, so ein Witz. Aber Peilung war dann nicht ab der Parkkoordinate da, sondern ab der Listing-Koordinate, ne? Ja, genau. Na, kann ja mit Abstandsproblemen jetzt irgendwie nichts zu tun haben. Nö. Also der Witz ist wirklich, dass du ja, wir haben ja dann immer Wanderrunden draus gemacht, ne? Mhm. Wir kommen also auf das Ding, wir sind einen Kilometer vor dem Ding, haben wir noch einen anderen Cache gefunden, jetzt haben wir einen Kilometer zu laufen, um zu diesem zu kommen. So, dann hole ich das Gerät raus, dann lese ich schon, oh, 80 Grad, 170 Meter, da gebe ich das schon auf dem Weg dahin ein und habe doch schon den Final fertig. Also was ist denn daran Multi? Ja, also eigentlich machst du ja bei solchen Multis dann irgendwo vor Ort ist ein Verkehrsschild, ne? Ja, dann sehe ich das ein. Aber hier, das mal. Aber diese, und da gab es eine Menge von, wo einfach praktisch schon stand, ja, also mach noch eine Peilung, aber warum macht man da ein Multi von? Also, was soll das? Also, das hat nee, also ist nicht. Ich meine, es gibt ja Multis, die du zu Hause lösen kannst, ne? Also die dann irgendwie, wo das Listing so einfach zu googeln ist, dass du halt die Fragen schon beantworten kannst, dass die feine Koordinate ausrechnen. Hier ist noch einfacher, ja. Genau, hier ist ich wollte gerade sagen, hier wird ja Google noch ausgelassen, ja. Ne? Ja. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also der Cache war völlig, der war in Ordnung, der war schön versteckt, hat Spaß gemacht, alles überhaupt kein Thema. Aber warum macht man da ein Multi von? Also da, das ging komplett an mir vorbei. Na, ich meine, so, aber dass er jetzt sagt, ich verstecke keine Tradis, nee, kommt auch nicht hin, hat er auch gemacht. Stimmt, also, da steht auch schon, der ist so alt, dass die Bilder schon gelöscht sind. Stimmt. Stimmt, die sieht man schon nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was da jemals drauf war. Aber da waren, also davon haben wir bestimmt 10, 15 Stück gehabt. Alles so Multis, wo praktisch das eigentlich schon drin steht. Ja, das weiß ich nicht. Mir fiel das auf, wir haben ja auch diese 8000er-Runde da gemacht. Es gibt ja von der Touristica 14 8000er-Berge, 8000 Dezimeter. Und da waren immer ganz oft Kurzmultis und die waren genau auch so. Schreibt Marebi, diese Multis gibt es doch Unmengen im Oberbergischen, auf Rügen und weiß der Geier, ist doch egal, oder? Es geht ja auch nicht darum, das zu verbieten. Mir geht es nur, die Frage ist, was soll denn das? Wo ist denn der Sinn? Warum mache ich da nicht einfach ein Tradi von? Also ich kenne die nicht in den Mengen. Ich habe die jetzt im Erzgebirge, ist mir das erste Mal so aufgefallen, dass davon so viele unterwegs sind. Also der Sinn erschließt sich mir auch nicht. Also da hätte es ja genauso gut auch Mystery draus machen können. Ne? Wenn ich kein Cache an dem Ort legen kann, den ich zeigen will. Nee, also ja, verstehe ich. Aber hier war doch das Final wahrscheinlich eher an dem Ort, den du zeigen willst. Ne? Und nicht ja, der Start, ja ne? Aber vor allen Dingen, ja, das sowieso. Und vor allen Dingen, da gab es keine Abstandsprobleme. Die lagen so weit auseinander, also da gab es mit Sicherheit kein Abstandsproblem, also das kann nicht sein, weil dies ist noch weit, 80 Meter, 80 Grad, 170 Meter, das ist wirklich noch ein weit, die auf den 8000ern zum Beispiel oben, ne, der dichteste waren glaube ich 12 Meter, also völlig sinnlos. Da stand, gehe zu dem und dem Punkt und dann 12 Meter in x Grad, also das macht gar keinen Sinn mehr, also ne, das ist echt... Ja, guck mal, Interceptor hat gerade so einen rausgesucht von den 8000ern. 8000 minus 5 minus Biwak-Kuppel. GC1 GRRR, also GC1 GRRR. Und da ist das auch einer von denen. Ja, fünfte Kategorie, was versteckt. Hier findet ihr nur das Logbuch, sondern auch ein echtes Gipfelbuch. Die Biwak-Stange findet ihr bei... Koordinate. Nee, das ist doch gar keiner so. Warte mal. Ist ja auch ein Multi. Das ist auch ein Multi. Und da steht ganz klar hier die Koordinate, wo sie hin müssen. Da steht da, ja. Aber nun zum Cache, das Peilen war einmal. Stellt euch vor, die Steine, das Gipfelbuch ist rechts. Ein Blick geradeaus. Genau. Das ist auch so einer. Das ist ein Tradi. Das kann natürlich sein, weil es wegen der Statistik sagt, Marebi. Okay, das könnte natürlich ein Grund, aber das ist das. Aber ja, Statistik, deswegen habe ich vorhin schon gedacht, ob der vielleicht gibt ja manche, die sagen, ich verstecke nur Multis oder so. Ne? Auch Hipfo schreibt, damit hält man den Powertrail-Logger ab, die filtern Multis weg. Ja, tust du, aber nicht im Erzgebirge, weil da ist gar nichts mit Powertrail. Aber wenn hier im Listing steht, Peilen war einmal, dann haben die garantiert den irgendwann mal verlegen müssen. Nee, du hast das bei den anderen auch. Also teilweise wirklich, die Peilungen sind maximal 20 Meter gewesen. Also das ist bei denen ganz üblich gewesen. Ich weiß auch nicht, was sie da... Vielleicht muss ich die irgendwann mal anmailen und mal fragen, weil es interessiert mich wirklich mal, weil ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin. Nee, so richtig Sinn macht das nicht. Die sind von 2014. Also es ist auch kein Jahr, wo ich sage, okay, da gab es so wenige Multis und so, aber... Ich weiß auch nicht. Nee, das ist schon wirklich kurios. Also sowas hatte ich hier in der Region, ist mir auch noch nie über den Weg gelaufen. Ne? Also dass man wirklich ein Multi hast, die nur wirklich, wo die Fragen so einfach sind, dass du weißt, das kannst du ja irgendwie über Google lösen oder über genau, Google Maps schon. Ja, okay. Das ja, aber sowas kenne ich, deswegen habe ich es auch echt aufgegriffen. Weil das war mir wirklich komplett neu. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Und den Sinn, der ergab sich für mich nicht. Weil, wie gesagt, du hast da keine Powertrails, da waren auch keine Abstandskonflikte. Das ist wirklich, also im Erzgebirge hast du das Problem, Abstandskonflikt und sowas alles nicht. Also irgendwie, ich glaube, wir müssen die mal irgendwann anschreiben. Fiel mir nochmal so auf, wollte ich mal mit aufnehmen. Ah, ich habe ein bisschen runtergescrollt. Ja. 12.10.14, der Owner, neue Beschreibung, kein Peilen mehr. Da heißt ja, aber da ist ein Traddi. Genau, dann ist es eigentlich ein Traddi, ja. Ich finde, da finde ich jetzt auch keinen, ich werde mich da nicht an Grausen wieder oder sonst. Ich finde das alles nicht weiter schlimm, um Gottes Willen. Ich würde es einfach nur gerne begreifen, darum geht es. Ich meine, hier haben sie da halt auf, also. Wenn Sie hier natürlich jetzt so eine Multiserie haben, ne, von 15 Multis, die du finden musst, dann magst du vielleicht nicht gerne einen Traddi draus machen, okay, ne, aber da hätte man das auch irgendwie noch anders lösen können. Also, man kann eine Ablesestation machen oder so. Die 8000er waren vor allen Dingen auch alles, das war ein Mix aus Traddis und Multis. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt haben, mit Gewalt Multis zu machen, sondern das war ein Mix. Deswegen habe ich das noch weniger verstanden. Die sind auch ziemlich verstreut, ne? Also, die kannst du nicht an einem Tag oder so. Naja, Du kriegst leider an einem Tag hin, aber zu Fuß kriegst du sie nicht an einem Tag hin, sondern da musst du schon ganz schön viel laufen. Geht ja auch gar nicht anders. Ich meine, das sind richtige Berge. Die liegen ja wirklich auf 8000 Dezimeter Höhe. Das ist schon ganz bewusst ausgesucht. Ist ja auch nicht von den Cachern ausgesucht, sondern hatte wohl die Touristikkammer die Idee. Und irgendein Cacher hat das nur übernommen quasi. Genau. Ja. Und offensichtlich gab es auch Zickereien, weil in seinen Beschreibungen aber drin stand, hier für kommerzielle Nutzung muss der Owner befragt werden und so. Also da gab es wohl auch mal, ich vermute, die Touristiker hat da Werbung mitgemacht und das fand er da nicht so witzig oder sowas. Ja, also okay, wer weiß. Das wäre vielleicht mal interessant. Vielleicht hat er einer Infos von euch. Ja, ne? Falls mal einer einen kennt, der das auch so gelegt hat, fragt ihn mal. Wie gesagt, geht gar nicht darum, das schlecht zu machen oder so, sondern wirklich mal aus Interesse, was das bringen soll. Also, was für einen Vorteil das hat. Ja, genau. So, kommen wir jetzt langsam. Ich glaube, unsere beiden Sonderthemen lassen wir auch wieder weg heute. Aber einen vorher haben wir noch. Ne? Einen haben wir aber noch, genau. Und das ist GC8K7DW, GC8K7DW. Muss ich mal raufklicken hier. Da hat sich Bonnie und Clyde 2000. Genau. Da hat sich jemand mal wieder gedacht, Mensch, die ganzen Neukäscher, die mag ich am liebsten. Der hat mich im Listing dann von diesem Traddy irgendwann geschrieben, zurzeit sind viele neue Cacher unterwegs. Wir haben keine Lust, Log-Einträge von nur 1 bis 4 Wörtern zu lesen. Bitte schaut euch andere Log-Einträge an und lasst euch inspirieren. Wenn das nicht funktioniert, werden alle unsere Caches auf Premium umgestellt. Alle Log-Einträge ab jetzt, die nicht aus mindestens 5 Wörtern bestehen, werden kommentarlos gelöscht. Ja, aber ich finde dieses Danke für den Cache, muss ich dann noch hoch vorschreiben oder? Also, wie so oft, immer so ein Versuch, das zu machen. Log-Einträge aus mindestens 5 Wörtern, danke. Ich hörte sowas Leuten, dass ein Reviewer sich das nach seinem Urlaub mal angucken möchte. Oh, das ist aber gut, weil Urlaub ist ja auch nicht mehr so lange hin dann, ne? Ja. Urlaubsende, ne? Ich hoffe, das ist auf jeden Fall, weil ich finde sowas scheiße. Also vielleicht, der muss ich ja, das ist ja jetzt von mir, von der Arbeit nicht so weit weg. Vielleicht muss ich nochmal schnell hinfangen und dann irgendwie mal Danke für den Cash locken. Ne? Ja, und dann warten wir mal ab, was passiert. Vielleicht locke ich das einfach mal so, kann ich ja wieder löschen. Ne? Ich finde das immer, also ich kann die verstehen und alles, aber trotzdem, nein, es gibt klare Regeln und ihr schreibt mir nicht vor, wie ich zu loggen habe. Punkt. Ja. So, also ich sag mal, so eine Smiley-Loggerei finde ich halt auch immer kacke. Ja. Irgendwie so. Da ich denk würde, noch, ich auch, ja, würde ich auch nicht machen, aber ich will es mir trotzdem nicht vorschreiben lassen. Ja, genau. Kann ja auch nicht. Du kannst ja das reinschreiben, was du willst. Das ist dann immer so. Ne? Da bin ich einfach pissig. Danke für den Cash-Punkt. Ja, das ist schön. Punkt ausgeschrieben. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Aber wir testen das gleich mal hier. Oder du loggst einfach nur mit 5 Wörter. Ja, genau. Schreib's rein, mindestens 5 Wörter. Oh, das ist richtig. Pass mal auf, ich mache jetzt hier mal, ohne dass ich vor Ort war, ich lösche den Log auch in 2 Tagen wieder. Ich mache jetzt mal hier alle Log-Abrede, die ab jetzt nicht aus mindestens 5 Wörtern, das sind 3 Wörter, nee, 2 Wörter, eine Zahl, kopieren. So, Log. Found it. Mindestens 5 Wörtern. So. Post. Mal gucken. Dann muss ich mir mal auf Watch. Ich habe ihn auf Watch noch stehen, ja. Jetzt kannst du Ich kriegte gerade eine Mail, ja. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja. Okay, also Leute, eigene Log-Interpretation oder so ja. kann man optional machen. Ich hatte auch mal einen Cache, da habe ich darum gebeten, dass man mit vielen Wörtern lockt, aus dem Prinzip dieses kleinen Multis, den ich gemacht habe. Es war halt nur optional, wer es nicht machen wollte. Ne? Aber ja, ich habe mich da mal drüber gefreut, aber Leute, so geht's halt nicht. Ne? Nee, sehe ich auch so. Also bitte nochmal den GC-Code wegen der Watchlist. Habe ich schon geschlossen. Gerade war der, kann ich wieder aufmachen. GC8K7DW. GC8K7DW. Der kriegt jetzt erstmal 200 Leute auf die Watchlist. Ja. So, dann haben wir. Dann sind wir ja durch, ne? Dann sind wir eigentlich durch. Kommen wir zu unseren Tipps, weil wir wieder was überspringen hier, ne? Ja. Weil ich habe tatsächlich heute gedacht, heute ziehen wir einen von denen. Es ist schon wieder 22:20. Ja, wollte ich gerade sagen, und wir haben noch eine ganze Menge Cash-Tipps heute. Ja. Von daher würde ich auch sagen, wir lassen die lieber heute weg. Ich weiß aber, ich habe schon seit der ersten halben Stunde heute einen rauen Hals. Ich weiß gar nicht, warum. Genau, da kamen ein paar Tipps rein. Ich glaube, von Thomas waren die, von Lenz. SWR-Podcasts. Die fand ich alle drei zumindest mal empfehlenswert. Könnt ihr selber lesen und dann gucken, ob ihr reinhört. Vom SWR 2. Ich verlinke die alle. Ich lese jetzt nicht den ganzen Dings davor. Dafür ist das viel. Aber SWR 2 Wissen, den Podcast. Genau. Kann man kennen, wenn man Podcasts hört. Also hört man öfters von. Die sind gut. Findest du die gut? Das wird mich jetzt gefragt. Also ich habe alle drei jetzt, die drei hier, die wir hier empfehlen. Ja, die habe ich gehört. Jetzt. Die habe ich gehört. Gerade den, also die fand ich alle drei ganz gut. Zwei also, fand ich ziemlich gut, den anderen so mittel. Also diesen ersten, das ist für ein böses Telegram. Telegram, der Messenger-Dienst als rechtsfreier Raum. Das war mir zu viel Bildzeitung. Also ja, ich genau. mag das nicht, wenn öffentlich-rechtliche so Bildzeitungs-Style haben. Das ist immer was mich sehr stört, muss ich sagen. Den fand ich so mittel, der war zwar ganz interessant, aber da war es mir manchmal auch so ein bisschen viel Gebäsche. Ne? Das ist auch, wir hatten auch da bei uns im Telegram-Kanal ja letztens so ein bisschen die Diskussion. Ich frage mich immer, also was erwarten die Leute denn? Also jetzt gerade so, wenn ich unseren Kanal da sehe, Telegram ist, da werden Drogen vertickt. Ja, die Drogen werden auch woanders vertickt. Mein Gott, ist mir doch scheißegal. Ich muss doch da nicht mitmachen. Also, ich habe das Gefühl, was denken die Leute denn immer alle? Weil das da gemacht wird, dann muss ich jetzt auch Drogen kaufen? Oder da gibt's dieses Funktion in der Nähe, da habe ich mal reingeguckt, da steht echt nur Quatsch drin bei mir. Ja, das ist wirklich. Und auch echt abgelaufen. Also das muss man ja auch speziell anschalten. Und dann, ja, das ist nicht verschlüsselt. Mensch, wir unterhalten uns in dieser Gruppe über Geocaching. Wenn da einer so bekloppt ist, das aufzuzeichnen, soll er auch machen. Also, finde ich ja schwierig. Ja, also deswegen, ich sag mal, man muss allgemein bei allen Messenger-Diensten auch wissen, ne, ob es jetzt nur Telegram ist oder WhatsApp oder so, ne? Das ist halt immer irgendwo relativ offen, ne? Ja, Das, was du da reinschreibst, das wird auch manchmal vielleicht unter anderem an irgendwelche Organisationen und Behörden weitergegeben. Ja, aber ich sag mir immer, mein Gott, von mir aus können wir das auch irgendwo an die Litfaßsäule schreiben, was wir da machen. Also da muss man sich halt immer im Klaren sein und deswegen, das ist bei mir bei Twitter oder Facebook genauso. Ich weiß ganz genau, was ich da reinsetze, kann irgendwo, wer weiß wo, auftauchen und so behandle ich das. Ne? Da wurden auch immer noch ein paar andere empfohlen. Ich habe mir die alle mal angeguckt, das ist mir alles viel zu kompliziert. Telegram hat einfach den Vorteil, easy going, das funktioniert. Ja. Das mit den Bots ist eine ganz gute Geschichte. Ne? Ich kann halt positiv und negativ nutzen. Ne? Stimmt, eben. Und bei uns läuft das positiv ganz gut. Ne? Also man kann ja mal reinhören. Guckt nach beim SWR 2, wir verlinken das hier auch. Ich lese gerade im Chat, die Antwort des Owners des Klebetibes zu meiner Frage, ob er meinen Log schon gelesen hat von Mika. Moin, ja, habe ich gerade eben. Aber wie ich auch anderen sage, kleben wir keine Aufkleber irgendwo hin. Wir legen sie nur in Dosen zum Sammeln. Ja, was erwartet ihr denn, was mit Aufklebern gemacht wird? Also, ja, sorry, aber das ist ein bisschen kurz gedacht. Okay, aber dann haben wir als zweiten, den ich da hatte, ist jetzt am Rande für Geocacher interessant, ist Wanderwege, viel Aufwand für attraktive Pfade. Das finde ich immer interessant, was das so kostet, die zu unterhalten und wie die betrieben werden. Ja, also die Kosten, das konnte ich mir fast schon vorstellen, aber wie das betrieben wird, da war ich doch überrascht. Ja, ne? Mhm. Aber ich fand die Kosten auch wirklich... Also ja, also so hoch hätte ich es auch nicht geschätzt, also dass es teuer ist, ja, aber das geht ganz schön ins Geld. Das ist so, ja. Und das jedes Jahr, ne? Und das Letzte, ich glaube, das war schon älter, ne? Zielscheibe, GPS, Angriffe auf die Satellitennavigation. Da habe ich schon mal von diesem Angriff mit den Schiffen, da habe ich schon mal damals schon mal irgendwann von was gehört, vor Jahren. Aber die Folge war gar nicht so alt, vom Mai oder so. Ja, dann ist das aber der Vorfall. Geschichte ist der Vorfall schon, ist alt. Ja, ja. Da bin ich mir sehr sicher. Das fand ich wirklich, den fand ich sehr interessant, da mal zu sehen, was da so alles abläuft im GPS-Bereich, ne? Ja. Das, also auf jeden Fall, ich habe nochmal so ein bisschen durchgeguckt beim SWR, also da sind, die sind sehr weit gestreut. Ist immer mal was Interessantes dabei, kann man sich ruhig mal angucken. Ja, ich würde es immer so abonnieren, dass ich die Folgen erstmal nicht downloade, sondern angucke und dann je nach Geschmack, weil es ist auch einer pro Tag, glaube ich, was ich sowieso immer zu viel finde. Und sind auch nicht alle so interessant. Nein, das ist, die sind halt weit gefächert, alles, was irgendwo mit Wissen zu tun hat, also quasi Allgemeinwissen, also von daher. Aber ein paar interessante sind ja schon dabei. Komm mal rein. Ich glaube, wir sind heute zu langatmig. Guck mal, wir haben nur noch, unser ganzer Chat verlässt uns hier. Du. Ja, die sind. Nur noch 16 Leute da, du. Die haben alle schon aufgegeben. Alle schon mit dem Kopf auf, was hast du eingeschlafen und dann rausgefallen. Ne? Schon weggeschlafen. 8 Watcher, guck mal, werden immer mehr. So, dann haben wir die Cash-Empfehlung. Dann fange ich mal an. Ich habe heute so viele. Genau. Alles keine herausragenden, sondern wie alles im Erzgebirge. Echt schön und auch überdurchschnittlich, aber eben nicht super spezielles. GC43GT4. Am Bunker, ja, das beschreibt es auch gut. Da ist ein Bunker am Hang. Das ist wirklich, was für T-Wertung hat. Ja, T3,5 kommt sehr gut hin. Das ist echt anstrengend. Da muss man so ein bisschen was feststellen und von da aus dann ein Stück weiterlaufen. Und nicht ganz einfach. Also mit Kindern würde ich es jetzt nicht gerade machen, aber ist schon anstrengend, aber auch cool. Also tolle Gegend. Ich würde sagen, das Foto sieht schon cool aus. Schöne Gegend, ja. Meine Empfehlung auf jeden Fall. Dann haben wir GC4XYK3. Märchenhafte Wanderrunde. Die hatte mir auch irgendwie auf Twitter empfohlen. Die fand ich sehr schön. Nur den Where I Go würde ich nicht machen. Den Where I Go würde ich noch machen. Das war, glaube ich, bei uns ein Problem. Also bei uns stürzte der unfassbar oft ab. Das war schon nervig. Aber wir haben ihn dann trotzdem zu Ende gebracht. Und dann war noch eine Letterbox dabei. Die hätte man vorher vorbereiten müssen. Wir haben nämlich keinerlei Empfang gehabt. Und dann war das Ding eigentlich tot. Weil das ist aber auch von den Fotos schöne Gegend. Ja, also die Runde war echt schön. Wie gesagt, die Letterbox fand ich ein bisschen doof. Da hätte man die PDF vorher laden müssen. Das haben wir vorher nicht gelesen. Vor Ort konnten wir sie nicht mehr laden. Der war auch in so einer Schriftart, die ich wirklich anstrengend fand. Also das war der einzige, der so rausfiel. Und der Where I Go war technische Katastrophe. Aber scheinbar nur bei uns. Von daher, shit happens, sind wir selber schuld. Dann haben wir GC91XQJ. Im Tal und auf der Höhe rund um die Schellerhau. Toller Wandercache. Also, ich glaube, 13 Kilometer, was es waren. Absolut top. Den hat uns auch irgendwie empfohlen. Und da haben wir dann nämlich uns von dem gleichen Owner, der hat noch einen Wandercache. GC972FB. Bergbauernmühlen im Gimlitztal. Sehr schön. Also wirklich malerisches Tal, schön gelegen, macht Spaß. Die sind wahrscheinlich auch nicht so oft gefunden, die Dinger, ne? Bei der Wertung schon. Doch, das geht. Okay. Und zwar haben die, bei beiden Wandercaches, ne, die ich jetzt hatte, nicht die Wanderrunde, sondern im Tal und auf der Höhe und Bergbau und Mühlen, die letzten zwei jetzt, der hat praktisch 13 Kilometer und einer 16 war, glaube ich, so um den Dreh. Mhm. Und da hat er dann aber laufen noch Tradis und so diese Kurzmultis zwischen, die so über 100 Meter gehen maximal. Ja, ah, okay. So, dass du auf so einer Runde so auf locker 10 Funde kommst. Also für unseren Geschmack, Heike sagte schon, das machen wir nächstes Mal, lassen wir ein paar davon, aber das sind zu viele. Mhm, ja, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr, weil du überhaupt nicht ins Laufen kommst. Aber muss man ja auch nicht machen. Also von daher ist es halt ein Angebot von ihm. Also deswegen werden die wohl schon ganz gut gemacht, denke ich mal. Da kannst du echt Punkte mit sammeln. Cool. Dann kommt GC9029N. GC9029N, das Memory, das ist ein Traddy. Der war direkt bei unserem Ferienhaus da. Der hat einfach eine nette Überraschung. Kannst wirklich Memory spielen am Ende. Also muss man gesehen haben. Kann man sonst schlecht beschreiben. Ist sehr schön gemacht. Apropos Ferienhaus, leider fragte ganz am Anfang mal. Ob es wieder so wie immer war. Genau, ja. Ob es wie immer war. Nein, es war ein unfassbar geiles Holzhaus. Also lange nicht alles unser Geschmack, aber top ausgestattet, super Qualität, komplett Holz. Wir hatten, ich glaube, so 120 Quadratmeter vor uns. Also wir hatten jeder sein eigenes Bad und Schlafzimmer. Eine offene Küche, ein riesen Wohnzimmer, 3 Fernseher, eine eigene Grillhütte draußen im Garten für bis zu 10, 15 Leute, eine Terrasse, eine überdachte. Morgen guckte so raus auf die Berge, also fantastisches Haus. Das sah auch wirklich gut aus, von den Fotos, was man sehen konnte. Ja, das war großartig. Also es war scheiß teuer, aber es war auch großartig. Das Problem ist, dass es da echt, also entweder gehst du in irgendwas Billiges oder was Teures. Dazwischen hatten die nicht so sehr viel. Gibt es da eine Infoseite zum Haus? Ich glaube, hatte das Haus nicht sogar eine eigene Homepage? Nee, das haben wir ja bei unserem Augenblick. Booking.com. Darüber haben wir das auch gebucht. Das können wir tatsächlich mal mit aufnehmen, weil das lohnt sich eigentlich. Dieses Haus war wirklich, wirklich schön. Kurort Altenberg, ja. Buchungen. Steht so eine Buchung? Ach, Buchungen. Buchung steht schon wieder drin, dass wir in 3 Wochen schon wieder, nee, 4 Wochen in Harz fahren. Nach Elbingerode. Und dann haben wir noch wieder, nach wieder fahren wir dann zu Weihnachten. Ich finde das gar nicht mal. Ist das hier nicht dieses Holzblockhaus Magdalena? Ja, würde ich mal sagen. Warte mal, wie heißt das? Holzblockhaus, in einem Wort, Magdalena. Magdalena, ja, genau. Das ist es. Siehst du? Nein, hatte ich das nur gesehen auf der Karte, dass das irgendwie, aber dann war es bei Booking hinterlegt, okay. Ja, genau, Holzblockhaus Magdalena, genau, Magdalena, genau, das kann ich mal hier reinkopieren. Alter, Sepp, da ist ja schon schneller als wir. Aber sieht der Garten auch schön aus, hinten so, mit den Steinen und so. Ja, das war also wirklich auch, du hast ein Doppelcarport, also, man sieht auch auf dem einen Bild sehr schön so im Hintergrund die Berge und das ist auch tatsächlich der Blick, den man am Morgens hat. Also, das ist schon ziemlich gut. Das Einzige, es ist sehr dicht an der Straße, aber die Straße ist aber auch sehr wenig befahren, das ist also nicht wirklich ein Problem. Und das Problem ist halt, die Berge sind zwar schön, aber manchmal sieht man sie einfach nicht vor Wetter, ne? Das ist sehr viel Nebel da, das muss ich echt sagen, Nebel und Regen, also da zumindest in den 2 Septemberwochen, das ging aber, also es war schon zu ertragen. Es regnet eigentlich auch nicht, du läufst wirklich durch die Wolken und dabei wirst du nass. Ist das eine Grillhütte oder ist das eine Sauna da hinten im Garten? Nee, das ist eine Grillhütte. Ah, Grillhütte, okay. Ja, aber wirklich, also das gesamte Haus, tipptopp, wir haben nichts wirklich Großartiges zu meckern, klar, irgendwas gefällt einem nicht so gut, aber das ist dann eher Geschmackssache, hat nichts mit Optik oder Aussehen zu tun. Also das Ding war klasse, das hat, ich meine, die Grillhütte haben wir null benutzt. Ja gut, aber ich sag mal, wenn du dann da mal mit der Family bist im Sommer und es ist dann irgendwie, regnet doch mal und willst grillen, dann kannst du halt da drin sitzen. Ja, ganz cool. Ja, absolut. Also das ist wirklich, also das ist das Haus, da lasse ich tatsächlich mal nichts drauf kommen. Werbesendung. Ja, ist tatsächlich eine Werbesendung. Also war aber auch wirklich, dass es mir so gut gefallen hat, das muss ich echt sagen. Und der Vorteil ist, wenn man was schmuggeln will, die Grenze ist nicht weit, ne? Ja. Also wir mögen die auch, das ist natürlich auch ein bisschen immer dekadent, weißt du, das ist eigentlich für 6 Leute gedacht, glaube ich. Aber gerade wenn wir so Wanderurlaub machen, dann sind wir so froh, wenn man dann reinkommt, kannst du alles irgendwo hinschmeißen, erstmal nicht aufs Sofa fließt und trotzdem merkt man das im Haus gar nicht. Also das war schon sehr gut. Doch. Wie gesagt, ist leider auch etwas teuer, aber muss man sich ja gut entscheiden. Irgendwas. Ich wollte gerade sagen, das ist ja. Aber kommen wir zu den letzten Tipps noch. GC4CWH5, GC4CWH5, Schmugglerkurve, Tradi. Das Ding heißt so, das ist genau die deutsch-tschechische Grenze. Ah, okay. Das für 3.000 Euro die Woche muss das auch sein. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich glaube, wir haben für 2 Wochen fast 2.000 Euro bezahlt oder so. Es ist schon, also für die Verhältnisse sonst da in der Umgebung, ist das schon teuer. Aber wie gesagt, du kriegst auch wirklich ein komplettes Holzhaus, komplett ausgestattet und so. Also und halt auch nicht Standard ausgestattet, ne? Das ist, man darf es nicht vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, diese die Preise, die es vor 3-4 Jahren mal gab für Ferienhäuser, sind längst vorbei, ne? Also, oh ja, die sind wenn man mal guckt, letzte so, Jahr explodiert, ja. Ja, ich wollte statt Dänemark Bayern mal gucken, also nächstes Jahr im Sommer, das kannst du aber vergessen. Da bezahlst du für eine Woche 2.000 Euro und die Bude ist aus den frühen 80ern eingerichtet. Ja. Also, weiß ich, ist im Moment wird alles auch überlaufen. Wir haben ja im Harz dieses, im Hotel dieses Zimmer da, also, es ist unglaublich, das Ding ist nur noch weg. Kleiner schreibt gerade, jetzt machen die Eigentümer 2 Jahre Urlaub. Ja, müssen sie wohl auch, weil meine Eltern wollten jetzt auch nochmal weg, ne, vor Weihnachten. Mhm. Und die hatten gefragt, ich so, ja, das Haus kann ich euch empfehlen. Kannst gucken, kriegst du dieses Jahr brauchst gar nicht mehr gucken. Kriegst du nicht mehr. Ist komplett ausgebucht. Da sind viele Rentner, das darf man nicht vergessen. Das ist ein echtes Rentner-Wanderparadies durch diese breiten Wege und alles, weißt du? Dass nicht so viel Steigung ist, ne? Oder nicht so, ja, so eine, ja, und die haben Kohle, das ist einfach so. Die können noch so viel stöhnen, dass die Rente niedrig ist. Ich sehe es doch im Urlaub. Also, ja. Na gut, wollen wir auch nicht über die Rentner, machen wir mit den Tipps zu Ende hier. GC6FR1C, Palindrom. Man schrieb mir schon auf Twitter, das wäre gar nicht so ungewöhnlich. Für mich war es das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Das ist nämlich ein tschechischer Cache. Die Koordinaten sind vorwärts wie rückwärts die gleiche Art zu lesen. Das kannte ich noch nicht. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das war also für mich auch das erste Mal. Man merkte das auch. Also ich musste im Wald in Tschechei, obwohl ich gute Kartenmaterial habe von Locus, Google Earth anschmeißen, um zu sehen, wie man an diese verschissene Stelle kommt, die da wirklich im allertiefsten Wald, da führen so alle 50 Meter so Trampelpfade in den Wald rein, die wirklich so breit sind, wie du gerade selber gerade, weißt, muss schon hintereinander gehen. Und irgendeiner davon führt zum Cache, also, boah. Unfassbar. Ja, aber cool auch. Das ist ja auch ein bisschen Abenteuer immer dann, finde ich. Also, auch der hat meine Empfehlung, ist ein tschechischer Cache. Da tschechischer Cache, das ist auch. Das ist auch ein Wort. Ja, tschechischer Cache. Das ist mal üben, ey. So. Ach, dann kommt, ich muss immer erst mal nachdenken, welcher das war. GC5 Dora 40Y. GC5 D40Y. Der heißt ESPTZPA. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Abkürzung für eine Schule. Auf jeden Fall ist das ein uraltes Gebäude mitten im Wald. Ziemlich zerfallen. Aber schon ganz cool. Dann haben wir den Silberstollen, den hatten wir vorhin schon mal. GC1 ZMJZ Silberstollen. Lebt einmal davon, dass er wirklich weit abgelegen ist. Und vor Ort ist auch noch eine Riesenhütte. Ich weiß gar nicht, da scheint man auch irgendwie feiern zu können oder sowas. Ganz schlecht zu sagen, was sie da drin machen. Okay. Und das Versteck selber ist auch ziemlich cool. Macht Spaß. Meine Schulfächer, ach so, guck mal, Interceptor kennt das. Hier, die alten Ossis, die wissen gleich Bescheid, du. Ja, ich hätte auch nichts anderes erwartet. Ja, das stimmt. GC1H03W ist einer, nämlich der Bonus der 8000er Serie. Das sind, wie gesagt, 14 Stück, alle auf dem 800 Meter hohen Berg. Da war eigentlich kein Schlecht dazwischen. Eigentlich alle irgendwie ganz cool. Man muss sich das aber nicht als Berg vorstellen. Das ist wirklich, als wenn du hier bei uns auf der Wiese läufst und das ist dann der Berg. Also ohne, dass du merkst, bist du auf diesen 800 Meter. Das ist ganz merkwürdig. Habt ihr denn alle 8000er gemacht quasi? Ja, alle 14. Ah, cool. Wir haben extra, also natürlich manche auch so 2-3 am Tag, wenn die nicht so weit auseinander lagen. Wir sind für einen aber auch zum Beispiel 14 Kilometer halb durch die Tschechei gelaufen, da, also insgesamt dann hin und zurück. für den Einzelnen. Aber das hat sich immer gelohnt. Also die waren echt schön. Ja, cool, cool, cool. Also das, solche Serien finde ich auch irgendwie, dann ist ja auch lustig so ein bisschen, ne? Dass sie diese 8000er gemacht haben und so. Ja, den ersten haben wir auch nur durch Zufall, ne? Weil wir wieder eine Runde gebastelt haben für unsere Wanderung und dann war einer davon dabei und dann haben wir das, kamen wir da oben an und dann stand das da auch dran, dieses 14.8000 von der Touristika. Und dann haben wir das so gelesen und so sagte Heike, du findest auch witzig. Ich sage, ja, dann machen wir die halt. Wir hatten nichts Besonderes vorher ausgesucht. Ich hatte mir 2-3 Tipps bekommen, die habe ich auch alle gemacht. Und wir haben uns 2 Stück über dieses GC Project mal rausgesucht, testhalber. Das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also, da haben wir 2 Stück, ich glaube, das waren die Wandercaches, die wir bei denen gefunden haben. Man muss da schon zusehen, dass man sich seine, bei uns hier zum Beispiel die Mysteries rausnimmt, die Bastelcaches, also man muss schon reingucken, was er so rauswirft. Aber insgesamt war das Ergebnis gar nicht schlecht. Also da hat GC Project mich schon ein bisschen überzeugt. Also der hat diese Favoritenliste, ne, nach Wilson und bla bla bla. Und, und da hat er uns die beiden Wandercaches rausgeworfen. Also allein dafür hat es sich gelohnt. Ja, siehst du, weil ich dachte eigentlich bisher auch mal so, es ist mehr so ein bisschen Statistikspielerei, ne? Also ist ja. Nee, also ja, aber, also ja, ist es auch, aber da hat es echt funktioniert mal für uns, muss ich sagen. Kann ich nicht anders. Ja, siehst du, da habe ich noch eine Empfehlung. Und zwar GC7X375 von unserem Captain Kriegstrom. Die Allerweser-Dreieck-Schutzhütte, die habe ich deshalb mal empfohlen, weil zum einen ist der Cache geil gemacht, aber da musst du halt auch ein bisschen hinlaufen. Ne, der ist irgendwie, ich glaube... Das ist immer gut. Wenn man auf die Karte guckt, ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Ich habe da noch so ein paar Trattis mitgenommen, die da irgendwie auf der Ecke da lagen, so eine kleine Runde. Aber ich glaube, du kannst quasi direkt im Ort nur parken und dann sind das bis zu dem Cache da irgendwie bestimmt 500 Meter, 600 Meter. Halt befestigte Wege oder halt auch ein Radweg, ein vernünftiger, am Deich links. Aber du musst halt schon ein bisschen laufen. Es war an den Tag schweineheiß. Das war irgendwie der eine der letzten Tage im September, wo es so heiß war. Ich habe geschwitzt wie so ein Tier. Aber der hat mir gut gefallen. Also ein bisschen Weg dahin, geiler Cache. Ah, ich sehe schon, da kommt man noch mit dem Motorrad hin. Ja, das würde man wahrscheinlich, ne? So, also den kann man auf jeden Fall mal empfehlen. Da ist ja auch ein TWD in der Nähe, kennst du da? Ja, das sind einige TWDs. Also in die Karte geschrieben aus Mysteries. TWD. Ja, die sind ja bei mir auf der Datenspendeliste. Ah, okay. Ich fahre ja südlich vom TWD jeden Tag auf der Straße und dann die müssen weg. So ein paar habe ich schon. Ich glaube, 10 Stück haben wir schon gespendet bekommen und. Da gibt's auch die Ratz und Rübe Runde. Da ist das. Genau. Das die haben wir alle. Ja. Da war der Teufel die Tage und hat die gemacht. Ah. Habe ich gesehen bei Instagram. Das muss aber lange her sein, ne? Dass die da, ich kenne die gar nicht mehr. Sagt mir so gar nichts. Doch, die hast du letztes Jahr im Winter, glaube ich, mal gemacht oder so. Ah, okay. Du hast nachher noch gesagt, es war zwar nett, aber die Gegend ist halt immer gleich. Ne? Ja. Stimmt, da komme ich gerade. Ist ja schon fast bei Rheini da unten. Ja. Das stimmt. Nee, aber auf jeden Fall, so also grundsätzlich muss man auch mal sagen, vom Captain kann man jeden Cache eigentlich mal angehen. Die sind eigentlich alle immer ganz gut. Auch wenn ich noch nicht alle habe, aber ich weiß, für die 3000 habe ich mir auch einen Captain Kriegstrom gesucht. Und der hat mich auch nicht enttäuscht. Guckst du mal noch bei den Tausendern? Ich bin durch Zufall drüber gestolpert, weil ich hatte morgens das mal angeworfen und mal geguckt, was könntest du auf dem Feierabend machen, ne? Irgendwie so in der Frühstückspause, mal kurz geguckt, wo könntest du am Feierabend heute ranfahren? Und dann denke ich so, 2997, da musst du jetzt aber mal. Ja, okay, dann kann man. Da musst du mal gucken, ne? Ja. Oh, und ich sehe gerade, unser Chat ist wieder hier, da werden hier auf Sylt empfohlen. Alte Gärtnerei, in Klammern, Elektronik-Cache. Na, Elektronik ist scheiße. Auch wenn er 1426 Favoritenpunkte hat. Ja, bei der Anzahl Favoritenpunkte bin ich aber vorsichtig. Da ist immer, wenn das auf Sylt ist, weiß ich, sind alle in Urlaub. Ich wollte sagen, sind ja auch nur 66%. Aber jetzt oh ja, stimmt, das ist gar nicht so viel. Ja. Der ist ja auch schon 10 Jahre alt, der Cache. Bei manchen ist auch einfach, ich weiß nicht, vielleicht geht's auch mir nur mir so. Ich war heute wieder also gestern nach der Arbeit ja noch 2 Caches machen, also auf dem Weg nach Hause. Und da musst du dann hin und so ein Vogelhaus mit oben noch einer zweiten Etage sozusagen so ein bisschen drauf. Und in der zweiten Etage musst du halt zwei AA-Batterien reintun und dann leuchtet so ein LCD-Licht auf und zeigt dir die Zahl fürs Zahlenschloss. Jetzt frage ich mich, also, was ist denn der Sinn von dem Ganzen? Weißt du, weil ich finde das ganz witzig und ganz nett gemacht alles, aber das ist doch irgendwie, das ist doch auch nur, ich wollte mal zeigen, dass ich wollte, genau, ich wollte mal zeigen, also, ich kann, ne? Ich wollte gerade sagen, das hat doch aber überhaupt keinen Aha-Effekt, oder, also, ich stand davor, vielleicht bin ich auch immer zu pingelig, mache ich ja auch sein, will ich ja gar nicht bestreiten, aber ich stand wirklich immer nur da und denke, ja, das ist jetzt toll. Also ich muss ehrlich so sagen, so mit Batterie und Anzeigengeschichten fand ich bisher auch immer eigentlich nur cool in Verbindung mit dem Nachtcache. Da macht das für mich ein bisschen Sinn. Da sehe ich das ja ein, oder auch reaktives Licht und was da alles gibt. Aber, ja, genau. Aber jetzt wirklich, wenn du davor stehst und dann, weiß ich nicht, da fehlte mir wirklich der Ansatz, warum hat er das jetzt so gemacht? Also will er mir mit dem Cache was sagen? Oder, weißt du, wie ich das meine? So, ich konnte das nicht so einsortieren, was jetzt der Beweggrund war. Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Hat er echt dieses Display übrig gehabt oder was? Also, Das ist ja genauso wie ich schreibe in den Multi gleich ins Listing rein, wo das Feine liegt, nur weil ich es kann. Ne? Ja, das. Also das, er hat so einen ähnlichen Style so ein bisschen. Ja, das fand ich. Dies mit den Multis finde ich auch immer erstaunlich, aber dass es das woanders scheinbar auch so viel gibt. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde immer schön, dass wir einen Chat haben, weil sonst ist man ja doch nur im eigenen Saft so unterwegs. Aber also mir war es wirklich überhaupt nicht bekannt. Nee, ist mir auch in 10 Jahren noch nicht über den Weg gekommen. Ja, oder dass vielleicht das mal einmal, aber dass man das nicht so beachtet hat. Aber auf jeden Fall nicht in der Menge vor allen Dingen. Ja, weiß ich auch nicht. Ist wie alles Geschmackssache. Das ist schön auf dem... Und das leider schreibt Upcycling von Elektromüll, das kann ja tatsächlich durchaus sein, dass er dieses Ding liegen hatte und hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, was ich baue es jetzt einfach mal da rein. Ja, so wirkte das. Ich kenne die sonst ja auch schon mal so in Elektrikspielereien. Ja, ist ja auch, mein Gott, wenn es unbedingt sein soll. Ich bin immer froh, wenn es wenigstens AA-Batterien sind und nicht diese scheiß 9-Volt-Blöcke, die kein Mensch hat, die einmal benutzt werden und dann nie wieder. Das ist immer so eine Verschwendung. Ich habe seitdem ich in Torstedt cachen war, immer noch einen 9-Volt-Block. Ja. Und da war ich 2014 cachen. Ne? Ja. Also seitdem habe ich diesen 9-Volt-Block in der Tasche und jetzt wird er wahrscheinlich auch schon kaputt sein. Ich wollte gerade sagen, der wird auch nicht mehr viel liefern. Dann, ja. Also das ist mir auch immer... Also wenn das eine Geschichte ist und das passt alles zusammen, ist das ja noch eine Sache, dann verstehe ich es ja noch eher. Aber so dieses lieblos Hingerotzte... Stimmt, den kann man immer noch mal die Zunge halten. Das kenne ich auch noch. Ja. Oder nicht nur die Zunge. Ne? Ja. Das ist die moderne Viagra-Form. Das ist der Viagra-Block. Okay. Ach ja. So, Leute. Jetzt haben wir ja quasi 90 TSM-Minuten geschafft. Ja. Ne? Heute war es auch für den Chat ein bisschen viel. Wir sind heute auch sehr viel abgeschweift. Da müssen wir nächstes Mal wieder konzentrierter. Ja, das stimmt. Das oder stimmt. Auch nicht, keine Ahnung. Und wir haben es trotzdem nicht geschafft, dass Tina da ist. Lange durchgehalten. Jetzt haben wir so lange und das ist jetzt, müssen wir mit dem eigenen Titel Leute leben. Ja, aber ich glaube, der geht auch. Den kann man ja nehmen. Und denkt dran, wie gesagt, nächstes Mal sind wir auch nochmal hier auf diesem Kanal. Genau. Und dann? Dann werden wir auch schon wahrscheinlich sagen können, wo die Reise hingeht. Leider ist auch gut. War OC schon Thema. Ja, natürlich. Vorne bei den Postkarten. Hat auch einer extra nur an die genau, ohne Tina ist der Tina. OT, ja. Nein, OC hatten wir. Audio-Probleme haben wir nie. Sind wir eigentlich auch durch. Genau, der Zebra-Dompteur schreibt mich dann nochmal an. Ne? Dann kann ich auch irgendwo wahrscheinlich tipptechnisch mal helfen. Ja. Oder auch mehr. Ne? Und wir sind in etwa... Wir sind... Mal gucken, bevor ich hier was sage. Du hast vorhin schon gesagt, im Kalender stand irgendwas von ich muss mal gucken. Wir fahren ja in noch mal in Harz jetzt. Die erste Novemberwoche sind wir weg. Ja, siehst du. Genau, das heißt also, wir werden eine Woche länger wahrscheinlich haben. Ja. Das wird so sein, ja. Kürzer ist immer schwierig, weil im Moment ist jetzt auch ein bisschen Winterloch, habe ich das Gefühl. Und 28. wäre jetzt echt ein bisschen früh. Nee, dann wird es wahrscheinlich eher der 11. Ist ja egal, 28. oder 11., je nachdem, wie es bei dir passt. Also bei mir ist es... Nee, bei uns 11. sieht bisher auch ganz gut aus, wenn ich so gucke. Ich denke mal, wahrscheinlich am 11. Am 11.11. passt ja ganz gut, da ist immer Karneval. Ja, und im Urlaub wollte ich nicht, im Harz ist immer so schlechter Empfang. Nee, das, also genau, wir hauen den Termin nochmal raus, wahrscheinlich aber in 5 Wochen, Leute. Ja, gehen wir davon aus. Und genau, dann bis dahin haltet die Ohren steif, ja, als andere auch. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen, 9 Volt Block frei. Genau. Jetzt fahren sie morgen alle los zu Hagebau und Obi und holen sich 9 Volt Block. Ja. Dann aber bitte mit Bilder, damit wir sehen, ob das auch funktioniert hat. Genau, dass wir dann zur Not nochmal einen Cache bauen können, wo jeder 9 Volt Block zwischenhalten muss. Ne? Okay, okay. Genau, und dann, ja, wie gesagt, hören wir uns in ungefähr 5 Wochen wieder. Ja, vielen Dank an Live-Zuhörer, die es wieder 90 Minuten ausgehalten haben. Genau. Ein letztes Mal auf diesem Kanal, beim nächsten Mal. Ihr könnt euch aber schon mal zumindest mal den Mumble-Client mal vorsichtshalber angucken. Genau, zumindest schon mal Mumble notieren, dass man das mal nochmal googeln kann. Ja, wissen wir auch noch nicht. Also bloß nicht anfangen, jetzt schon zu machen. Wir werden das erstmal auf dem Server ausprobieren, ob das wirklich funktioniert. Und dann könnte es sein. Wir haben schon Raum bei der neuen Pod-WG. Den werden wir auf jeden Fall auch erstmal noch mit nutzen. Ja. Alleine schon, falls der Server mal ausfällt, dass man weiß, okay, wir haben immer noch eine Reserve. Aber da melden wir uns auf jeden Fall nochmal über die üblichen Kanäle. Genau. Ja, und Mumble kenne ich noch von Mönch. Genau, Mumble Talk, ja. Mumble oder Mansi? Mansi geht immer. Mansi, oh Gott, das habe ich schon wieder ganz verdrängt, dass es das überhaupt noch gibt. Gibt es eigentlich noch diese komischen Typen, die diese Flaggen sammeln? Fleckstack? Stack? Boah, keine Ahnung. Ja, das wäre auch mal interessant, ob das machen. Auch dieses andere, was es früher von Google gab, mache ich auch schon nicht mehr. Das weiß ich gar nicht, wie das hieß. Ingress. Ach so, ja. Nee, das habe ich auch mal eine Zeit lang mal gemacht, wenn ich irgendwie in der Gegend war, wo alles schon abgecached war. Genau, aber auf dem aktuellen Handy habe ich es gar nicht mehr drauf. Genau, das kommt man immer wieder mal machen dann und so. Aber dann haben sie das umgestellt, da hatte ich auch keine Lust mehr. Das ist wie mit den großen Bloggern und Vloggern. Ja, das kommt und geht und Geocaching bleibt. Genau wie wir. Genau. Ja, also Leute, in dem Sinne. Ja. Wenn ihr nichts zu cachen habt, sucht nochmal eine Flexdeck raus. Ne? Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Dass und ihr das so lange wieder ertragen habt. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Ciao.